Xenia, erste ihres Namens, Mutter der Katzen. Mutter der Katzen. Ja. Ja. Und Alper, der König. Aegon, ne, benannt nach dem Eroberer. Alper der Eroberer. Alper der Eroberer, Alper der Erste. Ja. Leute, die nur zuhören, sind gerade völlig verwirrt. Aber wir tragen Kronen. Das ist der gesamte Gag, mit dem wir in diese Folgenbesprechung hineinstarten wollten. Riesiges Dankeschön an Luke von Nerd Factory, der uns diese Kronen erstellt hat, 3D gedruckt und bearbeitet hat. Das ist unfassbar, weil sie sehen auch wirklich so aus wie in der Serie. Und ich freue mich auch ein bisschen, dass ich Jaehaerys Krone tragen darf natürlich. Ja. Und ja, wir werden sehen, wer am Ende auf dem Thron kommt. Ja, und ich bin zwar der Erste meines Namens, aber ich trage die zweite dieser Kronen, denn die erste Krone ist uns leider kaputt gegangen. Das war wirklich wie ein Krimi. Das war grausam. Sie ist zerschellt. Wir haben auch noch so ein dramatisches Foto gemacht. Ja. Und absolut. Alle guten Dinge sind zwei. Ja, leider ist die erste Krone kaputt gegangen. Und nichtsdestotrotz, wir haben eine neue und sprechen heute ausführlich über das große Finale der zweiten Staffel. Die achte Folge von House of the Dragon. Wir sind beim Finale angelangt. Manche von euch waren bei jeder Folgenbesprechung dabei. Und dafür können wir nur Danke sagen. Wir lieben es, diese Folgenbesprechungen zu drehen und komplett abzunörden, tief in die Lore zu gehen von Game of Thrones, A Song of Ice and Fire, House of the Dragon und auch der Heckenritter und allem, was da noch kommen wird. George R. R. Martin arbeitet vielleicht nicht an Winds of Winter, vielleicht tut er es, wer weiß, aber er arbeitet wohl an 7 verschiedenen Serien, die aktuell in der Pipeline sind, 4 davon animiert. Auf einige davon freue ich mich sehr. So ein Bullshit. Ich freue mich auf alle, muss ich ganz ehrlich sein. Hauptsache, die Qualität bleibt hoch. Hauptsache nicht die Jon Snow-Serie. Ja, alles andere ist mir egal. Dito, da stimme ich zu. Ja, aber wie gesagt, aus tiefstem Herzen können aus tiefstem Herzen können wir uns nur bedanken bei euch und eurer Zeit, die ihr uns immer wieder schenkt. Und ich habe gehört, es gab Leute, die House of the Dragon nicht gesehen haben, aber unsere Folgenbesprechungen sehen oder hören. Das ist wirklich unfassbar. Ja, manche von euch haben sicherlich erwartet, dass die ersten 3 Folgenbesprechungen habe ich ja nicht mit dir, sondern mit Jonas gedreht. Stimmt, ja. Und Jonas ist auch zurück aus den USA. Und er sitzt hinter der Kamera. Ja, sag mal hallo. Er ist so nah und doch so fern. Und das Ganze hat einen Grund. Wir haben den besten, professionellsten, tollsten und sympathischsten Moderator der Welt. Der sitzt hier, das bin ich. Nein, den besten Kameramann und Cutter der Welt. Ja. Den wirklich professionellsten und tollsten Typen, den Patrick. Mhm. Und der ist leider ausgerechnet diese Woche, wo Jonas wieder da ist, krank. Deswegen gute Besserung an dieser Stelle. Patrick. Aber ja, deswegen muss Jonas hinter der Kamera mit dabei sein. Jonas macht das wesentlich schlechter. Also, wenn mal die Kamera wackelt, dann wisst ihr Bescheid. Ihr, wer schuld ist. Aber ja, ich ärgere mich auch zu diesem Zeitpunkt, dass wir haben ja einen Quiz gemacht, Jonas gegen mich, du hast moderiert, vor der Folgenbesprechung, vor der allerersten. Und da haben wir ein House of the Dragon Game of Thrones Quiz gemacht, in der zum Beispiel eine Frage war, zählt mal alle Drachen auf? Wo wir ein bisschen, also wir konnten immerhin so 11, 12 aufzählen, aber wir sind trotzdem gescheitert und uns sind Namen wie Arax ist uns, glaube ich, nicht eingefallen. Oder Taraxes. Graugeist oder auch sowas. Ne? Wobei Graugeist spielt in der Serie keine Rolle. Ja, ja, so die ganzen wilden Drachen, das ist natürlich auch nochmal ein Bonuspunkt. Ja, aber ich ärgere mich sehr darüber, dass wir das nicht jetzt nach den. Wir müssen eigentlich jetzt nochmal einen Quiz machen, dass wir da anders aussehen. Aber gut, starten wir in die 8. Folge dieser 2. Staffel. Heute stellen wir ein paar ganz brisante Fragen. Nämlich, was droht Ulf, der sich in der Kammer der bemalten Tafel verhält wie Tyrion in seinen ersten Tagen in Essos? Welche random Stadt verbrennt Aemond da eigentlich? Wie viele Szenen von der durchs grüne Tal rennenden Rhaena kann man ertragen? Wieso kann sich Scharoko Dingsda Laho nicht Lord Tymons das Namen merken? Er ist ja nicht so schwer. Und wo sind die beiden Freunde im Schlamm überhaupt? Die beiden Schlammblüter. Macht Alicent ein Scheinschnäppchen bei der Rabattaktion 2 Kinder zum Preis von einem? Kamen uns die Tränen, als Daemon vor Rhaenyra das Knie gebeugt hat? Spoiler. Da kamen mir noch ganz andere Dinge. Wie begeistert ist das Internet vom Finale und warum gibt es so viele kritische Stimmen und so viele Menschen, die dieses Finale mit der 8. Staffel von Game of Thrones vergleichen? Und reihen wir uns da ein? Was halten wir von dieser letzten Folge der 2. Staffel? Das erfahrt ihr nach dem Intro und nach dem Vorgeplänkel. Thank you. Ja, heute wieder am Dienstag. Ihr wisst, wie man bei uns in Kölle sagt, es wird es. Wie immer werden wir aber auch diese Folge durchanalysieren. Wir werden Szene für Szene durchgehen, die Lore erklären, Fun Fact zu dem, was passiert. Wir gehen auf die Inszenierung ein. Die Figuren werden wir durchleuchten. Und natürlich verraten wir euch, wie wir diese viel gescholtene 8. Folge fanden, die ihr jetzt schon eine echt nicht gute IMDb-Bewertung hat. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Als ich gestern noch geguckt habe, war die zwischenzeitlich bei 6,8. Ja, ich glaube, das ist wieder Review-Bombing teilweise. Also, ich glaube, das Fandom ist nicht so zufrieden. Das kann man aber unterm Strich sagen. Ja, absolut. Und ich bin da differenzierter. Aber darüber werden wir noch sprechen. Und ich möchte noch ganz wichtig, nicht nur ein Danke dafür, dass ihr all diese Folgenbesprechungen bis hierhin gehört habt. Und es ist ja auch nicht das Ende der Fahnenstange, das so als kleiner Spoiler. Das Corlys Velaryon-Video hat 100.000 Views erreicht und mich hat das glücklich gemacht. Danke euch, ihr seid die Besten. Und gut, komm, droppen wir es jetzt schon. Es wird eine Staffel-Review geben. Wir werden auch noch mal diese Woche sogar noch, als unser Podcast, werden wir eine Staffel-Review machen, wo wir eine Stunde lang oder so, wir haben es noch nicht gedreht, über diese Staffel sprechen werden. Ja, über die Ups und Downs, genau. Über nicht so gute Dinge, über gute Dinge. Genau. Und ganz viel über Huso. Huso Hammer. Ja, Triple H. Aber wie immer beginnen wir mit dem Vorgeplänkel. Wir müssen noch so ein paar Sachen richtigstellen zur letzten Folge. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar von Jan Wiese 616 mitgebracht. Hi Alpe und Xenia, ihr hattet ja erwähnt, dass sich Jaehaerys wahrscheinlich im Grab umdrehen würde, wenn er wüsste, dass der Bastardsohn von Sarah ein Drachenreiter ist. Was da aber noch dazu kommt, ist, dass Hugo ja auf Vermithor, also Jaehaerys eigenem Drachen, reitet. Habe ich mir gerade beim Zuhören gedacht und fand den Gedanken irgendwie witzig. Haben wir das nicht gesagt innerhalb der? Wir haben das gesagt, aber wir haben es dann sozusagen in dem Moment nicht nochmal hinzugefügt, weil natürlich verstärkt das nochmal den Punkt, dass Jaehaerys sich im Grabe umdrehen würde. Aber wir haben das, glaube ich, später dann in der Folgenbesprechung noch gesagt. Genau, wir haben es so ein bisschen vorher, glaube ich, erwähnt. Und das ist aber dann in dem Moment nochmal vielleicht, um alle Leute abzuholen. Ja. Weil ich finde auch, wenn man so viele Namen nennt, immer im Zuge der Folgenbesprechung, ist man irgendwann so. Vermithus. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Aegons und Jaehaerys es eigentlich gibt und so weiter und so fort, ja. Ich habe noch eine. @tinke2105. Ich habe das gut gemacht an seinen Bastard ganz anders wahrgenommen. Also von Corlys an Adam, nachdem er den Drachen Seerauch gezähmt hat. Als wirkliches Lob hat Tinke das wahrgenommen. Er hat keine richtige Verbindung zu ihm und ich finde, dieses knappe Lob zeigt, dass er ihn sieht und eine Meinung von ihm hat. Ich habe das Lob auch nicht direkt nur auf die Tatsache, dass er einen Drachen bestiegen hat, bezogen, sondern auch als Wertschätzung, dass er richtig gehandelt hat und sich von seiner Position als Schiffbauer gelöst hat und die Chance, die ihm geboten wurde, genutzt hat, oben mitzuspielen. Hm. Ja, also das Lob haben wir auch schon so verstanden. Wir haben das nie behauptet, das wäre sarkastisch gemeint oder ironisch oder nicht ernst gemeint. Wir haben lediglich gesagt, halt, dass das vielmehr halt den Vater Corlys nochmal zeichnet, als dieser distanzierte, sehr kalte, sehr anspruchsvolle, fordernde und unnahbare Vater, was ja auch in dieser Folge nochmal bestärkt wird im Dialog mit Alan. Und was ich meinte war, und ich dachte, ich hätte es so gesagt, aber offensichtlich nicht klar genug, sein Bastard, also Corlys Bastard, zähmt einen Drachen als absoluter Nobody, was schon ein historisch bis dato einmaliger, wirklich unglaublicher Akt ist, zumindest in Westeros. Und Corlys sagt nur trocken, gut gemacht. Und auch nur diese zwei Worte. Ne? Ja. Ich habe im Making-of hatte Steve Toussaint, heißt ja der Schauspieler von Corlys, der hatte nochmal gesagt, dass er denkt oder dass er das so verstanden hat, dass Corlys in dem Moment schon ne, so Maximum an Anerkennung versucht zu versprühen, also gegenüber Adam, weil er denkt, er ist genauso wie er. Also er ist so genau auch jemand, der was aus sich selbst gemacht hat, aus eigenem Antrieb. Ja. Aber ich finde auch, dass man das definitiv so lesen kann, dass er da schon ein paar Worte hätte mehr sagen können. Ja. Das ist ein bisschen kalt. Aber das passt halt auch zu der Figur Corlys, die zumindest so hier in der Serie gezeichnet wird. Ja. Und ich habe noch eine letzte Korrektur dabei, nämlich zu dem Buch, in dem Rhaenyra ständig über die Geschichte des Reiches liest, in der Drachen-Bib. Da hat sie ja immer dieses, du musst jedes Mal lachen, wenn ich Bib sage, ich finde es so herrlich. Ich kriege so Flashbacks an meine Uni-Zeit. Ja. genau, also da gibt es ja immer wieder diese, wir machen ja immer den Gag, dass Rhaenyra immer dieselben zwei Seiten liest, das eine Bib Bild mit Visenya auf Vega, also der Schwesterfrau von Aegon. Und dann die vorherige oder nächste Seite, wo halt Aegon mit seinen zwei Schwesterfrauen abgebildet ist. Und ich habe letzte Woche darüber gesprochen, über einen Historiker mit einem Instagram-Account. Und ich konnte nicht mehr genau benennen, was Sache war. Und der wiederum hat mich dann in einem Reel verlinkt und hat sich offensichtlich sehr gefreut, dass wir ihn erwähnt haben. Aber es ist natürlich auch nicht die feine Art von mir, nicht den Accountnamen und die Details zu benennen. Und das hole ich jetzt hiermit nach. Es war der Instagram-Account Histofaber. Ich fände es cool, wenn wir das irgendwie verlinken könnten, bildlich hier auf YouTube. Der hat mich halt auch in diesem Reel verlinkt und er verglich die Bücher in House of the Dragon mit der sogenannten Codex Manesse. Das ist die manessische Liederhandschrift, die, ich bin kein Historiker, aber ich habe das so ein bisschen recherchiert, oberflächlich. Das ist die anscheinend berühmteste Liederhandschrift des Mittelalters auf Deutsch. Und ich habe die Illustrationen verglichen mit so ein paar Bildern, die man aus der Codex Manesse sehen kann. Und die Bilder aus House of the Dragon sehen diesen Illustrationen wirklich unheimlich ähnlich. Spannend. Wahnsinnig ähnlich. Also checkt den Instagram-Account von Histofaber aus, da lernt ihr mehr darüber. Ja, ich kannte ihn nicht, aber es wirkt, als hätte Histofaber die Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdient. Klingt mega spannend. Es erinnert mich an so Harry Potter-Gemälde in Hogwarts, die ja auch an wirkliche Gemälde erinnern, zum Beispiel. Ja. Ja, genau dasselbe. Genau das ist es, genau dasselbe, ja. Jane Fox, ich habe noch einen Kommentar mitgebracht, aber ja, der erste ist von Jane Fox 816. Keine Memes, keine Kritik, aber wenn ihr mögt, vielleicht nächste Woche wieder, wäre schön. Danke für eure tollen Folgenbesprechungen, so eine unfassbare Bereicherung. Süß. Ja, dazu können wir vielleicht mal kurz so ein Topic aufmachen, worüber wir auch gesprochen haben. Weil wir haben letzte Woche natürlich keine Memes gemacht, weil wir ein bisschen auf die Kommentare von euch reagieren wollten und dachten, das würde sonst den Rahmen sprengen. Wir müssen ja immer gucken, dass die Folgenbesprechungen nicht zu lang werden. Nicht 4 Stunden oder so, wie wir hier in diesem stickigen Raum sitzen. Uns ist klar, dass ihr das wollt, aber es ist halt auch, es geht an die Substanz, wenn man so ab der 3-Stunden-Marke wird das schon anstrengend. Und irgendwann müssen wir auch so langsam in die Folgenbesprechung und wirklich reingehen und über die Folge sprechen. Und deswegen wollen wir hier mal eigentlich mal an euch die Frage zurückspiegeln, ob ihr Bock habt auf Memes, ob wir das in Zukunft weiterhin machen sollen und ob das auch wirklich wirkt für alle, die nur zuhören. Weil ich persönlich finde das immer sehr lustig und cool, aber vielleicht kommt das ja auch nicht so rüber. Ist es zu hard awkward? Man erklärt einen Witz quasi, ja. Man erklärt einen Witz und man kann sich nicht so verbildlichen auf aber der Tonebene. Das erste Meme, das wir diese Woche mitgebracht haben, ist phänomenal und das werdet ihr noch nicht gesehen haben, denn es ist von Marius. Persönlich hier im Team erzeugt und ich fand's herrlich. Wir nennen Marius auch immer Meme-Master mit der Kamera. Das ist ein Bild. Nämlich aus einer Simpsons-Folge, eine legendäre Folge, in der es um die Arbeitsmoral von Homer Simpson geht, in dem Kernkraftwerk, in dem er arbeitet. Und da hadert er sehr mit seinem Schicksal, dass er sein ganzes Leben in diesem Kraftwerk arbeitet und arbeiten wird. Und Mr. Burns hängt ein Schild auf dem steht, "Don't forget, you're here forever." Also vergiss nicht, du bist hier für immer. Und er überklebt dann bestimmte Buchstaben mit einem Bild von seiner Tochter Maggie. Und dann steht da, do it for her. Also, du tust es für sie. Es ist so schön. Und Marius hat jedes Bild von Maggie mit Rainys ausgetauscht. Und dann noch funny. So ein Bild, wo Corliss und Rainys nebeneinander stehen. Das ist aber auch, Corliss erzählt hier jede Folge gefühlt, dass er, also ich meine, ist ja auch konsistent, weil er hat ja seine Frau verloren. Das ist ja auch dramatisch und traurig. Darüber wollen wir jetzt gar nicht lustig machen. Aber es ist schon, er sagt die ganze Zeit gefühlt, ich tue es für sie. Ich werde auch auf den neuen Namen seines alten Schiffes diese Folge auch noch mal eingehen und mich sehr darüber auskotzen. Dazu kommen wir noch. Aber so das klingt schon wieder alles so sehr negativ. Also das ist jetzt auch keine Kritik. Aber ja, du hast auch ein Meme mitgebracht. Ich habe ein Meme mitgebracht, das ist auch sehr lustig. es ist toll, dass ich das jetzt auch schon mal sage, Leute. Ihr seht es nicht so. Es geht, oder man sieht darauf, Aemond, unseren Lieblingsbösewicht, und darüber steht me trying to avoid spoilers for episode 8. Also ich, wie ich versuche, Spoilern auszuweichen für die letzte Folge. Und darauf ist dann Aemond nicht mit einer Augenklappe, sondern mit zwei. Und ich weiß, das ist wirklich so gar nicht lustig. Das hat mich so weggekickt. Ja. Und da kommen wir nämlich auch zum nächsten Thema. Und zwar, dass Teile der 8. Folge auf TikTok geleakt wurden. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, ob du gespoilert wurdest. Also ich habe sämtliche Leaks verweigert. Ich meine, wir haben eh schon das Glück, wir kriegen Screener und können die Folgen so ein paar Tage vorab sehen. Das ist schon ein unglaubliches Privileg. Also, ist auch unser Job und wir freuen uns sehr darüber. Aber es ist natürlich, ich freue mich da immer drüber und Leute sind auch sehr neidisch, wenn sie davon erfahren. Mhm. Aber dementsprechend haben mich die Leaks gar nicht so sehr betroffen. Aber auch privat, wenn ich jetzt nicht keine Screener hätte, hätte ich mich von den Leaks ferngehalten. Weil auch das habe ich immer wieder gesehen. Was ich halt schon mache, ist immer wieder auf Instagram oder auf YouTube oder auf Reddit oder sowas kriegt man ja immer wieder Diskussionen über House of the Dragon mit. Und Leute haben anhand der Leaks Kritik geäußert, nachdem sie vielleicht nur eine Szene außerhalb des Kontexts oder sowas, mhm, also komplett aus dem Kontext gerissen, gesehen haben. Und ich habe teilweise Kritik gelesen, die so mit der tatsächlichen Figuren- und Handlungsentwicklung der Folge überhaupt nichts zu tun hatten. Also da war sehr, sehr viel so früh geurteilt. Ja, also so teilweise diffamierende, total unpassende, unlogische Kritik dabei, die mit der Folge nichts zu tun hat. Und das ist halt, weil Leute teilweise Leaks und so einzelne Sätze oder auch nur einzelne Szenen, die sie dann vielleicht sehen, bewerten, ohne das im Gesamtkontext irgendwie zu betrachten. Das finde ich auch schwierig. Und ich muss auch sagen, dass ich weiß, es sind jetzt auch nie irgendwie die fünf House of the Dragon Fans, die da zu Hause sitzen auf dem Sofa, die das dann leaken, sondern wahrscheinlich eher irgendwelche Hacker oder sowas. So stelle ich mir das immer vor, in meinem Laienkopf. Ich dachte, das wären so Content Creator, die vorab die Folge bekommen. Vielleicht das noch kann natürlich auch sein. Also, ich habe gehört, dass das so abgefilmt aussah, auf jeden Fall, diese Leaks. Aber mich persönlich hat es schon ein bisschen gestört, weil das ist ja schon Dienstagabend passiert und wir haben den Screener auf jeden Fall danach bekommen. Und ich habe schon teilweise Szenen gesehen auf meiner For You-Page auf TikTok, die dann so für mich natürlich eine Art von Spoiler waren. Ich bin aber jetzt auch nicht so streng, weil wenn man die Bücher gelesen hat, weiß man ja eh, in welche Richtung es ging. Aber es waren schon ein, zwei Szenen, die ich gerne das erste Mal in einem Kontext von einer Folge gesehen hätte und jetzt nicht aus dem Kontext gerissen. Rainy Sand, ja. Und das Konto wurde anscheinend jetzt auch inzwischen gelöscht. Aber die Videos hatten halt auch schon 100.000 Aufrufe, bevor das passiert ist. Ja, merkt man noch mal, wie schwierig das heutzutage ist, glaube ich, auch Sachen zu veröffentlichen, die dann viel Auflauf haben, die viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dass ja auch irgendwie die House of the Dragon Community und Game of Thrones Fanbase sehr krass auf Spoiler sich einschießt oder auf Leaks, weil das war ja schon in der letzten Staffel Game of Thrones so. Ja. In der letzten Staffel House of the Dragon gab es ja auch eine Folge, die geleakt wurde. Mhm. Es scheint gang und gäbe zu sein. Ja, aber es arbeiten halt auch abertausende Leute an dieser riesigen Produktion. Das wissen ja auch viele nicht, wie viele Zahnräder ineinander greifen müssen, damit überhaupt so etwas wie House of the Dragon entsteht. Und da brauchst du halt nur eine Person in irgendeinem VFX-Studio, die an irgendeiner Szene arbeitet, die irgendeinen Hintergrund oder sowas macht und das gerade mal eben so abfilmt und ins Internet stellt. Das kann schnell passieren. Ja. Deswegen passiert das ja auch immer wieder mit diesen Leaks. Es ist nicht die feine englische Art. Es ist einfach nicht cool. Ich halte mich fern davon. Ich halte mich auch von jeglichen Diskussionen fern, bevor ich nicht die finale Folge gesehen habe, ja. Was ich aber auch affig finde, sind so Marketing-Moves wie von Netflix zum Beispiel und Zack Snyder jetzt mittlerweile einfach nur irgendeinen Film rauszubringen, der scheiße ist und dann zu sagen, ja, Moment, der Director's Cut, der kommt in einem halben Jahr. Der wird, das ist der richtige Film, den müsst ihr sehen. Das ist auch schwierig, weil dann will man ja nur Anreiz schaffen, um ein neues Produkt zu verkaufen. Ja, das ist ja auch nur so eine kapitalistische Logik. Komplett was auch anderes Thema, aber lass uns hier ein großes Fass aufmachen. Nee, genau, aber zu dem Thema noch, ich finde auch, das war doch auch letztens hier mit dem Mean Girls Film, der ja auch auf TikTok erschienen ist, was dann über Paramount lief, glaube ich sogar offiziell, dass man da dann einzelne Teile des Films schon sehen konnte, zerstückelt auf einer App und ich finde da vertikal gehen Filmfans ja auch schon die Alarmglocken an, also wenn man... War das auch vertikal? Ich glaube, das war vertikal, ja. Krass. Ich habe selber nicht gesehen, ist deswegen gefährliches Halbwissen jetzt, aber... How cinema was intended to be. Movie magic. Nein, kleiner Scherz. Aber gut, wir haben dennoch auch noch ein paar Anregungen von euch mitgebracht zur letzten Folgenbesprechung. Suron van Suros zum Beispiel. Sorry, den Namen habe ich komplett verbockt. Aber Suron van Suros. Was? Suron van Suros? Van Suros. Ich ziehe meinen Hut vor diesem Namen. Der klingt sehr cool. Ich finde es schade, dass ihr gar nicht auf Sir Simons Drip eingegangen seid. Er sieht einfach aus, als wäre das gesamte Budget für Harrenhal nur für seine Kleidung draufgegangen. Einfach ultimativ fresh. Ich ziehe auch meinen Hut für diesen Kommentar. Das ist sehr, sehr wahr. Wir sollten mehr über Sir Simon sowieso reden. Ich bin Fanclub-Mitglied Nummer 1. Lass uns ein ganzes Special über ihn machen. Sir Simon ist so, das wäre sauwitzig. Wer ist Sir Simon? Ich fände das mega lustig, weil man weiß ja auch nicht so viel über ihn. Ja. Aber er wirkt wie so ne, stille Wasser sind tief. Und man könnte das ein Special erweitern auf Harrenhal und Haus Kraft und sowas. Also das ist ja gar nicht so abwegig. Wenn ihr das wollt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Der Mann mit dem größten Drip in Westeros. Und übrigens für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es mal auf Instagram gedroppt, auf Cinema Strikes Back. Sir Simon, der Schauspieler, heißt Simon Russell Beale und wurde wirklich zum Ritter geschlagen. Das heißt, Sir Simon heißt im echten Leben Sir Simon. Klar, einmal mit einem, das Sir in Game of Thrones ist mit einem E, aber in echt mit einem I. Trotzdem, Sir Simon ist Sir Simon. Ich habe mal früher gedacht, dass man, wenn man sich so ein Landstück in Schottland kauft, dass man automatisch zum Sir wird. Aber das ist ja mit Lord- und Lady-Titeln so, dass du die so erkaufen kannst. Ja. Und deswegen dachte ich immer so, wow, diese ganzen Promis, die, weißt du, so englischen Promis, die dann irgendwie so Sir heißen. Ja. Du kannst dir theoretisch für so ein paar Euro so ein Quadratzentimeter Land kaufen in Schottland oder so, dann bist du offiziell Lord Lady. Das ist so ein, es gibt so ganz viel Instagram-Marketing von Firmen, die das dann verkaufen. Ich weiß nicht, wie legit das ist. Ich auch nicht. Aber es ist halt auch. Am Ende des Tages kannst du dich auch einfach Lord und Lady nennen. Ne? Ja, das machen wir auch immer. Das ist ein Party-Gag, das hast du dann halt als Dokument und hast 30 Euro in den Wind geblasen. Aber gut. Ich habe noch einen Kommentar von Raceless9961 mitgebracht. Mhm. Der intensivste Moment war für mich der, der wirklich die tiefere Verbindung zwischen Rhaenyra und den Drachen hervorhebt. Ihre Fähigkeit, Vermithor mit einer einfachen Aufforderung und ruhiger Tonlage zu rufen, zeigt ihre natürliche Autorität und ihr tiefes Verständnis für die Drachen. Es verstärkt ihre Position als wahre Targaryen-Königin und Drachenkönigin. Dieser Kontrast zu Daemon und den Drachenhütern, die Gesänge und Rituale benötigen, um die Drachen zu rufen und zu beruhigen, unterstreicht Rhaenyras einzigartige Bindung und ihre instinktive Beherrschung der Drachenmagie. Solche Szenen verdeutlichen, dass Rhaenyra nicht nur eine rechtmäßige Erbin, sondern auch die spirituelle Erbin der alten Drachenkönige ist. Dieser Moment ist nicht nur ein Höhepunkt in der Erzählung, sondern auch ein Symbol für Rhaenyras wahre Macht und Verbindung zu den Drachen, die ihr Vermächtnis als Drachenkönigin festigen. Wow, es ist so ein eloquentes Kommentar. Amen. Amen, ja, das Wort zum Sonntag. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Absolut. Also danke für diesen wundervollen Kommentar, Raceless. Mega, dem ist echt nichts mehr hinzuzufügen. Und ich hatte noch eine Nachricht, was mir noch wichtig war, und das passt perfekt zu dem vorherigen Kommentar, von Noah. Hallo Alper, ich hatte eine Frage, was du vielleicht auch zur nächsten Folgenbesprechung offen stellen könntest, wenn du magst. Warum war es für Rhaenyra so wichtig, einen Drachenreiter zu finden? Daenerys ist nur auf Drogon geritten, konnte aber ihre anderen zwei Drachen ebenfalls, ohne sie zu reiten, befehligen. Ja, das ist halt, um das kurz noch mal auch klarzustellen, ich glaube, Leute unterschätzen ein bisschen, wie einmalig und einzigartig Daenerys in der gesamten Geschichte der Welt war. Nicht nur, dass sie die Drachen wiedergeboren hat und Prophezeiungen und bliblablub, aber man sollte auch wissen, es wird auch gerne durch Daenerys irgendwie, wird davon ausgegangen, dass alle Targaryen so von Grund auf feuerresistent sind oder sowas, so als wäre das irgendwie so eine Klasse in einem Fantasy-Rollenspiel oder sowas. Daenerys ist schon was Einzigartiges. Und in den Büchern ist es auch so, dass Daenerys nur zu einem bestimmten Moment dem Feuer widerstehen konnte und halt auch nicht per se Drachen feuerresistent ist, wie es eventuell David Benioff und D.B. Weiss in der Serie erzählt haben. Ja, und deswegen, also es ist absolut für mich persönlich undenkbar, dass jetzt auch Rhaenyra irgendwie so einen Girlboss-Moment bekommt, indem sie drei Drachen bezähmt und reiten kann. Also es ist ja auch nochmal was anderes, ob du jetzt einem Drachen sagst, weiß ich nicht, bleib in der Drachengrube oder dass man mit denen in die Schlacht zieht und dann wirklich Städte in Brand setzt zum Beispiel oder sowas. Ich glaube, da brauchst du schon jemanden, der darauf reitet. Das ist jetzt mein Drachen-Manual, was ich hier mitgebracht habe. Nein, aber ich glaube, die Antwort darauf ist ja auch, dass es keine definitive, also es gibt schon Lore, die dann erklärt wird, zum Beispiel in Feuer und Blut, von George R. Martin abgesegnet, dass Drachenreiter benötigen, aber nie, um sie gänzlich zu zähmen, sondern ja nur, um sie wirklich auf ihn zu reiten. Also man kann einen Drachen nie ganz zähmen, nach George R. Martin, sondern ihn eher nur, ja, weiß ich nicht, mit ihm zusammenarbeiten. Und das hat man ja auch an Vega gesehen, zum Beispiel in der letzten Staffel, gegenüber von Luke, dass man Drachen auch niemals unterschätzen sollte, weil sie sind immer noch wild. Ja, absolut. Und wenn sich jemand mit Drachen auskennt, dann du. Denn, das möchte ich auch hier droppen, du hast ein Video geschrieben, gedreht und produziert, das sich um Drachen dreht, aber eher um die Mythologie und die, in Anführungsstrichen, Geschichte von Drachen. Mhm. Und das ist ein, meiner Meinung nach, ich habe das ja schon gesehen, ein äußerst interessantes Special. Dankeschön. Es steckt gerade im Schnitt. Wir wissen noch nicht genau, wann es kommt, aber es wird so die nächsten Tage auf Cinema Strikes Back auf unserem YouTube-Kanal erscheinen. Also stay tuned. Das ist, das wird absolut mega, das Video. Es geht auch um Mushu. Es geht auch um Mushu. Geht es um Shenlong? Der muss auch drin vorkommen eigentlich. Leider nicht. Schade. Aber ich musste ein paar Drachen cutten. Ja, es gibt zu viele Drachen. Einer der lustigsten Takes zu dieser Folge oder zu der Staffel, den ich auch gelesen habe, war, also gerade was so das Budget und die CGI-Szenen mit den Drachen angeht, da hat jemand gefragt, warum haben die nicht einfach mit echten Drachen gedreht, um Geld zu sparen? Fand ich witzig. Ja. Ich meine, sie hätten mit echten Löwen drehen können. Ich glaube, das waren ja auch, waren das auch CGI-Löwen eigentlich? Also ich glaube mittlerweile, es ist ja gerade so eine Entwicklung in den letzten Jahren in Hollywood, dass immer mehr auf Tiere aus dem Computer gesetzt werden, weil auch die Technologie einfach mittlerweile so weit ist, dass es realitätsnah aussieht. Und weil das ja auch ein Tierschutzargument eben ist, zum Beispiel so wilde Tiere jetzt nicht an ein Filmset zu schleppen. Ja. Ich werde nie wieder, absolut, ich werde nie wieder Tiere, die am Computer entstehen, kritisieren, gerade wenn man sich die Film- und Mediengeschichte anguckt. Ich will jetzt nicht wie der größte Moralapostel klingen, aber es gibt halt in der Geschichte Filme, in denen Tieren sehr, sehr, sehr zu Schaden gekommen sind. Gerade so in meinem geliebten Genre, dem Western, da gibt es ein paar Filme, da will man gar nicht erzählen, was da alles passiert ist. Wir haben auch mal ein Special dazu gemacht. Das ist ein Fass ohne Boden. Lass uns deswegen lieber in die Folge hineingehen, nach diesem Downer von mir. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Aber ja, sprechen wir über diese 8. Folge. Sprechen wir über diese 8. Folge. Wie heißt sie denn? Sie heißt The Queen Who Ever Was oder auf Deutsch die Königin, die stets eine war. Ja. Ja. Was halten wir davon? Sollte ich da anfangen jetzt? Ja, also es ist natürlich eine Abwandlung auf den Titel von Rhaenys, im Englischen The Queen Who Never Was. Sie heißt ja in der deutschen Übersetzung, also ihr Titel, die Königin der Herzen. Ja. Das hat jetzt der deutsche Titel ein bisschen verhunzt, weil ich finde, die Königin, die stets eine war, das ist irgendwie ein schwieriger Folgentitel, finde ich, weil das ist ja irgendwie so ein sehr, sehr verwinkelter Satz, den man vielleicht nicht unbedingt versteht, was damit oder wer jetzt damit genau gemeint ist. Ja, ich finde den auf Deutsch sogar noch irgendwie poetisch und okay. Kann den auf Deutsch akzeptieren. Ich finde halt dieses, es ist natürlich ein Wortspiel mit diesem Titel The Queen Who Never Was. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich mag den Titel wirklich gar nicht. Ich finde den so, der ist nicht so clever, wie er klingt. Ich finde den sogar ein Stück weit auf Fanfic-Niveau. Ich bin da super kritisch, was diesen Titel angeht. Aber ich meine, es ist der Folgentitel, es ist jetzt kein Beinbruch, es ist nicht schlimm. Aber ja, der ist so ein bisschen plump. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass so seit der ersten Folge der zweiten Staffel auch die Qualität der Titel immer ein bisschen mehr abgenommen hat. Also es gibt eine Folge, die heißt einfach nur Prinzregent, Prince Regent. Und die fand ich auch sehr unkreativ. Ja. Da gab es bessere. Ja, ich glaube, man will sich da nicht so viel wagen. Hier hat man sich was gewagt und ich weiß nicht, ob es auch in die richtige Richtung geht. Ich bin da so ein bisschen weniger kritisch als du. Ja. Ich finde den okay, aber es ist jetzt auch nicht mein Favorit. Ich verstehe, was du meinst mit diesem Fanfiction-Niveau, weil es wirkt so ein bisschen so ein bisschen cringe. Ja, meiner Meinung nach auch, aber es ist ganz subjektiv und es ist wirklich kein Genickbruch, nicht schlimm. Deswegen nehmt das auch nicht als große Kritik wahr. Ich habe ein paar Alternativtitel aber mitgebracht. Oh ja, gerne. Ich habe überlegt, diese Folge könnte auch heißen Das Opfer der Mutter. Oh, schön. House of Leaks, wegen den Leaks. Mhm. Oder League of Legends. League of Legends, ja. Mit K. Oder Der Krieg kommt bald, versprochen. Stark. Ja. Ach shit, irgendwas wollte ich sagen. Genau, es gab ein Wort, einen Satz in dieser Folge, den ich so geil fand, sprachlich, aber eher auf Deutsch als auf Englisch. Und den habe ich mir so gemerkt, dass das klingt wie so ein poetisches, geiles Fantasy-Buch, das ich sofort verschlingen würde. Da spricht Rhaenyra über Alsace und Lannisort und nennt sie Das Bollwerk der Usurpatoren. Wie geil klingt das? Das ist mega geil. Das will ich mir tätowieren. Das Bollwerk der Usurpatoren. Da geht mir einer ab, wenn ich das höre. Total. Ich würde es auch nicht angreifen wollen, wenn ich jetzt so, ne, Huso und Ulf wäre. Ich wäre nur so, ne. Ja. Die klingen so, zu cool. Ja. Es ist so, es gibt dieses eine Meme von der von dem Paar, das im Bett liegt und beide sind wach und die Frau hat so eine Denkblase und sagt so, ich frage mich, woran er gerade denkt. Denkt er an eine andere Frau? Und dann wäre ich halt auf der anderen Seite und da wäre einfach nur so eine Denkblase mit das Bollwerk der Usurpatoren. Das ist ein Roman Empire. Ja, das ist absolut. Absolut. Diese eine Wortkombination. Es ist wirklich. Aber eigentlich müsstest du jetzt anfangen, ein Drehbuch zu schreiben, wo es um das Bollwerk der Usurpatoren geht. Absolut. Aber ich finde, es ist schon eine Nische. Ja, da muss man schon überlegen, okay, was ist jetzt ein Bollwerk? Das kenne ich aus dem Geschichtsunterricht, finde ich. Ja. Man sagt ja immer so, das Bollwerk, ist das nicht irgendwas mit dem Kalten Krieg oder so? Naja. Egal, es geht hier nicht um Geschichte, sondern um House of the Dragon. Ja, und das Bollwerk klingt cooler als das Uwe-Bollwerk. Egal. Mhm. Regie hat nicht Uwe Boll geführt, das war meine Überleitung, sondern Geeta Vasant Patel, die mittlerweile umstrittene Regisseurin, die wegen ihrer Aussagen über die Dracheneier die Rhaenyra begleitet. Sie meinte ja, das sind die Eier von Daenerys, wo Ryan Condal, der Showrunner, ja auch schon wieder zurückrudern musste. Ja, das war die Regisseurin, die wurde dafür angefeindet online. So von wegen, hast du das Buch gelesen? Wobei es auch da nicht klar ist. Wieder ein anderes Thema. Aber ja, das ist ihre dritte Folge in der Serie. Sie hat bereits die achte Folge der ersten Staffel und die dritte Folge in dieser Staffel, die Schlacht an der brennenden Mühle, inszeniert. Und das Drehbuch ist diese Folge von Sarah Hess, quasi der neuen Co-Showrunnerin, würde ich sagen. Mhm. Sie hat ja auch leider schon mal einen Shitstorm bekommen in der ersten Staffel, weil sie irgendwie über Damons Figur so ein bisschen gesagt hat, dass sie nicht verstehen kann, wieso Leute Damon mögen. Mhm. Und dann hat sie leider ja auch sehr viel Gegenwind dafür bekommen von vielen Buchfans. Aber ja, da hatte sie auch nochmal in einem Interview, fand ich eigentlich ganz gut drauf reagiert, weil sie dann auch nochmal gesagt hat, dass sie total verstehen kann, dass man das rezipiert und die Figur von Matt Smith auch krass gespielt wird. Und so, aber dass sie also trotzdem dann einfach eine andere Meinung persönlich hat und dass das ja auch legitim ist und so. Und ja. Also nur weil man auch eine Figur wie Damon halt hochfaszinierend und interessant und spannend findet, heißt das ja nicht, dass man gleich seine Taten und dann noch im Umkehrschluss dann halt auch häusliche Gewalt und sowas halt gut heißt. Das ist ja ein Riesen, da muss man ja differenzieren, da ist ja ein Riesenunterschied. Ja, ich finde auch, das war so ein typisches Beispiel von. Nee, Mord ist geil. Mhm, ja. Nee, das ist das eine, womit ich leben kann. Ja. Ja. Frauen. Ey, wenn ich teilweise durch Köln laufe, dann ist das auch für mich eine valide Option. Was? Hast du nie intrusive thoughts gehabt, jemanden umzubringen? Nee. Okay, gut. Dann stehe ich jetzt hier und bin. Es tut mir leid. Ich würde jetzt gerne ja sagen, damit du nicht alleine stehst. Nein, also es wird ja jetzt auch gefährlich, weil wir öffentlich-rechtlich sind. Deswegen, ich distanziere mich von meiner eigenen Aussage von eben. Mhm. Und bereust deine Worte. Finde ich gut. Zumindest bis ich das nächste Mal Emoji der Film sehe. Gut, starten wir mit dem Intro der Folge. Das HBO-Intro ertönt und natürlich habe ich mal wieder einen HBO-Funfact mitgebracht aus diesem wunderbaren Format, das ich erfunden habe. Jonas schüttelt den Kopf hinter der Kamera. Ist mir egal, ich mache mit den Jonas-Rants weiter. Jonas hat wahrscheinlich in seinem USA-Urlaub in den Nationalparks nicht eine einzige Folgenbesprechung gehört oder mitverfolgt. Er nickt. Er weiß gar nicht, wie sehr wir ihn durch den Dreck gezogen haben. Jonas, bist du überhaupt richtiger Fan? Ja. Ich hab mir immer vorgestellt, wie er so wütend in so einen Canyon schreit, weil wir die ganze Zeit über ihn so lästern. Und, das wäre saulustig. Oder? Ja, in den Rocky Mountains schreit er in das Tal hinab. Es ist mein Format! Mein Format, nur meins! Ja. Albert! Aber er würde lügen, es ist mein Format. Ja, also HBO-Fact. So, wo waren wir stehen geblieben? Mit Serien wie Game of Thrones oder House of the Dragon oder True Detective oder auch Sopranos hat HBO ja absolute Maßstäbe im Serienbereich gesetzt und so ein Stück weit das goldene Zeitalter der Serien auch begründet. Aber ihnen wurden auch immer wieder über die Jahre Serien gepitcht, die sie abgelehnt haben, die dann aber anderweitig hoch erfolgreich wurden. Also Serien, die sie produzieren sollten, die dann aber von anderen Sendern angenommen wurden, weil HBO sie abgelehnt hatte. Und ich habe eine Liste mit 8 Serien mitgebracht, die HBO abgelehnt hat. 8, es sind noch viel mehr. Sind das Serien, die man theoretisch kennen könnte? Ja, aufsteigend von, gut, kann ja mal passieren, bis hin zu das haben sie bitterlichst bereut. Oh, ich bin gespannt. Ich zähle sie einfach mal nacheinander auf. Sandman? Ja, ja. War ich jetzt nicht so ein Riesenfan, deswegen. Ich mochte sie, aber ja. Mhm. Yellow Jackets. Oh, okay. Starke riesige Serie. Fanbase, starke Serie, finde ich sehr gut. Desperate Housewives. Okay. Eine legendäre Serie. Legendär. Hast aber du schon die älter. Ich habe sie gesehen. Ich habe okay. die damals komplett mitverfolgt. Ich habe sie früher immer auf ProSieben habe ich eingeschaltet. Das war genau. immer so eine Serie, die meine Mutter geguckt hat. Ja. Aber ich habe sie nie ganz durchgesehen. Deswegen. Aber halt hoch erfolgreich. Hoch erfolgreich, stimmt. Ja. Yellowstone. Die Serie, die Jonas dazu überzeugt hat, in die USA zu reisen. Bist du nicht ein Riesenfan von Yellowstone? Nee, Yellow Jackets mag ich. Yellowstone habe ich nie gesehen. Okay, ja, nee, ich wollte dir sowas hinwerfen. So. Ach so, shit, ja. Nein, ist okay, verdammt. Ist okay. Ich bin ein Riesenfan von Yellowstone. Jonas hat das von mir. Genau, hast du ihm empfohlen. Ne? Ich habe es ihm empfohlen, ja. Shit, oh, das war ein Elfmeter, den ich verschossen habe. Alles gut. Sons of Anarchy. Okay. Auch sehr bekannt, sehr erfolgreich. Auch sehr bekannt, sehr berühmt, ja. Dann eine meiner ewigen Lieblingsserien, Mad Men. Das ist auch eine grandiose, sehr bekannte Kultserie. Allerdings auch schon ein paar Jahre älter. Von wem ist die denn produziert? Die ist von AMC, glaube ich, produziert worden. Krass, ich hätte schwören können, die ist von HBO. Weil ich finde, das ist so eine typische HBO-Serie. Es ist ja der, einer der, ich bin mir gerade, oh, jetzt bring ich es durcheinander, aber einer der Hauptautoren von Sopranos hat Mad Men geschafft. Ich glaube, deswegen hatte sich das immer in dieselbe Ecke gestellt. Ja, ja. Es ist auch sehr ähnlich, ja. Okay. The Walking Dead. Krass. Wurde HBO gepitcht, sie haben es abgelehnt. Und das ist wohl das, worüber sie sich am meisten geärgert haben, Breaking Bad. Boah. Ja. Das sind ja alles Qualitätsserien fast. Ja, zumindest vom Erfolg her und wow, das ist schon, das ist schon bitter. Absolut. Auf der anderen Seite haben sie ja auch eine eigene Hall of Fame, wo sehr viele gute und krasse Serien drin sind. Zum Beispiel aber, ja. House of the Dragon. Gehen wir in das Intro hinein. Mhm. Es gibt nämlich neue Bilder. Etwas, was wir auch noch nie so richtig besprochen haben, was mir aber auch erst mit diesem Intro so klar wurde. Es gibt so eine, also wir haben wieder diesen Wandteppich, der gestickt wird oder der sich selbst stickt. Und es gibt so einen prominenten goldenen Faden. Der beginnt so ein bisschen im Freistaat von Valyria und zieht sich dann halt auch durch den Hals von Aegons Sohn, Jaehaerys, und geht dann weiter. Und der ist für mich so ein bisschen vielleicht sowas wie eine Timeline, so eine Zeitlinie, die sich durch das Intro zieht. Das wäre so meine Interpretation dessen, aber das ist natürlich auch sehr metaphorisch und man kann das natürlich. Nee, ich finde, das ergibt Sinn. Oder auch so ein bisschen der Federkiel von George R. Martin, ja, genau. Um jetzt noch metaphorischer zu sein. Ja, wir sehen erst die Schlacht von Krenru aus einem anderen Winkel mit Sonnenfeuer und Maelys, die tot auf dem Schlachtfeld liegen, also die Drachen von Aegon und Rhaenys. Und da stelle ich natürlich die Frage: Ist Sonnenfeuer tot, der Drache von Aegon? Wir sehen es nie so richtig. Und Aegon wird auch in dieser Folge sagen, dass Sonnenfeuer tot ist. Ich möchte da noch keinen finalen Punkt dahinter setzen. Im Buch spielt das eine Rolle, ob er tot ist oder nicht. Das will ich jetzt auch an dieser Stelle nicht spoilern. Das und auch eine sehr wesentliche. Ja. Ich vermute, er ist nicht tot. Du vermutest, er ist nicht tot? Ich vermute, dass Aegon davon ausgeht, aber dass wir dann in der Staffel 3, das ist jetzt hier meine Prediction, dass wir dann einen Schockmoment haben, wo er doch nicht tot ist. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass die Serie da den Weg anders geht. Ich meine, die Serie hat ein paar Unterschiede gesetzt. So, so Figuren wie Maelor, das ist das dritte Kind von Aegon, existiert zum Beispiel auch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er doch tot ist. Also es ist kein Spoiler, wir wissen es nicht. Nee, wir wissen es wirklich nicht. Ja. Es kann auch wirklich die andere Version sein. Ja. Ich habe nur so eine leichte Vermutung, dass sie vielleicht so eine Art so ein Comeback, so eine Art Deus Ex Machina-Moment im Ärmel haben wollen oder so. Aber auf der anderen Seite ist es ein riesiger Drache in Krenru. Wie zur Hölle soll der nicht auffallen, dass er noch lebt? Aber das ist nochmal ein anderes. Vielleicht jubeln Thema. Ja auch die ganzen CGI-Angestellten, dass sie sind, oh, ein Drache weniger, oh mein Gott. Ja. Zum Glück ist er tot. Vielleicht ist halt auch der echte Drache, den die abgefilmt haben, gestorben, wer weiß. Das kann natürlich auch sein. Das ist halt Hard Work. Ne? Rest in Peace, Sonnenfall. Ja. Zurück zum Intro. Dann werden die Drachen des aktuellen Drachentanzes gezeigt. Meine kleine Achillesferse. Ich muss bei den Drachen immer wieder nachgucken. So, wer war jetzt wer nochmal? Es tut mir leid, ich weiß, es gibt Riesendrachenfans da draußen. Ja, hast du sie identifizieren können? Du meinst jetzt das Neugestickte, oder? Ja, ja, genau. Also wir sehen ja Vega in so einer Art Sonne und ihr gegenübergestellt, würde ich sagen, sind es in der Reihenfolge Cyrax, dann Vermax und Seerauch auf den einen beiden Seiten, also rechts und links, und dann Silberschwinge und Vermithor. Vermithor ist so relativ in der Mitte und dann ganz hinten Mondtänzerin und wahrscheinlich Sturmwolke, weil Caraxes sieht man nicht. Ja. Und ich habe mir vorgestellt, dass das die letzte Szene von der letzten Folge ist, weil da gibt es ja dieses Stand-off zwischen Vega und Cyrax, Vermithor und Silberschwinge. Ja. Und ich habe mir vorgestellt, dass die Person, die diesen Wandbehang stickt, nicht dabei war und wahrscheinlich dann so gehört hat, ja, die hatten da, ne, Aemon wurde eingeschüchtert. Und dann hat sie sich vorgestellt, wie da ganz, ganz viele alle von Rhaenyras Drachen auf Drachenstein hocken. Finde ich absolut plausibel. Und ich würde da sogar noch ein weiteres Indiz dafür benennen, nämlich, dass hinter den Drachen in diesem Intro auch noch so eine Steinformation zu sehen ist, die ganz klar an Drachenstein erinnert. Also diese Drachen stehen, fliegen vor Drachenstein. Das würde das noch mal ein bisschen untermauern. Diese Sonne von Vega, das hat mich halt auch sehr an dieses Zitat aus dem Buch erinnert, von den Soldaten von Krähenruh, die berichtet haben, dass als die Drachen gegeneinander kämpften, also Vega, Sonnenfeuer und Maelys, dass der Himmel, dass Feuerbälle den Himmel füllten und man von unten aus nur Sonnen zu sehen waren. Ein sehr poetisches Bild. Ich liebe eh auch, ich glaube, ich sage das viel zu selten, ich bin ja auch Fan, leidenschaftlicher Fan aus gutem Grund. Ich liebe manche bildhaften Vergleiche, die George R. R. Martin benutzt. Allgemein George R. R. Martins Schreibstil ist meiner Meinung nach unglaublich stark und bildhaft und lebhaft und lebendig. Mhm. Und, aber so gut wie Bollwerk der Usurpatoren kann es nicht sein. Ja, das ist also. Ja, also da muss man nochmal eine Lanze brechen für die Writer der Serie. Ich muss mich auch korrigieren. Ich habe ja gedacht, der Vorspann ändert sich nicht mehr. In der jetzigen Staffel habe ich letzte Folge, glaube ich, noch gesagt. Ja. Aber ja, ich verstehe es, dass man fürs Finale nochmal. Wer hatte da nochmal? Wer hat schon wieder eine Wette gewonnen? Ja, wer war das? Das war keine Wette, ja. Die letzte Wette von uns war halt einfach richtig scheiße. Ja, ja, die war echt miserabel, ja. Gut. Ja. Aber gut, aber ja, wie gesagt, 8. Folge. Vielleicht schlussendlich auch noch mal zu sagen, es ist ein unglaublich geiles Intro. Wir lieben es. Mir gefällt es auch besser als das in der ersten Staffel, hatte ich auch schon mal gesagt. Ja. Hoffst du denn auf ein neues Intro, also ein ganz neues Intro in Staffel 3? Ja. Ja. Hart. Du auch? Ich weiß. Ich wünschte, ich hätte gerne, dass sie das etabliert hätten in der ersten Staffel schon. Und dann diesen Wandbehang arschlang stricken, bis dann irgendwann in Folge 4, der halt einfach krass riesig ist. Und dann hätte man so ein ganzes, weißt du, so ein vollständiges Bild. Das fände ich sehr cool. Der dann aber auch vielleicht Teil der Folge ist. Also so, wie ja im Prinzip auch das Modell von Valyria ja auch Teil der Folge war. Und dann hängt er so hinter Helena an so einer Wand. Boah, da würde mir einer abgehen. Ich bin ehrlich. Ja, sehe ich auch. Fände ich auch stark. Allerdings, ich war nach der ersten Folge der zweiten Staffel erstmal überrascht, warum haben die dieses tolle Intro aus der ersten Staffel nicht wiederverwendet. Mittlerweile ist das hier für mich das House of the Dragon Intro. Gleichzeitig, so ein Teil von mir denkt sich auch, oh, es wäre auch schon mal geil, wieder was Neues zu sehen in der dritten Staffel. Aber ich weiß nicht, ob wir es jemals gesagt haben, es gibt einen Editor, der war auch schon in Staffel 1 dabei, der Crispin Green heißt. Ich fand es irgendwie lustig, dass es einen Crispin gibt, der an dieser Serie maßgeblich mitgearbeitet hat. Ja. Lustig. Vielleicht hat er ja sein, an Daemon in der ersten Staffel, diesen Spitznamen von Sir Criston im Englischen gepitcht. Ja, das ist übrigens der Nachteil, wenn man so ein geiles Intro hat. Man achtet weniger auf die Buchstaben, die da drauf abgebildet sind. Tatsache. Ich wollte auch hier nochmal sagen, also in 2 Jahren kommt ja wahrscheinlich die neue Staffel raus, also Staffel 3. Vermutlich, weil die letzte Staffel hat ja auch 2 Jahre gebraucht in der Produktion. Aber in 2025 kommt ja A Knight of the Seven Kingdoms raus. Der Heckenritter. Der Heckenritter. Und da gibt es jetzt auch schon einen ersten Teaser, den HBO veröffentlicht hat. Sozusagen, also was heißt ein Teaser? Das sind so 2 Szenen. 2 Bilder, 3 Bilder, irgendwie so, ja. Ja, aber ich fand, es sah schon ganz gut aus. Aber eine Figur, die in der Heckenritter eine Rolle spielen wird, die gab es auch schon in dieser Folge hier zu sehen. Mhm. Eine eigentlich einäugige Figur mit einem Geburtsmal, Blutrabe. Den selben Namen wie Alice. Nachnamen. Ja, ja. Ich war jetzt sehr verwirrt. Aber ja, das stimmt. und damit starten wir jetzt nach ungefähr 45 Minuten mit der ersten Szene dieser Folge. Stabil. Ich bin gespannt, wie lange diese Folgen besprechen wird. Es passiert ja doch eine Menge. Und egal, lass ich mal so im Raum stehen. Wir beginnen auf jeden Fall bei der Triarchie. Die Frage ist aber, wo genau sind wir? Sind wir bei den 3 streitsüchtigen Töchtern? Sind wir in Lys, Tyrosh oder Myr? Wir sind auf jeden Fall an einer Küste. Es sieht sehr nach Essos aus. Wir haben Palmen, wir haben keine sehr fruchtbare Vegetation. Wir haben da so eine Klippe, an deren Ufer im Wasser sich verschiedene Schiffe befinden, aber auch ein Lannister-Schiff ganz prominent vorne. Was glaubst du, wo wir uns befinden? Ist das nicht auch ein Schiff mit dem grünen Wappen eher? Stimmt, du hast recht, ich hatte das nicht mehr im Kopf. Genau, es ist nicht das Lannister-Wappen, es ist das Targaryen-Wappen. Das Targaryen-Wappen, aber ich habe auch gemerkt, direkt auf der Tonebene oder ne, musikalisch hat Ramin Djawadi wieder alle exotischen Instrumente rausgepackt und da merkt man sofort, wir befinden uns in Essos. Ich habe erst gedacht, wir befinden uns in Tyrosch, weil in den Büchern oder im Buch wird etabliert, dass der Rat, der Hohe Rat der Triarchie in Tyrosch tagt. Aber Tyrosch ist ja auch eine Stadt und Stadt. Würde definitiv mehr aussehen nach einer Stadt. Und die haben auch so einen prominenten Turm, also der blutende Turm heißt der. Der wäre auch zu sehen. Sichtbar. Und vor allem, das ist kein Hafen einer riesigen Handelsstadt wie Tyrosch. Also ich glaube, das wäre meine Vermutung, wir sind irgendwo dazwischen. Wir sehen lediglich ein Gebäude und sonst nichts außer dieser paar Stege. Das ist ja nicht mal ein richtiger Hafen. Und ich meine, die drei Töchter haben so wenige natürliche Ressourcen, die leben vom Handel und sind ohne Handel und Zölle und Piraterie halt komplett aufgeschmissen. Also das Tyrosch ist übrigens auch eine Festungsstadt. Da ist so eine riesige Mauer drumherum und die sieht man hier auch nicht. Also meine Vermutung ist, wir sind in der umstrittenen Lande. Also irgendwo zwischen Tyrosch, Meer und Lys, die Gegend, die mal verbunden war mit Westeros, bevor die Trittsteine zerschmettert wurden von der Magie der Grünseher, der Kinder des Waldes im Krieg gegen die ersten Menschen, was allerdings auch nur eine Legende ist, aber könnte ja sein. Mhm. Das ist eine Gegend, um die sich die drei Töchter immer wieder streiten. Und das hat alles so einen orientalistischen Touch. So, wie man sich gerne im Mittelalter so die ferne arabische Welt quasi vorgestellt hat und was so immer so der Nährboden für mystische, exotische Geschichten war. Das ist ja auch in den Büchern verankert, also in das Lied von Eis und Feuer sowie in Feuer und Blut. Aber das macht die Serie auch ganz intelligent, finde ich, dass das immer wieder aufgebrochen wird, dass dann Figuren mit so Klischees von Westerosi brechen und dass das ja auch etabliert ist, dass zum Beispiel Leute aus Essos immer so ein bisschen auch sich lustig machen über Westeros und ihre Bewohner, weil sie alle so hochnäsige Lords und Ladies sind und nicht so ein bisschen mithalten können. Das ist ja auch Gegenstand jetzt von der Szene. Genau, oder auch Loha, die halt den Gag macht mit Menschenfleisch. Genau. Wir essen nachher Menschenfleisch. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Ja. Aber das ist, weil Orientalismus kann man teilweise kritisieren. Ja, deswegen ist das hier auf jeden Fall cleverer als das. Und wir sehen, warum dieses eine einzelne Targaryen-Schiff angelegt hat. Tyland verhandelt nämlich mit der Triarchie. Er wurde ja von Aemond ausgeschickt, die Triarchie mit der zu verhandeln, um Schiffe zu ergattern oder eine Flotte, die dann die Blockade in der Gurgel auflöst. Das ist der Plan. Nur wollen die viel zu viel, 100 Golddrachen pro Mann. Was ein absurder Preis ist, übrigens auch da. Ich habe es gestern noch in diesem Game of Thrones Rollenspiel vom Manticore Verlag gelesen, wie die Umrechnung ist, zumindest in dem Rollenspiel. Ah. Von Golddrachen auf Silberhirschen. Silberhirschen und Kupferstücken. Auf Kupferstücke, genau. Und es ist mega kompliziert. Es sind irgendwie, wie war's? Ich glaube, 7 mal 8 also 56 Kupferstücke sind ein Silberhirsch oder so. Okay. Und irgendwie so eine ganz krumme Zahl, so 211 Silberhirsche oder sowas sind dann ein Golddrache. Das ist eine gute Frage für ein zukünftiges Feed. Ja, aber sehr, sehr, sehr speziell. Und ich weiß nicht, ob es kanonisch ist. Das ist auf jeden Fall. Ich hab auch nicht im Kopf gehabt, dass das George R. Martin mal in den Büchern spezifiziert hat. Ja. Ich weiß immer nur, okay, Golddrachen, Silberhirsche, Kupferstücke. Kupferstücke ist halt wie Cents und Deswegen, also das hier, nehmt das nicht für bare Münze. See what you did there. Ich habe auch noch aufgeschrieben, wir sehen ja am Anfang einen Affen, apropos Tiere, das ist ein richtiger Affe. Also ein CGI-Affe? Nein, wirklich ein aktiver Affe, ein lebender Affe, der da verwendet wurde am Set. Wirklich? Und, ja, ich dachte, bin automatisch davon ausgegangen, dass das ein CGI-Affe war. Nee, ich habe im Making-of, sie heißt Rosie, das Affenmädchen. Und sie ist anscheinend auch sehr gefährlich gewesen. Aber sie wurde im Greenscreen gedreht. Das Weiß ich nicht. Das wurde nicht gesagt im Making-of, aber es sah wirklich so aus, als wäre sie am Set gewesen, der Schauspieler von Thailand anscheinend Angst vor Affen hat, was ich auch nachvollziehen kann. Ich bin ja auch nicht der Riesen-Affen-Fan. Und dass es dann auch am Set so ein, zwei Momente gab, wo er wirklich ein bisschen gezittert hat. Mhm. Und nicht vor Sharakoloha, sondern vor Rosie. Ja. Und ja, da wir ja schon einen... Aber Affen sind doch so süß. Affen sind mega süß, aber sie sind auch den Menschen zu ähnlich. Weil sie können nämlich auch sehr, ne? Hast du Planet der Affen nicht gesehen? Ich habe Planet der Affen gesehen, alle, für alle Teile. Keine Angst vor Caesar. Ja. Ich meine, ich bin wirklich der Meinung, dass irgendwann Affen uns einfach überrennen werden. Ich glaube, wichtig ist, keine Zähne zu zeigen und dann ist alles gut. Gut, wer sind diese drei Männer, vor denen Thailand ist? Keine Ahnung, aber sie werden sicherlich die drei Töchter repräsentieren. Ich vermute, also ich habe mir die mal genauer angeguckt. Wie gesagt, es gibt im Buch oder so keine genau namentlich benannten Magister, die hier irgendwie sitzen, weil eigentlich wurde die Triarchie ja von so einem hohen Rat von 33 Magistern beherrscht. Das sieht man ja auch hier, dass es sehr viele Leute sind und sehr viele Leute hinter ihnen sitzen. Es sind über 50. Ja, weil ich habe auch mich gefragt, ob da nur die Leute hinter denen sozusagen die Magister sind und davor sind dann noch andere eben Soldaten, weil darum geht es ja auch, die zu aktivieren. Ich habe aber auch den Einzelnen, das sind ja drei Vorsitzende, könnte man sie jetzt einfach mal nennen, den einzelnen Gebieten zugeordnet. Weil ich auch. Genau. Es ist relativ klar, finde ich. Ja, finde ich auch. Der eine hat blonde Haare, also Liz. Aber der sitzt auch so sehr leger da. Und deswegen vermute ich, dass er ein Lyseni ist, da wo das da soll das Blut der Valyrer noch am dicksten sein. Ja, und deswegen haben die Leute weiß-silbriges Haar. Ja, und ich meine, Liz ist ja eh bekannt für die Freudenhäuser und immer diesen Lifestyle, dieses deutsche Vita. Also, dass er da so leger sitzt, das passt schon sehr nach zu Liz. Ich habe, das ist jetzt auch eine ganz kleine Kritik, aber ich habe ein bisschen gedacht, seine Perücke sieht so ein bisschen komisch aus, weil so seine Haare so sehr unter diesem Hut und das hat nicht so sehr zu seinen so Gesichtszügen gepasst, finde ich. Mhm. Aber es ist jetzt wirklich hohes Meckern auf hohem Niveau. Und daneben sitzt ja wahrscheinlich jemand aus Tyrosch. Super offensichtlich, weil das erkennt man dann auch in der Nahen, der Bart ist gefärbt. Nicht so farbenfroh und bunt, wie das eventuell in den Büchern von George R. R. Martin beschrieben wird, aber die Tyroshi sind sehr bekannt dafür, ihre Bärte zu zwirbeln und zu färben. Ich meine, auch ein Darion Harris sieht eigentlich im Buch so total albern aus mit so einem gezwirbelten, sehr, sehr, sehr bunten Bart. Ich habe mich auch gefragt, ob das so von den House of the Dragon Showrunnern so ein bisschen so ein Augenzwinkern war an dieses Darion Harris Character Design, was sich alle Fans gewünscht haben, was nie passiert ist. Ja, aber habe ich auch gedacht, das sieht man ja auch später noch in dieser Schlammschlacht, dass dann da wirklich auch Leute pinke und grüne Bärte haben. Und aber also wenn, also ich kann manchmal auch diese Adaption vollkommen nachvollziehen, wenn, ich meine, in den Büchern rennt zumindest eine Passage lang Daenerys mit einer entblößten Brust herum und trägt so Plüschpantoffeln. Hättest du dir das nicht gewünscht? trifft auf Dario, der halt diesen gezwirbelten, farbenfrohen Bart hat. Also wenn das die Serie so umgesetzt hätte, ist es teilweise auch einfach zu albern. Aber ich hätte so einen bunten Bart, hätte ich schon gesehen. Weil er war für mich, Darion Harris, wurde ja auch zweimal besetzt. Und ich fand den ersten Schauspieler richtig schlimm. Ja. Ich weiß noch, der hat immer mir, also das war so eine ganz komische Interpretation der Figur. Aber Ist egal. Es geht ja nicht um Game of Thrones. Ja. Wer sitzt denn neben dem Tyrosch? Ja, das ist dann allein per Ausschlussverfahren der aus mir, dieser sehr ordentliche, reiche, nach Kaufmann aussehende Typ. Das passt auch. Ja, der Bär an Mann. Ich finde, der hatte auch so eine sehr tiefe Stimme. Ja. Das ist per Default. Ja, und die wollen nicht nur 100 Golddrachen für jedes Schiff, sondern sogar für jeden Mann. Aber mehr noch, sie wollen sogar die Trittsteine. Sie wollen quasi die Fries der Meerenge werden. Sie wollen natürlich Zölle erheben für alle, die da durch die Trittsteine reisen in die Meerenge. Das ist natürlich wahnsinnig lukrativ. Und Thailand nennt ihre Schiffe deswegen sogar Piraten, was den Mann, den ehrvollen Handelsmann, so wie er sich selbst betrachtet, sauer macht. Aber Thailand würde für die Trittsteine eben auch eine Kriegsflotte erhalten, die die Blockade freiräumt und damit auch entscheidend in den Tanz der Drachen eingreifen. Und das ist auch der Grund, warum Thailand zusagt. Er weist aber darauf hin, dass Aemond ihn für diesen horrenden Preis erhängen könnte. Und der Mann aus mir schlägt vor, dass Hochverrat, dass Thailand mit der Flotte einfach, wobei das ist mehr als Hochverrat, das ist das ein ist, Putsch. Ja, das ist ein Coup d'État. Eine Usurpation, nämlich dass er mit der Flotte sich einfach selbst auf den eisernen Thron setzt. Das habe ich mir auch gedacht, weiß ich jetzt nicht, ob die Flotte reicht, um so Vega zu überstehen, aber gut. Gut. Er weiß das vielleicht nicht. Ja. Er hätte noch nie einen Drachen gesehen. Ja. Vermutlich. Aber ich habe auch noch einen kleinen Aspekt, der dazu passt, was wir eben gesagt haben, apropos Orientalismus, dass ja dieser, ich weiß nicht genau, wer es jetzt war, ich glaube, der Tiroshi, sagt dann, dass die Velaryon-Horden ihnen sehr viel genommen haben und dass sie deswegen diese Zölle erheben müssen. Und da merkt man ja auch nochmal, dass das so eine Perspektivwechsel einfach ist, dass für sie dann natürlich auch als eine Art Beleidigung, es hat ja auch einen Zweck, aber trotzdem, dass so die Haus Velaryon eher die Horden sind und nicht sie. Ja, das fand ich ganz spannend. Absolut. Genau, aber Thailand soll den Flottenhauptmann kennenlernen und hereinkommt ein gewisser Loha. Hm. Loha kennt man aus dem Buch. Loha heißt eigentlich Sharako Loha und ist im Buch auch keine Frau wie hier, sondern ein Mann. Und ja, die Figur wird in der Serie gespielt von Abigail Thorne. Mhm. Das ist eine Transfrau, die übrigens auch YouTuberin ist und einen recht erfolgreichen Kanal hat mit 1,6 Millionen Abonnenten oder sowas, glaube ich. PhilosophyTube heißt der. Und ich glaube, sie hat auch auf ihrem YouTube-Kanal gedroppt, dass sie gecastet wurde für die Serie. Also das ist für sie auf jeden Fall ein sehr großer Karriereschritt. Aber sie ist auch Theaterschauspielerin. Das sollte man auch dazu sagen. Und über die Figur Sharako Loha kann man zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht so viel sagen, weil über die quasi, weil sie erst mit dem Tanz der Drachen und diesem Moment quasi erst an Bedeutung gewinnt. Man kann lediglich über sie sagen, dass sie aus Lys kommt. Ja, aus Lys und dass ja auch in den Büchern gar nicht so viel gesagt wird über ihn. Also in den Büchern ist es ja ein Mann und ich finde, dass das die Serie auch wieder ganz gut gemacht hat, die Figur zu erweitern. Also das wirkt man jetzt in der ersten Folge wo die Figur auftaucht, mehr, dass man merkt, okay, das ist hat auch noch mit der Kultur in Lys geht das so einher. Also ich finde schon, dass man so diese schillernde Figur, wie Sharako Loha jetzt in der Serie vorkommt, dass ich das total so, so lore-technisch da auch verorte. Deswegen, nee, dito. Ja. Aber ich bin nur über eine andere Sache traurig, weil es wirkt für mich, als sei Loha so ein bisschen mit einem anderen sehr illustren Admiral gemerged worden, nämlich mit Rakalio Rindoon. Mhm. Und ich habe schon in Staffel 1 in den Folgenbesprechungen gesagt, dass ich irgendwie hoffe, dass er irgendwie eine Rolle spielt. Kann ich verstehen. Ich vermute eher mal nicht. Nein, ist auch zu albern, glaube ich dann. Dann das zum einen. Und ich finde, das ist so ein ganz guter Ersatz für mich persönlich. Aber ich verstehe, wenn man dann die Figur sehr mochte, dass man da noch erwartet hat, dass er auftaucht. Ja, mit diesen Ehefrauen von Sharako Loha, mit dem Schlammcatchen und so weiter und der gesamten schillernden Persönlichkeit wirkt das schon so ein bisschen, als hätte man sich Rakalio Rindoon darin angenähert. Das ist einfach auch ein Admiral, genauso wie Loha. Der ist allerdings riesig, der gilt als über 2 Meter groß, hat lila gefärbtes Haar, hat sich oft als Frau verkleidet und als Hure ausgegeben und hatte auch mehrere Frauen und sowas und deswegen eine sehr illustre Gestalt, die aber keine Rolle spielen wird in House of the Dragon. Nee, es ist ja sehr gelungen, dass man dann hier nochmal jemanden etabliert, der ja auch Tywin Lannister als Westerosi nochmal vorführt, dass es in Essos andere Regeln gelten. Das ist jetzt nicht dieses typische, irgendwie geschlechterspezifische, ja, Frauen sind halt Ladies und Männer ziehen in den Krieg. Ja. Und das ist ja ein Konflikt, der ja innerhalb der des Monarchie, also der der Erbschaftsfolge, wo es um Rhaenyra und Alicent geht, ja total präsent ist. Also darum geht ja die ganze Geschichte. Ja. Deswegen finde ich das eine gelungene Ergänzung. Wobei Loha und Abigail Thorne, also gerade dieser Handlungsstrang wird online sehr, sehr scharf kritisiert. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe das, also zumindest nicht, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich kann es nicht teilen. Also ich sehe das anders. Den einzigen Kritikpunkt, den ich akzeptiere, ist, dass ich das generell komisch fand. Ich wollte da eigentlich erst am Ende drüber sprechen, aber können wir jetzt auch gern machen, dass das in der letzten Folge etabliert wurde, alles. Weil das, finde ich, das ist meine große Kritik ja sowieso mit dem Pacing von dieser Staffel, dieser Folge. Und ich finde, dieser ganze Strang hat sich für mich angefühlt, okay, jetzt machen wir noch mal ein ganz neues Fass auf und füllen so etwas, was sich anfühlt, eher wie so eine erste Folge oder wie so eine zweite Folge, dass man noch mal an einen anderen Ort wechselt. Und ich hätte mir das gewünscht, dass das in den letzten beiden Folgen passiert wäre, weil das dann die Folgen ein bisschen abwechslungsreicher gemacht hätte. Können wir, also stimme ich zu, können wir gerne dann bei der finalen Besprechung dieser Folge und der Staffel auch noch mal ausführen. Aber ich stimme halt tatsächlich zu. Aber das werden wir noch ein bisschen weiter ausführen. Dann allgemein funktioniert diese Folge als Folge, aber funktioniert sie auch als Finale, als Staffelfinale? Das ist eben die ganz große Frage, die im Raum steht, die halt auch viele sehr klar beantwortet haben für sich. Dazu kommen wir noch. Ja, also ich habe sehr viel Spaß mit dieser Szene gemacht. Sie geht aber auch noch weiter, weil Loha Thailand immer wieder, das ist ein Running Gag, beim falschen Namen nennen wird. Und sie beginnt auch direkt mit dem Prominentesten, nämlich Lord Tywin. Und eine der besten Figuren jemals, finde ich persönlich. Ja, sehr Charles interessante. Charles Dance einfach ja. Unfassbar. Auf jeden Fall. In der Serie auch. Ja, definitiv. Und ich habe mir überlegt, vielleicht überlegt sie schon da, ob sie ihre Frauen mit ihm fortpflanzen lässt. Ich hatte das Gefühl mit diesem Blick, dass sie das sich schon da gedacht hat, dass sie Thailand von Anfang an interessant fand. Sie wollte ihn ja so ein bisschen triezen. Ja. Und sagt dann, dass sie nicht mit jemandem segelt, der sie nicht bezwingen kann. Und Thailand ist dann auch erstmal sehr konfus und sagt so, hä, wobei denn? Ja. Und das werden wir dann gleich noch sehen. Aber sie, also er sagt ja noch etwas, was ja vielleicht auch ganz wichtig wäre, nochmal zu besprechen. Und zwar, er sagt, dass er Meister der Schiffe ist. Genau, das kommt jetzt, ja. Da wollte und ich jetzt zu kommen. Ja, das hat mich irritiert persönlich. Mich auch. Weil eigentlich wäre er nach der, was die Serie erzählt hat, Meister der Münze. Korrekt. Und zwar nachdem Lyman Bienengraben nämlich draufgegangen ist, hat er nämlich seinen Platz eingenommen. Und das erzählt die Serie hier nicht. Das lässt sie irgendwie aus. Ich kann mir vorstellen, dass das hinter den Kulissen dann einfach so war, dass er diesen Titel irgendwie angenommen hat, bevor also, er hingefahren ist. Ich war auch sehr irritiert, vor allem gemessen daran, dass es in mehreren Folgen darum ging, dass, dass der grüne Rat, der kleine Rat in Königsmund, keinen Meister der Schiffe hat und deswegen der rote Kraken, also Dalton Graufreud, ja. Den wir noch kein einziges Mal gesehen haben, dass ihm immer wieder auch Raben, schade. Ja, das stimmt, auch eine sehr illustre Gestalt, dass man ihm immer wieder Raben entsendet hätte, damit er nach Königsmund kommt, um so auch die Greyjoys auf ihre Seite zu ziehen, also die Graufreuds. Und der Posten ist ja vakant, der ist ja nicht besetzt. Also darum geht's ja auch in dieser Serie, dass die aktuell keinen Meister der Schiffe haben. Und Tywin Lannister, der eigentlich Meister der Münze ist, und das wird ja auch klar benannt nach dem Tod von Lyman Bienengraben, dass der jetzt sich aber plötzlich hier hinstellt und sagt, ich bin Meister der Schiffe. Also das finde ich, also entweder, und ich finde, das ist beides eine Lose-Lose-Situation, also es ist beides nicht sehr vorteilhaft für die Serie. Also entweder erzählt ihr mir gerade, dass er irgendwann zwischen den Folgen mal ebenso von Meister der Münze zum Meister der Schiffe mutiert ist, so bip, mal ebenso. Oder die Titel zusammengelegt wurden, ja. Weil es eben jetzt momentan keine Besetzung gibt ja. Und der Meister der Schiffe theoretisch mit einer potenziellen Flotte verhandeln müsste. Ja, aber das wird nicht erzählt. Das, das nicht muss erzählt. Man sich selbst zusammenreimen und das finde ich schon sehr kritisch. Das fände ich überhaupt nicht elegant erzählt. Oder, und das ist die noch schlimmere Variante, es ist ein Fuck-up. Die haben kind of forgot. Die haben den Fehler gemacht und das, ja. Also Sarah Hess hat das einfach verpennt. Und hat gedacht, ja, weil das ist ja auch die Sache, Thailand war mal ja. Meister der Schiffe, als Viserys noch gelebt hat. Mit dem Tod von Lyman Bienengraben wurde er vom Meister der Schiffe zum Meister der Münze. Und ich finde, das ist schon auch vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man dann das googelt oder so und dann in einem Wiki irgendwie was über Tywin Lannister liest und dann steht da erst, Meister der Schiffe, dann Meister ja. der Münze. Aber das wäre schon krass. Also ich hoffe mal, es ist eher erstere Version. Das ist natürlich jetzt auch nicht ein großer Lore-Fehler, ja. Weil man natürlich kann man das einfach so ändern, aber ich finde auch, es ist halt nicht elegant, wenn man es nicht erzählt. Und das ist ja eine Sache, die dann so einfach eine komische Lücke hinterlässt und man ist kurz irritiert, wenn man sich dann viel mit den einzelnen Positionen beschäftigt und ja. Wie wir jetzt auch mit der Geschichte, dann fragt man sich so, das wirkt irgendwie sehr schon eine große Sache, wenn jetzt irgendwie dieser Posten nicht mehr besetzt werden muss. Ich weiß aber auch als Fakt, dass Leute, die an der Serie arbeiten, dass die teilweise auch Wikis benutzen. Also das wird tatsächlich, das ist der Fall, wenn man sich so an, weil niemand kann sich gerade in dieser immensen Geschichte von George R. R. Martin Details merken. So, das ist teilweise unmöglich. Und ich meine, selbst George R. R. Martin hat das schon öfter mal gesagt, dass er, welche Haarfarbe hat diese Figur nochmal? Welche Augenfarbe? Dass er selber in seinem Werk dann immer wieder mal suchen muss und zurückblicken muss. Das ist ja auch okay, also wir sind ja alle nur Menschen und man ja. kann ja auch mal Fehler machen, aber ich finde es dann krass, wenn es ein Fehler wäre, dass das durch so viele Korrekturschleifen Instanzen, ja. und Instanzen ja. durchläuft. Das kann ich nicht so nachvollziehen, weil das ist ja schon ein Autorenteam. Es gibt ja. extra Team Mikkel, so Keeper of Lore, die dann irgendwie noch mal über alles drüber guckt. Also so stelle ich mir das vor, ich ja. weiß es nicht. Und aber mich ärgert es halt auch, sorry, dass ich unterbreche, aber mich ärgert es halt auch, weil das ja auch einfach ein einfach, also das ist ja Teil der Handlung, dass die einen Meister der Schiffe suchen und die erzählen in 2 oder 3 Folgen, dass halt Dalton Graufreud als Meister der Schiffe nach Königsmund kommen soll. Und dann das mit Tywin Lannister zu verbocken, das finde ich schon heftig. Ich kann das jetzt auch gerne anführen, weil ich wollte das eher gleich erzählen, wenn wir über Schafsspitze reden. Aber in dem Making-of ist leider Ryan Condal auch wieder ein Lore-Fehler passiert, weil er redet da über Schafsspitze und darüber, wieso Aemon Schafsspitze verbrennt. Ja. Und sagt dann, dass das der Sitz wäre von Haus Messy, was aber nicht stimmt, weil das ist ja der Sitz bei von Aemon. Haus bei Aemon. Ja. Und er sagt dann irgendwie, ja, und Haus Messy würde ja auch im Schwarzen Rat sitzen von Rhaenyra. Und das ist dann auch so eine Sache, wo alle sich dann gefragt haben in den Kommentaren, okay, also hat er das falsch verstanden oder hat die Serie das geändert und es wird dann nicht erzählt? Die Sache ist aber, wenn man in Wikis guckt, auch gerade in Buchwikis, Haus Baemon sitzt ja wirklich im Schwarzen Rat, aber halt nicht in der Serie. Nicht in der Serie. Und dann denke ich mir wieder so, okay, aber dann differenzier das doch. Also sag, ja, wir haben Baemon nicht etabliert und deswegen sagen wir Haus Messy. Und so wirkt das dann immer so ein bisschen so, ja, das passt schon. Ja. Und das ist auch, finde ich, bis zu einem gewissen Grad legitim, aber ich verstehe auch, dass dann halt Hardcore-Fans so sagen, oh, das wirkt irgendwie so, als würde man die Lore nicht so ernst nehmen. Also es wäre das alles so ein bisschen austauschbar. Und das ist ja dann auch schade, weil Haus Baemon ist natürlich auch ein Haus, was vorkommt und was ja auch eine Geschichte hat und ein Wappen. Und auf jeden Fall. Ja, so oder so, ich fände es egal. Also ich kann das nicht einfach akzeptieren, dass so irgendwie zwischen den Folgen eine Figur wie Tywin Lannister im kleinen Rat plötzlich die Position wechselt und das uns nicht erzählt wird. Oder ist es halt, wie gesagt, einfach ein Fehler. So oder so finde ich, das ist etwas, was man dieser Folge ankreiden kann. Nichtsdestotrotz war ich angetan von dieser Szene visuell, von der Atmosphäre über die Verhandlungen. Ich bin eigentlich recht kritisch immer, was so orientalistischen Vibe angeht. So von wegen, ach, die unzivilisierten, mystischen Araber schon wieder. Aber also zum einen ist das hier Fantasy, zum anderen, wie du sagst, es wird immer wieder differenziert. Und zum anderen, ich hatte richtig Spaß mit dem Look dieser Szene, muss ich ehrlich sagen. Ich auch, ja. Nichtsdestotrotz, ich hätte auch gerne Tyrosch gesehen. Okay, ja, kann ich verstehen. Ja. Ich fand es generell spannend, einfach mal an einem anderen Ort zu sein. Ich mochte Sharakoloha, es war eine gelungene Einführung. Ich fand auch, dass mir das Spaß gemacht hat. Und es war auch mal so eine tonale Abwechslung, weil es so ein bisschen lustig war, was ich finde auch zu kurz kommt in House of the Dragon, was ja auch eine Qualität von Game of Thrones war, finde ich, weil man da sehr viele Figuren hatte, die einfach durch Wortwitz und Schlagfertigkeit einen so unterhalten haben. Und das ist auch eine ernstere Geschichte, so teilweise. Und es gibt ernstere Figuren und alle reden sehr hochgestochen. Und ich fand hier das ganz nett. Es ist ja, wie Ulf später auch sagt, ein bisschen Humor wird euch allen gut tun. Ja. Gut, wechseln wir nach Sharp Point zu Scharfspitze, denn Vaegar und Aemon fliegen hoch über dieser Küstenstadt und aus Vaegars Maul raucht es noch und wir erfahren, Aemon hat mal ebenso die ganze Stadt einfach platt gemacht. Also Scharfspitze liegt genau am Rande der südlichen Gurgel, quasi an der nördlichsten Spitze des Festlandes da. Also es ist halt wirklich so geografisch gesehen eine scharfe Spitze, Sharp Point, deswegen heißt die Stadt so. Geschichtlich, also man kann sowieso auch nicht so viel dazu sagen, außer dass das mal Teil der Sturmlande war, dann aber in die Kronlande integriert wurde. Und ja, wie gesagt, hier herrscht Haus Baemon. Aber vielleicht eine Sache, die halt auch in der Serie eine Rolle gespielt hat. Corlys sprach mit Allen darüber und wollte in Folge 6, dass Allen als erster Offizier mit ihm gehen, Scharfspitze mitsegelt. Also der Städtename wurde schon mal gedroppt. Ja. Aber ja. Wir sehen ja auch nur, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte lediglich sagen, so ganz offensichtlich wollte Aemond nicht mit eingezogenem Schwanz zurückkehren und als Angsthase oder irgendwie, sondern hat auf dem Rückweg noch seinem Frust Luft gemacht in Scharfspitze und dabei unzählige ermordet. Aber die tatsächliche Zerstörung und das Leid der Bevölkerung, ähnlich wie in der Flusslande, sehen wir mal wieder nicht, sondern nur aus der Distanz und müssen es uns denken. Habe ich mir auch als Minuspunkt aufgeschrieben, dass wir nicht, also wir hören ein paar Schreie und auch das Feuer und wir sehen so ganz leicht, wie Menschen verbrennen. Das klingt auch immer so schwierig, wenn man sagt, ich will sehen, wie Menschen verbrennen. Darum geht es nicht, sondern es geht ja schon ein bisschen darum, dass man halt einfach das spürt, dass Aemon diese Menschen umgebracht hat. Und wenn man das nur erfährt durch einen Dialog später noch von Jace, dann hat das einfach nicht denselben Impact. Und das muss man auch einfach mal sagen. Ja. Ich finde, hier wieder nicht zu zeigen, was für Gräueltaten. Also es wird immer darüber geredet, wie schrecklich dieser Krieg ist und wie das Menschen nicht sterben sollen. Und ich habe das Gefühl, ich fühle mich so distanziert zu diesem ganzen Gespräch, weil ich einfach nicht nachempfinden kann, wie Leute leiden. Und das spielt dann natürlich rein. Ich habe aber auch gedacht, er will wahrscheinlich Frust rauslassen und auch auch wahrscheinlich ja auch Drachenstein ein bisschen in Gefahr bringen, weil das ist ja sehr nah an Drachenstein dran. Ja. Und noch mal ein bisschen zeigen, dass er eine Botschaft senden, zeigen, dass er mit Vega immer noch das der größte alleinige alleinige Machtmonopol irgendwie hat durch sie. Absolut. Nee, stimme ich zu. Ja. Gut. Dann wechseln wir in Aegons Gemach, wo wir bei Leid sind, bei Leid und Zerstörung. Aegon liegt nämlich leidend in seinem Bett. Immerhin hilft ihm gerade Orwell. Und Aegon bettelt in alter Aegon-Manier nach Rum. Wer kann es ihm in dieser Situation gerade verdenken? Er war ja vorher schon Alkoholiker. Ja. Hat sich wahrscheinlich nicht geändert durch seine Verletzungen. Ja. Er bekommt auf jeden Fall ein Schmerzmittel von Orwell. Ich nehme an, sowas wie Milk of the Poppy. Mohnblumensaft. Mohnblumensaft. Ich vermute aber auch, dass da dennoch auch ein bisschen Alkohol drin ist. Er dankt zumindest Orwell noch. Und dann verlässt Orwell den Raum, denn Larys kommt herein, der Klumpfuß. Und Aegon erfährt erstmal alles, was da so abgeht. Und soll sich allerdings, Überraschung, Überraschung, fertig machen. Larys möchte nämlich, dass sich Aegon anzieht und mit ihm Königsmund verlässt. Die drei neuen Drachenreiter haben nämlich eindeutig die Kriegssituation auf Seite der Schwarzen gekippt. Und Larys' Plan ist jetzt, Aegon ins Exil zu bringen, aber nicht nur, um einfach zu fliehen und ein Good Life in Essos zu führen. Aegon soll aus dem Exil Westeros angreifen. Und das ist ja im Prinzip das, was wir von Daenerys Targaryen kennen. Und sie wiederum basiert ja auf Heinrich Tudor dem Siebten. Das habe ich auch noch mal mitgebracht und noch mal kurz recherchiert. Okay. Wenn ich den Exkurs machen soll. Aber das ist gerne. Eigentlich super spannend. Ja, weil also George R. Martin hat auch in Interviews schon gesagt, dass das die Inspiration ist. Mhm. Weil dieser Heinrich Tudor der Siebte, während der Rosenkriege hatte er einen Anspruch auf den Thron, der aber auch recht umstritten war. Und das Haus York, das sind ja alles so Seitenlinien von dem Haus Plantagenet. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Es tut mir leid, ich bin kein Historiker. Die britische Aussprache, weil ich da auch mal in einem Special drüber geredet habe. Plantagenet. Ja, genau. Plantagenet. Und es gibt halt Plantagenet York und Plantagenet Lancaster. Ist halt auch kein Zufall, dass Stark und Lannister an diese Namen erinnern. Und das Haus York wollte diesen Heinrich tot sehen und seine Familie musste in die Bretagne fliehen. Also über den Ärmelkanal. Und dort sammelte Heinrich dann Unterstützer und griff Jahre später Wales an und eroberte letzten Endes das Reich zurück, setzte sich auf den Thron und beendete damit die Rosenkriege. Also auch das war, das ist ja genau dieses Narrativ, das auch Larys hier anbringt, diese Idee vom verschollenen, eigentlich rechtmäßigen Thronfolger, der ins Exil über die Meerenge fliehen muss, aber dann zurückschlägt, um das Volk von raffgierigen ungerechten Herrschern zu befreien. Raffgierig. Das ist auch ein geiles Wort. Ne? Ja, die raffgierigen Usurpatoren. Ja. Ja, ich finde das auch, das zieht ja auch ein bisschen bei Aegon. Total. Zumindest als er dann da seine ganzen Namen auspackt. Das ist ja auch ein Motiv, was wir bei Aegon vorher schon gesehen haben, dass er gerne so sich seinen Namen eigenes ausdenken will. Aegon the Magnificent hatten wir auch schon als Gag The vorher. Magnanimous. Ach ja, genau, The Magnanimous, ja. Und sie klingt so ähnlich. Und dass er hier natürlich sich sehr ausmalen möchte, also Ruhm zu erlangen, weil was bleibt ihm eigentlich? Also er redet ja auch davon, wie zerschunden sein Körper ist, dass er nicht mehr richtig auf Toilette gehen kann, dass sein Penis zerplatzt ist wie so eine Wurst. Mhm. Das war auch alles sehr bildlich beschrieben, das hat mich auch schon beschäftigt. Und er fragt ja auch berechtigterweise, wenn jetzt Rhaenyra auf den Thron geht, wofür war diese ganze Scheiße? Und ich habe das so nachempfinden können, dass dieser gebrochene Mann, und dann wird er immer noch von Larys manipuliert. Also Larys ist wirklich so selbst, ne, Aegon ist nur noch so ein Häufchen Elend und Larys ist so, wir müssen dich zum König machen, weil du bist meine, das ist ja auch für Larys das letzte so Stück Holz, an das er sich klammert irgendwie. Absolut. Und ja, es ist halt, Aegon ist nur noch so ein Fleischklumpen und für Larys reicht's. Aber wo wir auch bei sprachlich schönen Worten waren und Bollwerke der Usurpatoren und sowas, als Aegon erfährt, dass sein Bruder Aemon Scharfspitze niedergebrannt hat, schreit er fucking mad cunt! Hab's geliebt. Und ich fand das so lustig, dass das aber auch von einem Mann kommt, der seine Bastardkinder in Kinderfightclubs gegeneinander kämpfen lässt. Ja, und irgendwie aber fand ich das generell so toll. Ich hatte hier Tom Glencarney wieder alles raus. Das sowieso. Und Mord. Tom Glencarney ja auch noch mal so voll viel aus der Szene rausgeholt hat, finde ich. Weil er, als er zum Beispiel über Rhaenyra redet, sagt er ja auch so, oh, she finally did it oder sowas. Oder sie hat es also wirklich geschafft. Und ich finde, das klang auch so, als wäre er so ein bisschen sogar so stolz auf seine Halbschwester, weil er ne, ich meine, die Beziehung der beiden wurde ja auch so ein bisschen downgetoned in der Serie, aber da gab es ja eine gecuttete Szene aus der Staffel 1, wo Rhaenyra auch so Aegon auf dem Schoß hatte. Und ich finde, viele denken da auch gerne noch dran zurück, dass sie ja, irgendwann mal auch so eine Art von Geschwister waren. Also selbst wenn sie nicht direkt Geschwister sind, also, sondern nur Halbgeschwister. Ja, aber die sagen, die nennen sich ja auch in der Serie selten Schwester oder Bruder, wenn die übereinander reden. Und das ist halt im Buch zum Beispiel auch anders. Da sagt Aegon, spricht halt oft auch von seiner Schwester auf Drachenstein und sowas. Und deswegen, das vergessen gerne mal viele Leute. Und ja, also in der Szene auch, ich fand die auch sehr spannend. Aegon meint zum Beispiel auch, dass er Aemon festnehmen lassen will, aber Larys besteht halt darauf abzuhauen und sagt, wenn Rhaenyra mit 7 Drachen käme und Aegon nicht mal Vhagar hat, dann ist es halt vorbei. Und ich fand das halt auch spannend. Es ist so ein nettes Detail. Klar, die 7 Drachen, ich zähle sie nochmal ganz schnell auf. Syrax, Caraxes, Vermax, Mondtänzerin, Silberschwinge, Seerauch und Vermithor. Aber die Grünen wissen halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie zerrüttet Daemon und Rhaenyra eigentlich sind. Und daher sprechen sie von 7 Drachen und beziehen Caraxes mit ein, während Rhaenyra später von 6 Drachen spricht, die auf ihrer Seite kämpfen. Und das ist halt schon auch so ein nettes Detail an das Corlys gedacht wurde. Corlys macht das, glaube ich, genau. Also in einem Gespräch mit Rhaenyra, aber das ist ja dasselbe. Sagt das Corlys 6 Drachen oder sagt Rhaenyra? Ich glaube schon, weil er erinnert sie nochmal daran, you have 6 dragons, you have to attack. Ich glaube, das war so die Szene, aber ich finde nämlich auch, dass es so der Unterschied ist, ist mir auch aufgefallen, dass natürlich die das nicht wissen, dass Caraxes gerade Rhaenyra nicht zur Verfügung steht. Und natürlich Sturmwolke und Tyraxes sind zu klein, das heißt, die werden auch ausgelassen. Ja. Es gibt ja auch theoretisch noch, ne, wenn man die auch noch eigentlich mit einbezieht, Shrykos und Morgul auf Seiten der Schwarzen. Hast du auch immer das Gefühl, dass das so wirkt, als wäre George R. Martin keine Namen mehr eingefallen? So, vor allem so Morgul. Morgul, das klingt so Harry wie so Herr der Ringe. Ja, das auch, Wegen Morgoth. Aber die spielen ja auch in dieser Serie irgendwie keine Rolle, diese beiden sehr, sehr, sehr jungen Drachen. Wir haben sie zwar schon gesehen, aber Sturmwolke war das ja, glaube ich. Ja. Der Kleine bei Aegon auf der Eyrie, auf Hohen Air. Da war ja dieser kleine. Ja, genau. Aber ich meinte die Drachen von den Grünen. Das sind Shrykos und Morgul. Shrykos und Morgul, über die hast du beide geredet. Die, ich war noch bei Sturmwolk. Und beenden wir die Szene. Aegon lässt sich letzten Endes umstimmen. Larys erzählt noch, dass er das Gold, das Sir Simon aktuell in Harrenhal vermisst, dass er das zur Eisernen Bank von Braavos geschafft hat. Also auch ist auch spannend, wie weit dieser Plan auch schon zurückgeht. Also das hat Larys wirklich anscheinend auch vorausgesehen, so ein Stück weit. Und auch, dass dieser Player, also diese Eiserne Bank von Braavos hier jetzt vielleicht sogar ins Spiel kommt in der dritten Staffel. Also ich finde das persönlich cool. Das war ja auch ein Akteur in Game of Thrones in den späteren Staffeln. Und es wird ja auch immer gesagt, dass sie so eine sehr, sehr gefürchtete Geldeintreiber waren und dass sie ja auch sich ab und an mal in so die Ränkeschmiede und so Machtspiele von Westeros eingemischt haben, wenn es dann um so eine nicht zurückgezahlte Finanzierungen ging oder sowas. Ja. Und wie powerful einfach die Eiserne Bank von Braavos ist. Total. Und ich finde, das wäre cool, wenn wir das sehen würden. Ja, hoffen wir es mal. Aegon ist dann aber auch irgendwann überzeugt, als Larys ihm das Narrativ schmackhaft macht. Und Aegon bestätigt noch mal, dass sein Drache Sonnenfeuer tot ist. Ne? Müssen wir da mal gucken. Und spricht, wie du es bereits gesagt hast, von seinem Penis. Aegon the Dragon Cock ist jetzt Aegon the Cockless. Oh Gott, und ein Eunuch. Ja, er sagt ja dann aber auch noch, er würde gerne Aegon die Wonne des Reiches genannt werden. Super spannend. Was ja auch eine Anspielung ist auf den Titel, den Rhaenyra in ihren jungen Jahren bekommen hat, von Westeros oder von Königsmund. Derselbe, ja genau. Die Wonne des Reiches. Die Wonne des Reiches wurde sie genannt, das wissen wir aus Feuer und Blut. Und das ist ja auch sehr tragisch, dass Aegon eigentlich ja dann auch immer genauso geliebt werden wollte wie Rhaenyra. Ja, absolut. Und natürlich schließen wir auch mit in dieser Szene die Klammer zur ersten Folge der Staffel, als Aegon zur Hochzeit seiner zur Hochzeit seiner kurzen bisherigen Herrschaft mit den Heckenleckern im Thronsaal saß und über Beinamen überlegt hat. Ja. Und da sehen wir mal wieder, wo die Prioritäten dieses Aegon liegen. Nun ja, wechseln wir ins grüne Tal von Arryn zur meiner Meinung nach sinnlosesten Storyline dieser Folge. Rhaena rennt in ihren schicken Klamotten durchs grüne Tal und trinkt aus einem Bach. Ich habe das so gehasst, dass diese Szene so gecuttet wurde innerhalb der ganzen Folge und wir immer nur gefühlt so 1-2 Sekunden von ihr gesehen haben. 7 Sekunden maximal, wirklich. Und sie mändert da durchs grüne Tal und ich habe erst mir auch gedacht, wie dumm eigentlich ihr Plan ist, dass sie so keinerlei Proviant mitgenommen hat, keinerlei Wasser, weil sie hätte ja auch in Hohenehr mal eben so in die Küche sich stehlen können, ja, bevor sie das überlegt hat. Aber nein, sie hat das ja irgendwie anscheinend in dem spontan, Moment entschieden. Ja. Ja, ist jetzt nicht sehr weitsichtig, kann ich jetzt auch noch irgendwie abtun als, ja, das ist halt eben so eine Frustration gewesen von ihr in dem Moment, aber ja, weiß ich nicht. Absolut, nee, stimme ich zu. Ich finde auch diese Storyline wirklich schwierig, ja, auch diese ständigen sechssekündigen Szenen. Aber nun ja, lassen wir das mal so im Raum stehen. Gehen wir weiter. Wechseln nach Drachenstein in die Kammer der bemalten Tafel. Jace spaziert da herein und Ulf und Hugo sind in der Kammer. Huso und Ulf freunden sich offensichtlich an, aber man merkt auch, dass Huso ganz anders gestrickt ist als Ulf. Ulf hat sogar die Beine auf der Tafel und lässt es sich gut gehen. Ist halt ein selbstverliebter Säufer ohne jegliche Manieren. Ich find's aber auch geil, das zeigt so ein bisschen, wie schnell dermaßen riesige Macht wie der Besitz eines Drachen den Charakter einer Person so instant verändern kann. Und wie aus diesem liebenswürdigen, etwas drolligen Trunkenbold dieser unausstehliche Großkotz wurde und das innerhalb von einer Folge. Und das finde ich schon stark. Und ich finde, das ist so auch authentisch, weil er war ja vorher schon ein bisschen am Prahlen und ja, das wird jetzt nochmal einfach verstärkt. Total. Durch diesen Drachen. Ist wie so ein Horcrux oder so. Wenn du den anziehst, dann bist du plötzlich scheiße. Und ich finde das auch spannend oder ich fand das ganz lustig, weil Ulf erkennt ja Jace irgendwie erstmal nicht und Hugo hat ja vorher schon so gemerkt, dass er Huso, gefühlt so alle Panini-Bilder von so den Targaryens gesammelt hat, weil er ist so, nee, das ist Jace, der Prinz von Drachenstein. Und das fand ich irgendwie ganz nett, dass er ihn da erinnern muss. Und Ulf denkt sich ja so, was ja auch ganz sympathisch ist eigentlich, dass er versucht, mit Jace irgendwie zu bonden, weil er dann sagt, ja, guck mal hier, wir sind doch beide aus demselben Holz geschnitzt. Und ach, du hast ja diese schwarzen Haare und so. Ich habe das Gefühl gehabt, er wollte schon so ein bisschen sich ihm annähern. Aber das ist ja das Schlimmste, was er in dem Moment sagen kann gegenüber von Jace, weil Jace ja die ganze Zeit diese Identitätsprobleme einfach hat, weil er denkt, er unterscheidet sich eben nicht von diesem niederen Volk. Das hat ja auch nicht unbedingt die besten Gründe bei ihm, aber natürlich auch mit so seinem Anspruch, seinem wirklich realistischen Anspruch, dass er denkt, das wird ihm da streitig gemacht von ihm. Ja. Ich musste gerade an, kennst du das Video von Adele, der Sängerin, die in, die hat für irgendeine Late-Night-Show oder sowas wurde die beste Adele, wie heißt das nochmal, Doppelgängerin gesucht. Ach so, du meinst dieses Video. Und dann, Adele hat teilgenommen unter diesen Superfans von ihr, die sich als Adele verkleidet haben und dann vorsingen sollen. Ja, und die hat so eine prosthetische Nase gehabt. So Sehr witzig. ja, es ist genauso, wie du sagst, dem humorlosen Jace gefällt das gar nicht. Er hasst ja die Drachensamen sowieso und ich werde das jetzt auch nicht nochmal aufrollen aus der letzten Folge, warum. Schaut dafür die letzte Folgenbesprechung. Und Ulf gibt klein bei, aber umarmt dann Jace, wofür ein Ritter der Königinnengarde ihm sogar die Hand nehmen könnte eigentlich, den Thronerben so anzugehen. Das passiert einfach nicht einfach so. Ulf könnte ja, und das ist ja auch Thema dieser Folge, sie wissen, sie kennen Ulf gar nicht. Und er könnte ja jederzeit Jace auch niederstechen oder ein Spion der Grünen sein oder ein Assassin oder was auch immer. Und Ulf lässt Jace nicht aussprechen, fährt ihm ins Wort und fasst ihm sogar in die Haare. Und dann wird's noch schlimmer. Er spricht ihn auf die dunkle Haarfarbe an und sagt, von wegen, wir hätten kein Targaryen-Blut. Was natürlich der wunde Punkt von Jace ist. Und Ulf sucht eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden. Jace, der mit seiner Herkunft als Bastard eben sehr struggelt. Das ist, man merkt auch wirklich, wie er innerlich kocht. Und Jace spricht vom Drachenreiten als heiliges Erbe und man merkt, für Ulf, der nimmt das gar nicht so richtig ernst, für ihn ist das ein einziger Spaß. Und Jace berichtet den beiden, dass Scharfspitze niedergebrannt wurde und dass ein Kampf Drachen gegen Drachen bevorsteht. Und Jace droht Ulf ganz klar, wenn du weiter so machst, wenn du das alles hier nicht ernst nimmst und den uns Adligen den nötigen Respekt zollst, dann werde ich dich hängen lassen. Selbst das nimmt Ulf nicht so richtig ernst, verbeugt sich aber noch, entschuldigt sich. Die Botschaft ist ganz offensichtlich aber nicht 100%ig angekommen. Ja, ich habe auch war erst überrascht, wie Jace dann ja doch auch zu welchen Mitteln er greifen kann, dass er drohen kann. Also ich finde, das merkt man auch noch mal, dass Jace viel mehr steckt, als man am Anfang noch denkt. Und dass er hier auch für Rhaenyra ja schon auch ein Mittel ist. Ja. Und zwar auch der Einschüchterung. Ja. und dass er das definitiv ernst nimmt. Ich finde auch, ja, das merkt man, dass so Jace in dieser Staffel Rhaenyra so viel hilft hinter den Kulissen, was sie nicht immer so mitbekommt vielleicht. Ja, ja, aber mich erinnert der auch manchmal so an so einen humorlosen Robb Stark, ja, der wirklich auch dem auch mal so ein bisschen Lockerheit und einen Witz gut tut. Oder so ein Jon in der ersten Staffel, der, ja, so ein bisschen auch, ne, an der Mauer dann so ein bisschen nicht alles zu reflektiert, ernst, genau, ja, dass nicht alle so Schwertraining, ja, hatten und sowas. Also ich finde, das steckt alles in ihm. Wir reisen eine Insel weiter nach Driftmark, in das einzige Set von Holk, das wir haben. ins Schiffswerft, nenne ich es mal. Rhaenyra spricht mit der Seeschlange, dem Mann vor der Seeschlange, dem Schiff. Und endlich darf die Hand mal Hand sein. Und ich habe mich gefragt, warum sind wir jetzt unabhängig von diesen Set-Geschichten, ne, und diesen realen Drehbedingungen, warum sind wir überhaupt in Holk? Also Rhaenyra würde wirklich so zu ihrer Hand hier in diese Schiffswerft reisen, um da mit ihm dieses Gespräch zu führen? Ich fand das auch komisch, dass sie da ist. Ich kann mir nur erklären, dass die hinter den Kulissen ist so war, lass uns noch mal dieses Set zeigen, bevor es nicht mehr da ist. Ja. In der Folge. Ist jetzt keine krasse Kritik, aber nee, es ist schon, ja. Ich finde, manchmal merkt man eben, dass da Entscheidungen getroffen wurden hinter den Kulissen. Und das finde ich manchmal störend an der Immersion, dass man dann so ein bisschen, wenn man sich mit sowas, ja, auskennt, dass man dann so denkt, ah ja, das war wahrscheinlich so eine produktionstechnische, definitiv, Nummer. Definitiv. Es ist jetzt aber auch nicht schlimm. Also es stört jetzt auch nicht nur unbedingt den Segenuss, finde ich. Das hätte es ja auch schön. Definitiv, schön. Ja, definitiv. Ja. Ich glaube, wir erfahren auch zum ersten Mal definitiv, dass das die Seeschlange ist, beziehungsweise war. Der Name wurde hier geändert, aber es ist die Seeschlange. Das ist dieses legendäre Schiff von Corlys Velaryon. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil dieses Schiff nie so richtig inszeniert wird und also gerade Buchleser und Fans der Figur Corlys wissen eigentlich, was für ein legendäres Schiff das ist. Und ich glaube, falls diese Animationsserie jemals was wird zur Geschichte von Corlys, wie er seine neuen Reisen antritt mit der Seeschlange, dass dieses Schiff hier in der Serie sieht aus wie jedes andere, finde ich. Leider. Und falls ihr nicht wisst, warum dieses Schiff so besonders ist, guckt euch das Corlys Velaryon-Video an. Wow, den hast du nicht liegen gelassen. Natürlich, gut. Ja. Rhaenyra spricht allerdings auch über ihre Sorgen. Sie weiß nicht, ob sie den Drachensamen vertrauen kann. Und ich habe meinen Monitor angeschrien und habe geschrien, ja, ach nee, das hat dir Jace doch auch letzte Folge gesagt. Ich dachte, das Thema hätten wir letzte Folge abgehakt, als du Jace Sorgen beiseite geschoben hast, dass du gesagt hast, ja, wir können den Drachensamen nicht vertrauen, aber wir müssen es, weil wir keine Wahl haben. Und jetzt, eine Folge später, steht sie da, oh, ich weiß nicht, ob wir den Drachensamen vertrauen können. Natürlich, du hast recht, das ist ja auch so. Und jetzt fällst du auf deine eigene Entscheidung, fällst jetzt auf deine Füße und natürlich ist es so. Dennoch hat mich das so ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sein. Kann ich verstehen, aber ich muss sagen, das finde ich sogar logisch, dass, ja, sie so handelt innerhalb des Writings, also dass es so ein bisschen so ist, ja, es ist dann diese Hauruck-Aktion und dann, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, hat man ja immer Zweifel erst im Nachhinein. Ich finde, das ist schon sowas, was ich nachvollziehen kann. Und ich muss sagen, dass sie jetzt vielleicht merkt, was Ulf vielleicht auch für eine Person ist. Ja. Ich muss ja sagen, bei Hugo und oder Huso und Adam hat es ja ganz gut geklappt. Die sind ja eigentlich sehr rechtschaffende Männer. Ja. Und ich verstehe, dass sie da vor ihrer Hand ja auch eine Art von, ja, Verlässlichkeit zeigen kann, die sie vor ihrem Sohn nicht kann. Das stimmt. Aber ich sehe auch den das Punkt, stimmt, dass das dich nervt. Ich finde allerdings auch, das hätte man im Dialog vielleicht ein bisschen eleganter schreiben können und auch sowas sagen. Also sie hätte ja auch sowas sagen können wie, Jace hat mich gewarnt und ich weiß, wie das klingt, aber jetzt stehe ich hier und habe eben dieses Problem, dass ich jemandem wie Ulf nicht vertrauen kann. Das hätte man zumindest mal in irgendeiner Form anders sagen können, als so, wie es hier in diesem Dialog passiert ist. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau von mir. Rhaenyra spricht auf jeden Fall Corlys auf Adam an und er, ja, schämt er sich dafür, Bastarde zu haben. Er möchte auf jeden Fall nicht sagen, dass das sein Sohn ist, sondern verrät ihr nur, dass Adam bei ihm angestellt sei, so als wäre das irgendjemand. Mhm. Vielleicht will er auch nicht wie ein Heuchler dastehen vor Rhaenyra, wenn er danach so sagt, dass ich tue alles für meine tote Frau. Ich meine, ich habe sie zwar betrogen, aber nein, Spaß. Ich will jetzt hier auch nicht Corlys Damen in den Dreck ziehen. Ja, vielleicht nur dazu, ein bisschen. Dazu kommen wir gleich. Corlys rät Rhaenyra sofort zuzuschlagen und anzugreifen, aber Rhaenyra sagt, sie hatte gehofft, dass die neuen Drachenreiter zur Abschreckung genügen würden. Rhaenyra, die ewig Friedsame, das wäre auch ein möglicher Titel für sie. Da habe ich noch einmal den Monitor angeschrien, weil ich mir dachte, was redest du denn noch von Abschreckung? Voll. Es ist Aemon, die sagt, du hast zwei Kinder verloren. Genau, und es ist so, es gab doch schon eine Schlacht. Also Rhaenys hat allein in der Drachengrube in der Staffel 1 so 1000 Menschen, wahrscheinlich hunderte von Menschen zerquetscht. Ja. Dann hat sie so ein ganzes so Soldatenmeer verbrannt von den Grünen. Ich frage mich halt wirklich, also so... Nee, irgendwie, ich weiß noch gar nicht, ob ich das so an sich frustrierend finde oder ob ich einfach nur denke, wie dumm. Also Aemon so. Hat gerade Schafspitze niedergebrannt. Voll. Das ist direkt neben Drachenstein. Die Grünen, wie auch immer das genau dann im Spezifischen ist, die sind für den Tod von Luke und von Visenya verantwortlich. Und du stehst hier und sagst, also ich hatte gehofft, dass die drei Drachenreiter als Abschreckung genügen und dass die Grünen sich jetzt zurückziehen und wir friedlich diesen Krieg beenden, weil die Grünen, so jemand wie Aemon, der gerade noch Schafspitze verbrannt hat. Natürlich, ich habe das noch gar nicht mitbekommen, dass Frieden ist jetzt hier. Ich finde, es ist so lächerlich mittlerweile, welche Wege die Serie geht, um Rhaenyra friedensliebend zu zeichnen, beziehungsweise welche die Figur Rhaenyra, wie sie agiert, dass sie einfach so krass Anti-Krieg ist. Also ich verstehe das ja auch und das ist an sich auch gut, das haben wir ja auch schon mal gesagt und gelobt, dass das so eine Veränderung ist, die das Ganze interessanter macht. Aber ich finde, jetzt kommt man an Momente, an Stellen, wo es, glaube ich, nicht mehr plausibel ist. Ja, absolut. Und da stimme ich dir komplett zu. Und das Sehen gerade, also natürlich, man muss noch mal differenzieren zwischen, boah, mein Magen spielt heute nicht mit. Was hast du heute Morgen gegessen? Porridge. Ah, okay, das ist ja eigentlich sehr verträglich. Eigentlich schon. Ballaststoffe. Um auf das Thema zurückzukommen, viele sehen das anders. Man muss natürlich noch mal differenzieren zwischen Buchlesern und Nicht-Buchlesern. Und natürlich wissen wir, wo die Handlung irgendwie sich hinbewegt und so weiter und was mit Rhaenyra passieren wird und ob die Serie das verfolgt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ich hatte lediglich das Gefühl manchmal, ihr könnt vielleicht aus Budgetgründen oder warum auch immer diverse Schlachten nicht zeigen. Und der Tanz der Drachen besteht aus vielen, vielen Schlachten. Und das ist ja auch okay, dass man das irgendwie in die Länge zieht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit ein Grund dafür war, warum Rhaenyra und Alicent als dermaßen friedliebend gezeichnet werden, die auch immer wieder versuchen, zurückzugehen und den Krieg zu verhindern und sagen, nee, ich möchte nicht in diese Schlacht reiten. Aber es ist halt gerade an diesem Punkt ist es halt nicht mehr glaubwürdig. Also hier habt ihr mich, was die Figur Rhaenyra angeht, wirklich verloren. Dass ihr wirklich sagt, ich hatte gehofft, dass diese drei Drachenreiter ausreichen, um jemanden wie Aemon zu zeigen, okay, du hast keine Chance. Und du hättest es ja auch anders erzählen können. Aemon hätte Schafspitze auch nach diesem Dialog verbrennen können. Und dann wäre es halt auch für das Publikum, und das ist eben auch Teil von Storytelling, von immersivem Storytelling, dass du als Publikum auch das Gefühl hast, dass die Szene von Aemon auf diesen Dialog von Rhaenyra antwortet, die halt sagt, okay, jetzt müssen die Grünen sich aber zurückziehen und aufgeben. Und dass Aemon dann aber das genaue Gegenteil macht und Schafspitze niederbrennt. Ich finde, es wirkt halt der Zeitpunkt. Also mir geht es auch eher um den Zeitpunkt, als die Tatsache an sich, weil ich finde auch, dieser Dialog mit den beiden, der hätte halt genauso gut in der ersten oder zweiten Folge stattfinden können, dieser Staffel, und er hätte genauso gut gewirkt, weil so Rhaenyra hält halt an dieser Sache fest und es ist halt, dieser Punkt ist so längst überschritten und andauernd denkt man sich so, okay, aber jetzt aber und es passiert einfach nicht und ich verstehe, dass die Serie in diese Richtung geht, aber ich finde, für mich persönlich wirkt es auch alleine, wie die Serie schon das alles gezeichnet hat, nicht mehr plausibel. Also über das Buch brauchen wir ja gar nicht erst reden, weil Rhaenyra ganz anders ist als im Buch. Und deswegen, geschenkt, klar. Genau, das ist halt sowieso jetzt eine andere Welt, die da gezeichnet ist und sie hat da keine Ähnlichkeit mehr mit Rhaenyra aus den Büchern. Aber ja, ich finde, ich stimme dir dazu, dass das gibt es später noch einen Moment von Baelor, einen Satz, über den wir vielleicht auch noch mal sprechen können, was so dieses oh, was, ich muss Menschen umbringen? Ja, ja. Da bin ich aber gegen. Da kommen wir zu, ja. Ja, ja, es wirkt manchmal so, als würden die Figuren, die Realität, die innerhalb der Serie aufgebaut wird, als würden sie daran vorbeileben. Ja, es und ich will keine nicht so plausible weit gehen. Reaktion für mich, ja. Genau, ich will nicht so weit gehen, aber es wirkt, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen polemisch, aber es wirkt so, als würde die Serie fast eine Art 21. Jahrhundert-Denken von so Verträgen, also weißt du, so Menschenrechte total. Auf die Serie oktroyieren und ja. irgendwie leugnen, dass halt die Welt und das Worldbuilding in einer schrecklichen und grausamen Welt stattfindet, wo Fantasy-Mittelalter. Fantasy-Mittelalter, wo Menschen seit Geburt an mit sowas konfrontiert sind und wo auch Baylor schon etabliert wurde als Person, die theoretisch Sir Criston verbrannt hätte. Ja. Und dann sowas, das wirkt einfach nicht kohärent. Also es wirkt irgendwie so fremd. Es wirkt ja. so, als wäre es eine Entscheidung, die von außen kommt und nicht innerhalb der Welt. Und ich würde dir zwar jetzt gerne widersprechen und der Serie da irgendwie für sie eine Lanze brechen. Das Problem ist, ich stimme dir nicht nur zu, ich habe das sogar in der zweiten Folgenbesprechung zur zweiten Folge bereits auch gesagt. Das war nämlich der Punkt, an dem alle im Schwarzen Rat zusammensaßen auf Drachenstein und Reden geschwungen, also so ganz schockiert waren über den Tod eines Kindes. Du hast ein Kind ermordet? Und da habe ich das schon gesagt. Klar ist das eine Fantasy-Welt und man kann das nicht damit messen, aber es wirkt immer so sehr, als würden wir mit modernen Erwartungen an, also so mit einer modernen Moralvorstellung an diese Mittelalterwelt herantreten, weil das Problem ist, es ist, finde ich, nicht kongruent zur Welt von Eis und Feuer, die gerade in den Büchern, aber auch in Game of Thrones und insbesondere in den viel gelobten ersten vier Staffeln, da auch nicht so erzählt wird und da auch andere Maßstäbe herannimmt. Und dann wirkt es eben doch so, als wäre im Adaptionsprozess der Urgedanke und so die Seele von George R. R. Martin, die in sämtlichen Büchern und den Werken steckt, als wäre sie irgendwann auf dem Weg verschütt gegangen. Mhm. Und das ist keine herbe Kritik, weil das werden viele ganz, ganz anders sehen. Und gerade modernes Publikum geht natürlich mit modernen Moralvorstellungen an und kennen das eventuell auch alles nicht. Aber ich sitze da und denke mir, das ist irgendwie schade. Ich finde, wir haben ja auch schon mal Rhaenyras Figur kritisiert und da hatten wir ja dann auch schon mal eine Diskussion mit Leuten in den Kommentaren und ich bin mir sicher, dass Leute auch die Szene jetzt nicht so schlimm oder ich finde ja. sie jetzt auch nicht schlimm, aber es ist ja, es hat uns ja irritiert einfach und das kann man ja auch einfach da so sagen, ohne da jetzt davon auszugehen, dass es so weitergeht mit Rhaenyra, weil es bleibt ja abzuwarten, wie ihre Figur sich noch entwickelt. Und trotzdem kann ich aber jetzt hier sagen, dass ich finde, dass dieser Punkt, dass man mich da jetzt gerade verliert und ich hoffe, dass man da vielleicht noch mal eingesammelt wird oder dass das noch mal aufgefangen wird. Ja, ich bin und nach ja, ja. Und nach all dieser herben Kritik, die wir gerade geäußert haben, möchte ich halt trotzdem auch, um hier auch mal die Waage zu halten, sagen, dass ich halt trotzdem in jede Folge mit sehr, sehr viel Wohlwollen hereingehe und mich auch dennoch auf die dritte Folge freue und auch überhaupt Staffel. Nicht auf die dritte Staffel und dass ich auch überhaupt nicht gar nicht so negativ klingen möchte und dass ich trotzdem gerade nach dem ersten Mal gucken dieser Folge Spaß hatte. Ich auch. Und dass das gerne, wenn wir das ausführen, negativer klingt, als es gemeint ist. Und dass gerade so, wenn solche Sachen sacken und man mehr darüber nachdenkt, dass sie dann irgendwie im Kopf immer negativer werden. Das sind alles so Dinge, die man dann in so eine Bewertung mit einfließen lassen muss. Das ist nicht immer einfach. Ich habe auch gleich noch ein paar Szenen, die ich sehr, sehr gut fand. Nur ja. das jetzt hier nochmal, falls Leute jetzt schon so sind, oh Gott, ihr seid wieder nur am Meckern. Wir kommen gleich zur besten Szene der gesamten Folge, die ich geliebt habe. Aber gut, bringen wir erstmal diese Szene zu Ende. Corlys weist darauf hin, dass nicht nur Vhaega ein Problem ist, denn Helaena hat Traumfeuer und Daeron, der dritte Bruder, der dritte Sohn, das vierte Kind von Viserys und Alicent, der hat ja noch Tessarion, die blaue Königin, die wir am Ende der Folge auch zum ersten Mal sehen werden. Und es sind aktuell drei grüne Drachen gegen sechs beziehungsweise sieben schwarze. Und Rhaenyra und er sprechen noch kurz über Traumfeuer. Sie ist angsteinflößend und schon älter. Ich habe das auch noch mal nachgeguckt. Sie ist geschlüpft im Jahr 32, 5 Jahre vor dem Tod von Aegon dem Eroberer. Also vor ungefähr genau 100 Jahren. Und Traumfeuer geht ja eher als der Mutterdrache von Daenerys-Drachen, Rhaegal, Viserion und Drogon. Und genau. Ich finde, das, was auch noch erzählt wird, ist ja, dass anscheinend Tessarion jünger ist als Vermax, also oder kleiner ist als Vermax. Das habe ich auch nochmal nachgeguckt. Also in den Büchern wird eher so gesagt, dass sie gleich groß sind. Also Jace und Darren sind ja auch quasi gleich alt. Quasi gleich alt. Und Tessarin war groß genug, dass man auf ihm fliegen konnte am Anfang des Drachentanzes, genauso wie Vermax. Also, ja. Aber ich verstehe, dass man hier dann da vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Art Abweichung macht, einfach damit es spannender ist. Und ich glaube, Darren ist auch jünger als Jace in der Serie, ist meine Vermutung. Okay, ja. Aber gut, Helena ist keine Kriegerin, darauf weist Rhaenyra hin, und das stimmt ja auch. Nur sagt Corlys bereits voraus, was später auch in der Handlung eine Rolle spielen wird. Die Grünen sind gerade wie ein Hund, der in die Ecke gedrängt wurde. Helena könnte doch mitkämpfen, weil sie muss, weil es keine andere Wahl gibt, oder vielleicht sogar, weil sie von Aemond gezwungen wird. Dann sprechen die beiden noch über die Seeschlange, also das Schiff, nicht den Mann. Corlys will am nächsten Tag mit seinem Bastard Ellen die Blockade verstärken, aber das Schiff heiße jetzt nicht mehr Seeschlange, sondern The Queen Who Never Was. Und das ist zum einen süß, er will ja seine tote Frau Rhaenys ehren, und das war ihr Beiname. Aber ich dachte mir auch gleichzeitig, er kämpft ja für Königin Rhaenyra, und das weiß das Volk ja auch alles nicht mit The Queen Who Never Was. Ist es nicht auch ein komisches Zeichen, als Hand der Königin sein Schiff The Queen Who Never Was zu nennen? Also es wird irgendwie. Und vor allem, du hast ja auch die Gelegenheit verpasst, dich auf den Titel der Folge zu beziehen. Das Schiff könnte ja auch The Queen Whoever Was heißen. Ja, ich habe zwei Punkte dazu. Ich kann es verstehen, das sind auf jeden Fall valide Kritikpunkte. Ich habe also ich finde es erstmal auch süß, weil klar, das wurde jetzt so in der Serie auch erklärt, dass Corlys das dann alles tut für sie. Das wurde ja schon in einer Folge, in einem Dialog mit Baela, klar, dass er auch sehr an Rhaenys hing und dass er auch seine ganzen Fahrten und Schätze mit nach Hause gebracht hat für sie. Für sie. Und I did it for her. Ja, ich finde, dass das ja nochmal uns erinnert, was der Titel bedeutet. Ich habe auch wieder darüber nachgedacht, ob das so eine Art von den Writern Entscheidung war, damit man den Titel checkt, dass man nochmal erwähnt. Ach so, deswegen, Rhaen, ja. Ne, The Queen Who Never Was, dass man dann denkt, ach, deswegen was. Heißt es Ever Was, weil ich glaube, sonst wäre das mega random gekommen für Casual Viewers. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ja, und ich muss sagen, ich finde die Idee ganz schön, dass Corlys sich jetzt sagt, er fährt nicht mehr auf einem Schiff, das heißt wie er, sondern er fährt auf einem Schiff, was nichts mit ihm zu tun hat, sondern das so eine Art Andenken ist an seine tote Frau. Ich finde es nicht so schlimm, tatsächlich. Ja. Aber ich kann es verstehen, dass das einstört. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, für alle Soldaten und Seemänner ein seltsames Zeichen, finde ich. Ja, aber ich glaube so, es wurde ja schon noch gesagt, dass Rhaenys Geschichte ja Rhaenyras so ein bisschen spiegelt, dass sie eben auch nicht aufgrund ihres Geschlechts die Krone verwehrt bekommen hat. Mhm. Und Rhaenyra ist da ja sehr friedsam mit. Also das weiß natürlich das gemeine Volk nicht oder die Satzung von der Seeschlange. Deswegen kann ich das verstehen, aber ich verstehe das so, diese Transferleistung von Rhaenys kämpft denselben Kampf wie Rhaenyra und hat denselben Kampf gefochten, und deswegen sind die jetzt beide keine Rivalinnen, sondern eher Verbündete. Ja, okay, guter Punkt. Ja. Im Deutschen ist das ja eh alles auch völlig wurscht. Da heißt es einfach Königin der Herzen. Ja. Und damit ist das Thema auch abgeschlossen. Es gibt im Buch auch übrigens, also das ist komplett neu von der Serie, dieses Schiff, das The Queen Who Never Was heißt. Im Buch gibt es allerdings eine gewisse Queen Rhaenys. Aber ja, das ist, ach so, ja. Es gibt wirklich eine, aber das könnte auch, das ist, glaube ich, das ist ein bisschen später. Ist aber auch nicht handlungstragend in irgendeiner Form. Corlys drängt Rhaenyra auf jeden Fall dazu zu agieren, und du hattest recht, das ist Corlys, der sagt, dass sie nur sechs Drachen, dass sie sechs Drachen unter ihrem Banner hätte. Das ist eben genau das, was ich meinte, mit sechs und sieben Drachen, die hier unterschiedlich beziffert werden. Und ja, gemeinsam mit den Schiffen müssten sie nun angreifen, sagt Corlys. Vergisst so ein bisschen dabei, dass ja eigentlich aus dem Norden noch die Graubärte kommen, die wir ja am Ende der Folge auch noch sehen werden, die Männer von Kriegern Stark. Und die Lannister-Armee und die Hohenturm-Armee marschieren ja aus der Westlande und aus der Weite noch Richtung Harrenhal. Aber er sagt, es gibt natürlich noch einen weiteren Spieler, nämlich der in der Folge oder zwei Folgen zuvor noch als Spielstein bezeichnet wurde, der eben doch eben ein Player ist. Habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist ja auch eine Referenz oder ein bisschen eine Anspielung auf einen Dialog von davor. Ja, es geht nämlich um Daemon, natürlich. Er ist immer noch in Harrenhal, und er bekommt Besuch von einem Fanboy. er hat ja in der letzten Folge die Armee der Flusslanden für sich gewonnen. Und es gibt dann auch am Anfang eine Szene, die ist sehr, sehr dynamisch, würde ich sagen. Mhm. Lord Piper erzählt ihm, dass seine Vasallen statt Schafe jetzt Schweine nach Harrenhal schicken, natürlich als Futter für Caraxes. Daemon sagt dann auch, Caraxes würde Schweine präferieren. Vielleicht läuft auch deswegen immer diese Ziege noch rum in Harrenhal, weil Caraxes keine Ziegen mag. Ah, ich liebte diesen Funfact. Das ist einfach zu. Das war ein netter kleiner Dialog. Bin ja. Ich auch immer für am Start. Ich fand es ein bisschen unlogisch, dass Lord Piper jetzt so direkt Daemon so untertan ist. Eine Folge später von du hast in der Flusslande Frauen und Kinder ermorden und hinrichten lassen, was weiß ich nicht, alles Gräuel. Und jetzt bin ich so quasi, wirke wie dein Diener. Hätte mir gewünscht, dass das wenigstens ein wenig distanzierter wirkt, als jetzt so. Ja, hier, mein Lord, für Sie, diese Schweine. Anscheinend sind die Soldaten auch in 2 Tagen fertig zu marschieren. Und das begleitet uns ja die ganze Folge über, dass diese Zeitangaben sehr, sehr kurzfristig sind. Also es wurde in dieser ganzen Folge wird gesagt, in 2 Tagen sind sie bereit. In 3 Tagen musst du Königsmund einnehmen, bla bla bla. Genau, alle Zeiger stehen auf Krieg. Ja, und dann kommt Sir Alfred Room, genau, mal wieder. Der wird nämlich von Sir Simon an Daemon herangeführt und er fackelt nicht lange, sagt ihm direkt, dass er geschickt wurde, um herauszufinden, was Daemon vorhat. Ja. Daemon ist sehr amüsiert, dass er da ist und zeigt dann auch ihm direkt seine große Armee. Es wirkt auch ein bisschen wie so ein Schwanzvergleich, finde ich. Und er joked dann auch noch rum, dass Jason Lannister so mega langsam ist und dass er wahrscheinlich deswegen vor ihm in Königsmund ankommen wird. Ja. Und das war der mit dem Löwen, für alle, die Jason Lannister nicht mehr im Kopf haben. Das ist ja der Zwillingsbruder von Thailand. Übrigens, wir sagen auch immer Sir Alfred Broom, im Deutschen heißt er übrigens Ginster. Ich weiß nicht, ob wir das jemals gesagt haben. Ginster? Ginster ist aber auch, ja. Okay, finde ich das ja auch nicht so deutsch eigentlich, oder? Ja, klingt nicht so cool wie Broom auf jeden Fall. Finde ich auch nicht. Gut, Sir Alfred will mit ihm dann auch privat sprechen, unter 4 Augen. Wo wohl? Im Götterhain natürlich. Das andere Set, was wir noch nicht genug gesehen haben. Sir Alfred macht dann in diesem Götterhain auch noch mal klar, dass er Viserys, also Daemons Bruder, die Treue geschworen hat, dass er niemals den Lakaien in Altsatz oder dem Usurpator folgen würde. Das hat er ja gegenüber Rhaenyra auch schon klar gemacht. Aber Schlachten müssten gewonnen werden. Und in diesem Moment fand ich, passiert etwas Spannendes. Und zwar, er hört so ein Flüstern hinter ihm. Ja. Und ich habe mich vom Götterhain gefragt, vom Götterhain, ob das nicht so die alten Geister, die alten Götter sind, die ihm so ein bisschen warnen, dass er Rhaenyra nicht in den Rücken fallen soll. Also es wird ja auch was ganz klar, also es ist ja klar, was geflüstert wird. Das ist ja auch in Untertiteln. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der Götterhain flüstert Traitor. Also Verräter. Oh, nee, ich habe das nicht gewusst. Es wird Traitor geflüstert. Wenn man genau hinhört, dann hört man das auch. Da war ja meine Theorie richtig. Ja. Gut. Also, aber natürlich ist die Frage so, warum genau? Wer flüstert da? Welcher Verrat ist gemeint? Ist ein zukünftiger Verrat gemeint oder der Verrat, den er gerade hier tätigt? Weil ich meine, das muss man ja auch sich noch mal überlegen, was für ein Wiesel dieser Mann ist. Er wird von Rhaenyra losgeschickt, um nach Daemon zu sehen. Und sie schenkt ihm das Vertrauen, um ihn zurück auf ihre Seite zu ziehen. Und er missbraucht es wirklich in dem Moment, in dem er in Harrenhal ankommt. Selbst Daemon ist von diesem Verrat überrascht. Und das ist halt wirklich ein Verstoß, für den Sir Alfred sogar schon gehängt werden könnte. Und ja, ich fand's aber auch spannend. Also ich glaube nicht, dass Alice Strom in irgendeiner Form für dieses Flüstern verantwortlich ist. Aber ich fand's schon auch spannend, dass sich der Götterhain in so eine politische Verstrickung dieses Bürgerkriegs quasi mit einmischt und dann Verräter in Sir Alfreds Ohr flüstert. Ja. Ja, ich später wird ja auch noch mal gesagt von Alice, dass so der dieser Ort denjenigen, die dafür willig sind oder bereit sind, etwas zeigt. Ja. Ich finde es schon, ich fand es eher jetzt so eine Art von es ist ja, etwas also, in seinem Unterbewusstsein, genau, das sich im Götterhain spiegelt. Und dass das so eine Art sein Gewissen ist, was hier jetzt hervorkommt, das kann ich schon, das unterschreibe ich schon. Auf jeden und Daemon sagt ja auch, dieser Ort lässt euch den Mond anheulen. Ich fand es so schade, dass er nicht gesagt hat, lässt euch eure Mutter ficken. So. So, das war ein lustiger Side-Gag gewesen von der Serie. Aber ich fand auch, dass Sir Alfred macht ja das, was wir alle erwartet haben. Also ich bin ehrlich so, ja, niemand hat jetzt erwartet, dass er da Rückgrat hat und Rhaenyra unterstützt, weil er war ja von Anfang an schon ihr großer Kritiker. Es ist wenig überraschend, ja. Er hat ja nur darauf gewartet, dass so ein starker Mann kommt, dem er sich anschließen kann. Aber spannend auch hier nochmal, dass Daemon dort trotzdem wirkt, als wäre er für Rhaenyra auch trotzdem noch sauer, dass er ihm Rücken fällt und dass man nicht richtig so weiß, was Daemons Reaktion darauf sein wird. Das fand ich wieder gut gespielt. Und ja. Gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt, also das ist ja auch so ein bisschen Honig in Daemons Ohren, glaube ich, der immer noch ein Auge auf die Krone geworfen hat zu diesem Zeitpunkt, wobei das ja schon bröckelt. Die letzte Versuchung sozusagen. Ja. Also da steht ein Mann vor ihm, der ihm sagt, wir brauchen einen König, das bist du. Und er macht nur so ein zufriedenes Hm. Ja. Und Sir Simon beobachtet das Ganze aus dem Schatten der Burg. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist ja wirklich auch kein guter Platz, um sowas zu besprechen, wo man dann da einfach allerdings kann. Ja. Gehen wir aber gerne weiter. Jasper Wild berichtet nämlich im Roten Bergfried Aemond von der Roten Saat und dass es eben Fischerboote waren, die die Bastarde aus Königsmund rausgeschifft haben. Und das waren ja auch Sachen, die da kritisiert wurden, auch von Fans, dass man das nicht richtig nachvollziehen konnte, wie jetzt diese Drachensamen aus Königsmund einfach rausgekommen sind in der letzten Folge. Die Tore waren ja eigentlich zu. Die Tore waren zu. Und klar, die Goldröcke sind allesamt auf Daemons Seite, das wissen wir auch. Also, aber halt auch sicherlich nicht alle. Und trotzdem, dass dann da halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele es waren, aber so 50 potenzielle Drachensamen dann da die Tore verlassen, das war schon, das hat die Immersion schon so ein bisschen, also haben sich schon viele gefragt, so, hä, wie kann das denn jetzt sein? Wie kann das passieren? Und das greift die Serie jetzt hier nochmal auf, finde ich, ganz gut eigentlich, weil es wird dann nochmal gesagt, sagt, ja, der Seeweg ist natürlich noch offen wegen den Fischerbooten, weil die müssen dafür sorgen, dass die Leute aus Königsmund noch irgendwas essen können. Ja. Jasper Wild ist ja auch irgendwie jetzt der Larys-Ersatz für Aemond geworden anscheinend. Ich frage mich auch da, ob Larys einfach vergessen hat, den Brief an Otto zu schreiben, weil das wurde ja auch nicht nochmal gesagt, ob er das überhaupt gemacht hat. Dazu später aber mehr. Aemond droppt dann einfach noch mal ein paar Beleidigungen, Feiglinge, Täuschung und sagt dann, dass das alles unterbunden werden muss und dass kein Schiff den Hafen mehr verlassen darf, was ja dazu führen wird, dass die Leute einfach verhungern. Und Jasper Wild blickt dann auch ganz schockiert in die Kamera und man denkt sich, er merkt in dem Moment vermutlich, dass Aemond kein guter Herrscher ist oder dass ihm das gemeine Volk gänzlich egal ist. Kaltblütig und pragmatisch und gleich in der nächsten Szene fragt Helena ja auch passenderweise ihre Mutter, warum hassen uns alle, was ja natürlich die Antwort darauf ist. Wobei ich auch dazu sagen muss, also in Königsmund werden jetzt wirklich, und das sagen die ja eigentlich klipp und klar, es wird kein Boot, kein Schiff mehr rein und rausgelassen. Da frage ich mich, wie es zu einem Dialog kommt, der später noch eine Rolle spielen wird und warum das nicht erzählt wird, wie dann Alicent einfach mal ebenso Königsmund im Schiff, im Fischerboot verlässt. Aber Alba, wir haben noch versprochen, dass wir nicht so viel kritisieren. Das, Leute, dazu kommen wir noch. Ja, genau, dazu kommen wir noch. Helena befindet sich nämlich in ihren Gemächern gemeinsam mit Alicent, oder nee, es sind eher Alicents Gemächer, so habe ich mir das jetzt vorgestellt, weil später kommt ja Aemond noch hinzu und sagt, ah ja, hier bist du, Helena. Ah ja, ja. Und ich Helena bin mir gar nicht mehr sicher, ja. Okay, ja, Helena berichtet ihrer Mutter, dass sie als Königin unglücklicher ist als vorher. Das greift natürlich nochmal halt ihre Figurengeschichte oder Figurenentwicklung aus den Büchern auf, weil sie ja wirklich sehr depressiv geworden ist nach dem Tod ihres Sohnes. Gebrochene Frau. Gebrochene Frau. Das kommt hier nicht so ganz rüber. Ich glaube, die Serie entscheidet sich eher dafür, dass sie zwar, dass sie das beschäftigt und dass sie natürlich verändert ist, aber dass sie nicht in diese krasse Richtung geht. Die Serie in Helena ist tausendmal interessanter als im Buch. Ja, weil Helena wird ja dadurch auch ein bisschen ausgeschaltet eigentlich als Akteur, finde ich, in den Büchern. Helena möchte aber niemanden. Ach ja, genau, sorry, das war zu früh, ich habe gesprungen in der Zeile. Erst kommt jetzt erstmal Aemond rein und möchte nämlich Helena als Drachenreiterin gewinnen. Und Helena möchte aber niemanden verbrennen und auch nicht kämpfen. Aber das ist ihm herzlich egal. Er wird sogar handgreiflich und laut. Und dann geht halt seine Mutter Alicent dazwischen und konfrontiert ihn auch damit, dass es nicht sein Schutz, also Schutz vor seiner, sein Schutz seiner Familie ist, weswegen er Schafsspitze angegriffen hat, sondern sein verletzter Stolz. Und er wirkt auch einfach wütend, weil Team Schwarz so bürgerliche und das gemeine Volk auf Drachen gesetzt hat. Also es ist so eine Art Targaryen-Stolz, der da verletzt ist. Und er sagt auch, ja, er hätte das niemals gemacht und das müsste aus seiner Perspektive bestraft werden. Ich bin mir aber sicher, dass er das gemacht hätte, wenn er an Rhaenyras Stelle gewesen wäre. Ja. Und Allison macht ihm dann auch klar, dass er nicht einfach so seine Schwester mit reinziehen kann, weil das ist es alles nicht wert, also ihr mentales Wohl aufs Spiel zu setzen, für dass sie auf Teufel komm raus einfach am Ende die Oberhand gewinnen und überleben. Das will sie nicht eingehen. Und ja, ich fand die Szene sehr stark von Olivia Cooke, geschauspielert mal wieder. Mal wieder, ja. Nicht Cook, nicht Cook. Und sie scheint auch der Aemond erstmal abgewehrt zu haben, der dann nämlich auch den Raum verlässt. Ja, absolut. Ich will drei Details dazu sagen und eine vielleicht eine Erklärung. Ganz schnell. Das erste ist, Allison hat mich in der Szene sehr an Otto erinnert. Sie wirft Aemond ja auch vor, Scharfspitze niedergebrannt zu haben und Unschuldige ermordet zu haben, nur weil er gedemütigt wurde und dass er unter allen Umständen siegen möchte, sie aber eben nicht unter allen Umständen. Da hat sie mich sehr an Otto erinnert. Genau, das zweite Detail ist, das mir aufgefallen ist, als Sir Rickard Fawn, der Ritter der Königsgarde, Aemond hereinbringt, zögert er. Das war für mich ein super starker schauspielerischer Moment, weil selbst er weiß, dass das jetzt nicht gut sein kann und Aemond wahrscheinlich komplett unter Strom ist. Das fand ich irgendwie sehr spannend. Und das dritte Detail ist, es stehen drei brennende Kerzen auf dem Tisch. Das war mir noch wichtig. Das ist das Wichtigste. Ja, und vielleicht noch zur Erklärung auch mit der Szene vorweg. Helena weist ja auch darauf hin, dass sie doch gar nicht die Blockade angeordnet haben. Und Leute haben auch gefragt, wie kann es denn überhaupt sein, dass diese eine Blockade so die gesamte Nahrungszufuhr nach Königsmund irgendwie einstellt? Also klar, wir haben die ganzen Farmen drumherum, wie Roseby, Schurwert und Dämmertal und so weiter, die sonst immer so die Nahrungsproduzenten für die Hauptstadt sind. Aber die sind halt gerade wirklich das reinste Kriegsgebiet. Die wurden gerade erst komplett geplündert und platt gemacht. Und auch das Essen von der Weite und der Westlande kommt halt nicht durch, weil Häuser wie Biengraben und Tali natürlich was dagegen haben. Und das Gesamte, es ist ja auch nicht so, dass Königsmund jetzt komplett nahrungslos ist. Es ist halt einfach nur gerade eine sehr prekäre Situation. Ja. Genau. Und wenn jetzt die Fischerboote auch noch wegfallen, es wurde ja auch schon gezeigt, dass Allison schon einmal die Königin der Fische genannt wurde, ja, weil man nur noch Fisch bekommt sozusagen. Ulf sagt ja auch in der Folge, ich werde nie wieder Fisch essen. Klar. Und freut sich dann auch nachher halt Chicken Wings zu haben. Wachteln. Ja, Wachteln waren es. Ja, irgendwie sowas. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied als letzten Punkt von Helena aus den Büchern, weil sie war ja als Drachenreiterin in den Büchern unzuverlässig und unfähig, in Schlachten zu fliegen aufgrund ihrer mentalen Gesundheit. Und hier wird das in der Serie geändert, dass sie nicht Drachen reiten will, dass sie nicht in den Krieg ziehen möchte, was ja nochmal in dieses ganze Frauen sind weniger Kriegs... Also sind irgendwie besonnener, friedliebender als ihre männlichen Counterparts. Aber auf der anderen Seite passt das ja auch zu Helena, wie sie an sich, definitiv, unabhängig jetzt von ihrem Geschlecht, wie sie gezeichnet ist, ja. Genau. In der nächsten Szene trifft dann Alicent auch eine Entscheidung. Oder hattest du noch irgendwas? Nee, okay, alles gut, mach weiter. Grandmaster Orwell ist nämlich in seinem Medizinzimmer und wiegt etwas ab auf einer güldenen Waage und vielleicht Medizin für Aegon, vermutlich. Allison kommt herein und bittet ihn um ein Schiff und um seine Diskretion. Sie sagt auch nochmal um seine Diskretion, vermutlich bezogen auf den Mondtee, den er ihr einmal gebraut hat. Und ja, es ist logisch, dass sie sich diesen Plan halt nicht zu verraten. Und den Plan nicht zu verraten. Ja. Genau, jetzt diesen Plan nicht zu verraten, aber vorher hat er sie natürlich auch schon unterstützt. Also er ist ja auch wirklich scheinbar oder anscheinend nur noch der einzige Mann im kleinen Rat, zu dem sie noch Vertrauen hat. Und das wahrscheinlich auch zu Recht. Wirklich schönes Set, wie ich finde, dieses Labor. 10 brennende Kerzen, das ist auch noch wichtig. Erinnert einen auch an das Zimmer von Alles Strom. Ja. Und halt, ne, das Schiff, nachdem eigentlich Königsmund komplett abgesperrt wurde, anscheinend haben Orwell und Alicent die Macht, das zu umgehen. Ein geheimer Weg. Oder es war davor, aber dann hätte man das vielleicht noch mal anders zeitlich setzen können. Andersrum erzählen müssen. Und vor allem ist es ja nicht so, dass sie sofort loszieht. Aber ja, lassen vielleicht wir das mal so im Raum stehen. Vielleicht. Aber das dauert ja auch ein bisschen, bis man das eingerichtet hat. Also ich finde, okay, machen wir das Fass auf. Also ich finde es schon spannend zu erzählen, also eine Szene am Anfang zu haben, in der gesagt wird, wir lassen keine Schiffe und Boote mehr aus Königsmund raus, ohne Wenn und Aber. Und es wird so hart gesagt, um halt diesen Schockeffekt auch zu erzielen, dass Aemond über Leichen geht, um damit das nicht nochmal passiert mit den Drachensamen. Und dann hast du aber wirklich literally, wortwörtlich, 2 Szenen später chartert Alicent quasi ein Schiff, um Königsmund zu verlassen, ein Fischerboot. Und das ist halt einfach unglücklich erzählt, sage ich ganz offen. Und zeigt uns dann doch, wie Orwell irgendeinen Weg findet. Also zeigt uns das und dann ist dann, es ja wieder aufgegriffen. Natürlich. Aber so wirkt es einfach wie so eine Leerstelle, ja, die Leute übersehen haben. Und das ist halt, das wäre halt so einfach und spannend zu erzählen, indem Orwell einfach so einen Sack Münzen an jemanden von Goldröcken gibt oder sowas. Aber es ist halt einfach so komplett, klar, Medienkompetenz, man sollte in der Lage sein, mitzudenken und sich sowas auch selbst zu erschließen. Aber hier, das ist schon eine wirklich heftige Transferleistung, die erwartet wird. Und ich weiß gar nicht, und ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass dem Drehbuch und dem Writing das in dem Moment so klar war, dass das ein Widerspruch ist. Das hat sich für mich eher wie ein Lapsus angefühlt, der mir halt sofort aufgefallen ist. Mhm. Ich dachte mir sofort so, hä? Wie kann das denn jetzt sein? Ich glaube aber, dass es an vielen Leuten auch vorbeigegangen ist, die sich das gar nicht gefragt haben, weil das in den letzten Folgen war halt auch so, Leute waren total überrascht. Hä, Drachenstein und Königsmund sind so nah beieinander? Ja, also ist so. Ja. Na gut. Gut. Harrenhal. Gehen wir über zu Richtung Harrenhal. Richtung Harrenhal, Sir Crispin, der Königin Lecker. Er riecht an einem Einstecktuch von Alicent. Da ist so ein kleines A drauf, das hat sie ihm ja gegeben. Ja, für Analverkehr. Für Nein, wow. Für Alicent. Das war ja in Episode 3, ist das ja, hat sie ihm das gegeben. Das habe ich extra noch mal nachgeguckt, in welcher Folge das war. Und damals lernten sich Gavan und Criston auch erst kennen. Das stimmt. Und er hatte sie ja damals gefragt, ob sie ihm die Gunst erweisen kann und ihn segnen kann, damit er in die Schlacht von Krenruh zieht mit ihrem Schutz. Wie aus dem Nichts kommt Gavan um die Ecke und hält ihm ein Schwert an den Hals und konfrontiert ihn damit, dass er seine Schwester mit seiner Schwester geschlafen hat. Drücken wir das mal netter aus. Und ob ihm sein Keuschheitsgelübde als Lord Kommandant der Königsgarde egal ist. Also, ich habe mich halt gefragt, so, hä? Dass Criston jetzt dieses Tuch in der Hand hält, reicht jetzt für Gavan? Ich meine, Gavan hat das ja schon länger vermutet, ne, dass da was zwischen den beiden läuft. Das ist ja auch nicht neu. Das ist jetzt nicht so, als wäre das, käme das aus dem Nichts für ihn. Aber dann reicht dieser eine Moment von Sir Criston mit dem Tuch, dass er sein Schwert zückt und vor allen anderen ihm das Schwert an den Hals hält und. Das war der Moment, der mich am meisten aufgeregt hat, persönlich, ja, weil ich auch nicht. In der gesamten Folge? Also teilweise. Es war schon ganz oben mit dabei, weil ich fand das so willkürlich, weil es ist es wurde ja andauernd etabliert, dass Gavan durch Blicke bemerkt, dass zwischen den beiden was geht. Ja. Und ich habe die ganze Zeit mir schon persönlich gedacht, okay, er ist irgendwie okay damit oder zumindest. Ja, will er das irgendwie nicht adressieren. Und diese Szene, ich fand, das war auch wirklich wie aus dem Nichts. Ja. Weil ich habe das Gefühl gehabt, da wurde irgendwie was weggecuttet, was da vorher passiert ist. Oder dass man diese Szene auch gut hätte nach diesem ersten Aufeinandertreffen von Gavan, Sir Criston und Alicent, wo die beiden ja auch noch so Blicke austauschen und er die beiden beobachtet. Das hätte man gut da machen können. Dann wäre es natürlicher, hätte sich aus der Story her ergeben. Und hier wirkt es so, als hätte man einfach gewollt, dass im Finale diese Konfrontation zwischen den beiden passiert. Und das wirkt halt wieder so künstlich erzeugt. Und das hat mich aufgeregt. Teile ich leider diese Kritik. An sich, okay, sei jetzt mal dahingestellt, kam für mich sehr plötzlich. Und er nennt ihn dann aber auch noch vor allen anderen den Sohn eines Haufhochmeisters aus Dorn. Mhm. Das ist natürlich jetzt die Bestätigung, dass Sir Criston in der Serie aus Dorn kommt, obwohl er ja eigentlich aus den dornischen Marschen kommt. Das ist vermutlich geändert worden. Meine Meinung, meine Vermutung ist, dass sie einfach nur gelesen haben, Sir Criston kommt aus den dornischen Marschen, also muss er dornisch sein. Das ist meine Vermutung. Ich bleibe dabei. Ich sage das jetzt schon seit Staffel 1. Ich habe in Staffel 1 schon gesagt, das ist nicht korrekt. Also klar ist das eine sehr Korinthenkackerei zu sagen, die dornischen Marsche sind nicht explizit dornisch. Aber klar gibt es da Leute, die irgendwie wahrscheinlich dornischer aussehen. Gerade für Leute, die aus Königsmund kommen. Aber gerade so jemand, der aus den dornischen Marschen kommt, würde eigentlich gerade diese differenzieren und diesen Unterschied aufmachen. Wir kämpfen gegen Leute aus Dorne. Wir sind nicht dornisch. Ja. Hier ist es. Ich meine, das sind Vasallen vom Haus Dondarrion. Aber also, ich finde, die Serie macht das hier ja genau. Also jetzt ist es ja eigentlich gegessen. Ja, weil ja, ist es definitiv in der Serie so, dass er aus Dorne kommt. Ja. Weil das sagt er und er reagiert nicht darauf, Sir Criston. Das heißt, es ist verändert worden, geändert worden. Vielleicht war es eine bewusste Entscheidung. Vielleicht war das für die auch einfach zu kompliziert, dann vom Publikum zu erwarten, dass sie diese Transferleistung, dass sie es schaffen, zu differenzieren, dass jemand, der aus den dornischen Marschen kommt, aber nicht Dornisch ist. Und ich finde dann... Im Endeffekt ist es auch wurscht. Ist es wurscht. Und ich finde jetzt, wo es einmal gesagt wurde, ist für mich das Thema auch, okay, das kann ich auch akzeptieren, weil mir ist das jetzt auch nicht so wichtig, ja? Dass er aus den Dornischen Marschen kommt. Ja. Dann machen ja diese ganzen Beleidigungen, in Anführungszeichen, von Ser Gawain im Vorfeld auch mehr Sinn. Das stimmt, aber auf der anderen Seite... Ser Criston wurde erwählt, weil er Kampferfahrung hat. Was glauben die denn, woher diese Kampferfahrung kommt? Gegen wen hat er denn gekämpft? Gegen seine eigenen Leute. Ja. Ja. Also ja. Das kommt ja daher, dass er in den Dornischen Marschen immer wieder Kämpfe gegen die Dornischen hatte und so. Daher kommt das ja. Oder nicht? Stimmt. Hatte der irgendwelche, war der in irgendwelchen Kriegen, von denen ich gerade nichts weiß? Also meines Erachtens liegst du damit richtig, dass er vermutlich gegen die Dornischen gekämpft hat. Ja, dann ergibt das im Endeffekt eigentlich auch innerhalb der Serienlogik keinen Sinn, dass er Dornisch ist. Auf der anderen Seite wurde ja auch schon gesagt, Melis hatte vorher Kampferfahrung, das war ja auch nicht unbedingt loregetreu. Das sind immer so Kleinigkeiten. Das ist das Detail von einem Detail, das stimmt. Aber trotzdem, es ist mir aufgefallen. Ja. Mir auch, ja. Er erzählt dann aber auch davon, dass Alicent ihn zweimal gerettet hätte, einmal vor dem Ball des Henkers und einmal vor ihm selbst. Das heißt, die Serie greift hier auch nochmal dieses kleine Plothole auf, dass Cole ja niemals an den Mord von Geoffrey Lonmoth, Gottfried Lohnemund, verurteilt wurde. Ritter der Küsse, ja. Das habe ich mir da gedacht, dass das vielleicht bedeutet, dass er vom Henker war und dann hat Alicent natürlich als Königin hat sie die Macht vielleicht, ihn davor zu bewahren. Muss nicht. Es könnte auch halt ein Bezug darauf sein, dass Alicent wusste ja, dass er mit Rhaenyra geschlafen hat und hat das ja auch nicht verraten. Also das könnte ja genauso gut damit gemeint sein, weil dafür hätte er ja auch gehängt werden können. Ja. Aber also dieses, was auf jeden Fall klar ist, ist dieses sie hat mich auch vor mir selbst gerettet. Und das war halt, er wollte sich ja umbringen im Götterhain. Das war ja, dass er suizidal ist. Wurde ja ganz klar da schon angedeutet. Und was dieses Erste ist, aber du hast recht, es könnte natürlich eine Anspielung darauf sein. Ich finde auch die Reihenfolge, weil er sagt ja erst vom Ball des Henkers und dann vor mir selbst. Und ich finde, das war so eine zeitliche Einordnung, wo ich mir dann vorgestellt habe, das heißt, auf der anderen Seite war es ja eigentlich direkt danach, dass er im Götterhain sich umbringen wollte. Ja, ich meine, ist auch nur ein Nebensatz, aber habe ich mich gefragt in dem Moment. Theoretisch hat sie ihn dreimal gerettet dann. Eventuell. Er sagt ja auch, dass sie das Leuchtfeuer ist, dem er folgt, was ja auch eine schöne Wortwahl ist, weil das Oberhaupt des Hauses Hohenturm wird ja auch immer das Leuchtfeuer des Südens genannt und im Hohenturm in Alsace leuchtet ja immer ein Feuer. Ja. Und das ist ja eine Art Leuchtturm, der die kommenden Schiffe in den Hafen leitet. Und diese romantischen Worte scheinen ja auch Gawain zu besänftigen. Also er lässt so von ihm ab. Und ich habe mir aufgeschrieben, Ser Criston ist so emo, dass Gawain das Schwert senkt. Ja, das war so ein Tumblr-Satz von ihm. Ne? Ja. Er macht dann aber auch noch mal klar, dass er sehr schamerfüllt ist. Also dass so das Verlangen nach Frauen ihm großen Kummer bereitet hat. Er spielt hier natürlich auch darauf an, dass er Rhaenyra, dass es ihm nach Rhaenyra verzehrt hat. Ja. Und ich finde, in dem Moment ist er das erste Mal nicht so 100% ein Arschloch. Ja. Also er ist sehr bescheiden und denkt nachdenklich. Er denkt über seine vergangenen Taten nach. Und er sagt dann auch noch zu Gawain, dass er nicht glaubt, dass das Verlangen nach Frauen einfach so abgestellt werden kann. Also er glaubt nicht an ein Keuschheitsgelübde. Mhm. Und sagt dann den schönen Satz, oder alle Männer sind korrupt und vielleicht ist wahre Ehre ein Nebel, der sich am Morgen auflöst. Ich glaube, verdorben ist das deutsche Wort, das verwendet wird. Verdorben, okay, ich habe das nochmal in den Untertiteln des Screeners, war das bei mir korrupt? Da stand bei mir verdorben. Ah, okay. Spannend. Wenn die Drachen tanzen, sind Menschen Staub unter ihren Füßen. Unsere eitlen Gedanken und unser Streben sind nichts mehr wert. Wir marschieren unserer Vernichtung entgegen. Und das fand ich tatsächlich eine sehr schöne Szene. Obwohl mich aufgeregt hat, wie wir da hingekommen sind, fand ich dann wieder die Szene an sich sehr gut, was sich sehr durch diese Folge zieht. Der Dialog ist ein bisschen emo, aber auf jeden Fall stark. Fandest du es nicht so stark? Doch, schon. Es ist schon ein guter Dialog. Es ist halt, er sagt ja auch, was ich spannend finde, ist, die beiden wissen definitiv, dass ihr Marsch Richtung Harrenhal ein Himmelfahrtskommando ist. Und Ser Criston, der dringend eine Therapie bräuchte und gerade wieder suizidal ist, er sagt ja auch, zu sterben wird eine Erlösung sein. Und das untermauert ja noch mal so ein bisschen. Also klar, A, er könnte Frontmann der Band My Chemical Romance sein. Aber B, natürlich spielt das auch sehr wieder mit diesem Bild, das House of the Dragon sehr klar zeichnet, dass Drachen Atombomben oder Atomwaffen sind. Und das ist ein Mann, der komplett die Realität dieses nuklearen Krieges irgendwie an eigenen Leib erlebt hat in Krähenruh und das ihn komplett gebrochen hat und der gerade seinem sicheren Untergang entgegenreitet, der das genau weiß. Und ich finde aber, dieses Gefühl hätte man noch ein bisschen mehr zementieren können, wenn man eben das Kleid in Scharfspitze, diese Folge, oder in der Flusslande oder sowas gezeigt hätte. Definitiv, ja. Aber genau aus dem Grund finde ich das Zitat so stark, weil es auf dieses Motiv irgendwie abspielt. Oder er sagt ja auch selber, seine Philosophie war vorher immer das Schwert und der Kampf und auch so diese Ehre, die mit so, so Rittertum einhergeht. Und alles, was er bisher, an was er geglaubt hat, fällt in sich zusammen und gerät ins Wanken, einfach weil es diese Übermacht gibt. Und ich finde auch, dass so diese Anspielung auf Massenvernichtungswaffen in unserer heutigen Zeit einfach da ist. Und das hat ja auch sowas von so einer Sinnlosigkeit des Krieges. Total. Was ja der Inbegriff ist von auch dem Tanz der Drachen, finde ich. Und diese innerliche Zumindest, Lehre. Wenn man diesen Kram mit der Prophezeiung außen vor lässt und das so macht wie im Buch, wo das wirklich einfach nur zwei Häuser sind, also zwei Seiten eines Hauses, die um die Macht kämpfen. Weil wenn du dieses Thema mit Prophezeiung und ich muss die gesamte Welt retten vor den weißen Wanderern, wovon die andere Seite nichts weiß, wenn du das mit einbeziehst, dann machst du dieses Motiv wieder so ein bisschen kaputt eigentlich. Ja. Und das finde ich schade. Aber dazu kommen wir gleich noch, denke ich. Ja, ich finde es auch schade. Und ich finde es schade, dass man die beiden nur noch in dieser einen Szene sieht. Mhm. Ja. Aber ich will auf jeden Fall noch sagen, dass ich das auch spannend fand, wie seine Philosophie hier auch noch mal verbalisiert wird, der ja wirklich sagt, meine Philosophie ist das Schwert und Gerechtigkeit. Und sein Verständnis von Gerechtigkeit, und das finde ich auch sehr spannend, ist halt ein, wenn du nicht für uns bist, für unser Team, für meine Seite, für quasi unsere Ideologie, dann bist du gegen uns und ich bin das Schwert, das dich dann auch niedermacht. Das fand ich sehr spannend. Das passt auch sehr zur Figur Ser Criston, wie ich finde. Und dann kommt es ja noch zu diesem extrem symbolträchtigen Bild, wenn er das dieses Schnuffeltuch von Alicent damit das Schwert abputzt. Das ist natürlich unglaublich symbolträchtig. War das Tuch? Weil ich habe noch mal nachgeguckt, das sieht so anders aus. Weil ich dachte auch erst, oh, das ist toll, dass sie das machen. Aber dann sah es für mich auf dem zweiten Blick viel löchriger aus als das Tuch von Alicent. Bist du sicher? Weil also das fände ich sehr komisch, wenn das nicht so erzählt wird. Das ist ja auch eine Detailaufnahme von dem Tuch. Ich auch. Und wieso hätte er dann da noch ein anderes Tuch rumliegen? Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht hat die Szene noch mal jemand nachgeguckt oder im Kopf. Ich war nämlich ein bisschen irritiert, weil ich habe noch mal zurückgespult, mir das noch mal angeguckt, weil er steckt das ja auch kurz so weg oder er lässt es so fallen oder sowas. Ja, aber es ist doch eigentlich auch die Klammer innerhalb der Szene. Du beginnst mit der Detailaufnahme von diesem Tuch und du endest mit der Detailaufnahme von dem Tuch und wie er das Schwert abputzt. Voll. Und vor allem, ich finde es ja auch so wahnsinnig spannend auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen nicht nur, wie die Liebe ihn in die Schlacht gedrängt hat, wo er doch eigentlich nur mit Rhaenyra nach Essos abhauen wollte und Zitronen verkaufen wollte. Es hat ja sogar auch, und das ist jetzt sehr freudianisch und sehr wieder Filmkritiker interpretiert Dinge herein, es hat ja auch eine sexuelle Konnotation. Mhm. Wie er das Schwert als männliches Phallus-Symbol und dieses Tuch von der Frau, seiner verflossenen Liebe, wie er das da abwischt. Es ist auf verschiedenen Ebenen interessant. Es wäre eigentlich eine wahnsinnig liegen gelassene, seltsame Chance, dass er das mit einem anderen Tuch abwischt. Ja, total. Ja. Also mir kam dann diese Irritation kam bei mir auf. Deswegen, vielleicht liege ich auch falsch, aber ja, das hatte so irgendwie komische Löcher und wirkte dann eher so ledriger. Und das andere ist ja eine Art von Stofftuch. Vielleicht war es eine Anspielung auf Vegas Schwingen, die auch löchrig und ledrig sind. Ja. Sagen wir zur nächsten Szene. Gerne. Was sagst du? Tywin Lannister wird in der nächsten Szene von Shara Koloha in den Schlamm geworfen. Und die anderen Magister aus dem Hohen Rat der Triarchie schauen zu. Tywin muss natürlich hier seine Stärke beweisen. Sieht erst nicht so gut aus für ihn. Aber dann kann er Loa doch eine verpassen. Und das beeindruckt sie natürlich und danach willigt sie auch ein, dass sie über sein Angebot nachdenken wird nach dem Abendessen und dann macht sie diesen kleinen was war alles gut? Ich habe Luft in mir. Ach so. Die raus muss. Alles gut. Ich dachte schon, die kommt die Übelkeit, weil nein. Es geht ja jetzt darum, das Fleisch seiner Feinde zu essen Und Thailand ist davon sehr abgeschreckt. Sie verarscht ihn aber nur. Natürlich. Es hat sehr, sehr viel, mich hat total an diesen Robert Baratheon-Gag an Eddard erinnert, in diesem Zelt, als Eddard sagt, dass Robert zu fett für seine Rüstung wäre. Und Robert schreit, fett! Is that how you speak to your king? Und dann halt losbrüllt und lacht. Ja. Ich liebe diese Szene. Und auch hier brechen natürlich alle Korsaren im Hintergrund oder Magister, was auch immer sie sein mögen, brechen in Gelächter aus. Und das spielt eben damit, dass die drei Schwestern eben auch keine Wilden sind, auch wenn sie für Westerosi fremdartige Sitten und Bräuche haben. Und dann gibt's noch mal reinen feinsten Slapstick, wie Thailand noch mal hinfällt. Ich muss sagen, von dieser gesamten Szene im Schlamm, ich bin nicht der größte Fan dieser Szene. Oh, ich fand das ganz nett, weil das geht bei mir Hand in Hand, also mit der Szene davor, dass man einfach an einem anderen Ort ist, dass mal was passiert, dass es noch mal irgendwie so ein bisschen Action gibt. Ich fand das wirklich unterhaltsam sein soll. Ja. Unterhaltsam sein soll. Ich hätte es mir eben an einer anderen Stelle gewünscht. Nicht in dieser Folge, aber ich habe eben noch kurz mit Jonas gesprochen. Ich glaube, der hasst diese Szene. Also, weil auch Thailand wirklich wortwörtlich durch den Schlamm gezogen wird und so ein bisschen halt der Lächerlichkeit, also lächerlich gemacht wird. Mhm. Ich teile das nun nicht so ganz. Ich meine, es ist definitiv nicht die diplomatische, feine Besprechung, die sich der Adlige, dieser snobbige, eloquente Adlige aus Casterly Stein sich so vorgestellt hat. Aber ich finde das gut. Also, ich finde es eher spannend, dass er seine Snobbigkeit aus Westeros dann auf diese. Ne, das kennen wir ja auch schon aus Game of Thrones, irgendwie auf diese etwas bodenständigere und so ein bisschen, wo es um Stärke und Virilität geht, aus Essos trifft. Ja. Ich finde, das ist so von den Themen, die man kennt schon, die etabliert sind aus der Welt, stimmig. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass Thailand eingeführt wurde, spätestens in der ersten Folge der Staffel, wo es ja auch um Jaehaerys ging und dass er reiten soll wie auf einem Pony, dass er eingeführt wurde als so Comic-Relief-Charakter. Definitiv. Also er sagt ja auch in dieser, also wie er im Schlamm noch sagt, ich hoffe, ihr bezeugt nun auch die Würdigkeit des Botschafters, indem ihr seiner bescheidenen Bitte nachkommt. Ja. Das ist definitiv witzig. Nichtsdestotrotz, und damit beziehe ich mich auf die Kritik von dir, die du bereits geäußert hast, ich mag diese Szenen. Ich hätte sie mir nur eher nicht im Finale gewünscht. Das ist jetzt viel Kritik auf subjektiver Ebene, aber dazu kommen wir noch. Und da werde ich das noch ein bisschen ausführen, was genau ich damit meine und warum das für mich kritisch ist. Mhm. Das liegt schlichtweg daran, an dieser 8- und 10-Folgen-Problematik. Aber dazu werden wir noch kommen, weil und das kam bereits auch irgendwie durch dieses. Es gibt so ein kleines Politikum bei Warner Bros. Und HBO, das nämlich von 10 auf 8 Folgen für diese Staffel runtergekürzt wurde. Und dass die Showrunner, die das Writing bereits im Januar 2023 beendet haben, dass das eventuell alles gar nicht so geplant war. Und das ja auch nicht als Finale geplant war. Und dass man das eventuell merkt, ganz zum Unmut vieler Leute im Publikum. Dazu kommen wir noch. Krasser Teaser. Angeteased sitzt auch Jace in der Bib auf Drachenstein und schmollt, als Baylor dazukommt und ihn beim Schmollen stört. Er ist ja frustriert, weil er nur diese zwei Seiten lesen kann die ganze Zeit im Buch von Viserys Targaryen. Ja, das stimmt. Und er ist aber auch sauer, weil die Entscheidung seiner Mutter gefallen ist, das gemeine Volk eben auf Drachen zu setzen. Und er scheint sich auch so sehr an dem Punkt aufzureiben immer noch, dass ihn das kleiner macht, weil er eben nichts mehr hat, was ihn von den anderen Bastarden unterscheidet. Bella redet ihm aber gut zu und erinnert ihn auch noch mal daran, wie privilegiert er einfach ist und dass er auch nicht der erste Prinz ist, der nicht von seinem leiblichen Vater, also von seinem Vater eigentlich gezeugt wurde. Get der real, Junge, sagt sie. Get so, komm real. Mal klar, du bist doch nicht der Erste, werd erwachsen, hör auf rumzuheulen. Ja. Finde ich, braucht er in dem Moment auch, und ich fand die Szene gut, dass das nicht fallen gelassen wird, den Konflikt. Ich finde auch, Jace hat einen sehr guten Konflikt bekommen jetzt in der gegen Ende der Staffel, das haben wir auch schon mal erwähnt, deswegen wollen wir uns jetzt hier nicht lange daran aufhalten. Nee. 7 Kerzen. Funktioniert immer noch super. Ja, 7 Kerzen. In der nächsten Szene sehen wir nochmal Rhaena, wie sie in der kalten Nacht des Grünen Tals versucht zu schlafen. Ihr Schuh ist kaputt, sie zittert und bangt. Und wird von niemandem gesucht, offensichtlich. Oder es wird zumindest nicht gezeigt, wie sie gesucht wird. Danach sehen wir Daddy Tyland Lannister, wie er ein Seefahrerlied singt beim Abendessen mit der Triarchie. Und Sharakoloha ist auch wieder am Start. Und ja, er singt über über Säcke Seemanns. An Land und den Mästel poliert werden. Das ist so Seemannsgarn. Ich fand lediglich interessant, es wird einmal das Wort Lads gedroppt, was eine Anspielung auf die Knaben in Feuer und Blut sein könnte, was ich irgendwie schön fand. Und Salute the Captain's Daughter, also dieses Wort Daughter passt natürlich auch. Er ist ja bei den drei Töchtern. Genau. Aber es ist auf jeden Fall kein besonders guter Song, den er da singt. Einmal vergisst er auch kurz den Text. Und, ja, fand ich auch gut geschauspielert. Ja, definitiv. Das kann er Comedy, der Schauspieler. Der Schauspieler ist super, ja. Und ich habe nachgeguckt, ob es den Song gibt in der Welt von Das Lied von Eis und Feuer. Den gibt es leider nicht. Nee. Hast du ein Lieblingslied eigentlich? Ja, The Bear and the Maiden Fair. Oh mein Gott, meins auch. Würde ich sagen, ja. Liebe ich auch sehr gerne, ja. Es gibt anscheinend Tintenfisch. The Deep wäre not amused. Ja. Alle sitzen an kreisrunden Tischen auf Sitzkissen. Das sieht sehr gemütlich aus. Und Bedienstete, die Luft zuwedeln. Das ja, Set-Design so, ist sehr toll. Wo man so auf dem Boden sitzt. Ich kenne das aus der Türkei. Aber für einen Lannister ist das natürlich was ganz Fremdartiges. Ja. Shara Koloha macht diesem Lannister dann auch ein Kompliment. Beziehungsweise gleichzeitig so eine Beleidigung, weil sie ihm sagt, in dir steckt mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Und dass sie entschieden hat, dass ihre Kapitäne Seite an Seite mit ihm segeln werden. Und sie steht dann auch direkt auf und sagt, morgen nehmen wir Kurs auf die Gurgel. So einfach kann es gehen. Tja. Und dann verbindet sie das direkt mit einer Rache an der Seeschlange. Also sie stellt sozusagen allen in Aussicht, dass sie sich an Corlys rächen können. Tyland kann sein Glück kaum fassen, ist erleichtert und dann betritt so eine Tänzerin den Raum und Shara Koloha wirkt so sehr interessiert. Tyland will sich natürlich direkt verziehen, er wollte ja die ganze Zeit schon auf sein Zimmer und kühlen Wein trinken und dann stoppt sie ihn und fragt ihn, ob er nicht Bock hätte, ihren vielen Frauen Kinder zu machen, weil sie ihn heiß findet. Tja. Gut, sollen wir von einem awkwarden Dinner zum nächsten gehen? Achso, ja. Ich habe noch vergessen zu sagen, 11 Kerzen bei der Tänzerin, 7 Kerzen bei Loha und Tyland. Wow. Das wäre noch wichtig. Genau, wir sind bei einem awkward Dinner in Drachenstein oder auf Drachenstein. Daenerys? Rhaenyra will die Drachensamen kennenlernen und ihre Macht demonstrieren. Und sie trägt auch ihre Krone, die Krone des Schlichters, die du eben auch getragen hast. Und Ulf benimmt sich abermals daneben. Er will ständig mehr Wein und mehr Chicken Wings, habe ich es einfach mal genannt. Und Ulf beweist halt sofort, im Prinzip könnte Jace da sitzen, der kocht ja schon wieder innerlich und der denkt sich die ganze Zeit, ich hab sie doch gesagt, Mutter. I told you so. Und das Dinner, das Essen, das auf dem Tisch steht, das könnte nicht opulenter sein. Das sieht wirklich aus wie eine Seite aus George R. R. Martins Büchern. Er beschreibt ja Speisen ständig teilweise seitenlang und mir macht das immer Spaß zu lesen. Das fand ich war sehr schön gemacht vom Set-Design. Die Farben, wie das kontrastiert mit diesem Hintergrund von Drachenstein, der eher so gräulicher ist. Ja. Wir befinden uns ja auch in dem Raum von der bemalten Tafel, aber sie wurde rausgeschafft und jetzt steht dann da dieser Tisch. Genau. Und im Making-of wurde erwähnt, dass der Schauspieler von Ulf, Tom Bennett, insgesamt 30 Wachteln gegessen hatte beim Dreh, ja. Weil normalerweise suchen sich Schauspieler, Schauspielerinnen ja immer so Beeren aus oder sowas, wenn man so eine Szene mehrmals drehen muss, damit man halt am Ende des Tages nicht kotzt. Ja. Und Ulf war aber so, ja gut, die haben halt ewig kein Fleisch mehr gegessen. Natürlich haut er hart rein und das waren dann am Ende gute Entscheidung. 30 Vögel. Ja, sehr gute Entscheidung. Und wir lagen auch mit den Personen, die da zugegen sind, in unserer Trailer-Analyse richtig. Wir wussten vor der Staffel nicht, ob das jetzt eine Figur, ob das jetzt Ulf, Nessel oder Silber-Dennis sein soll, aber wir haben schon Ulf vermutet und damit lagen wir auch richtig. Rhaenyra stößt auf die Drachensamen an und präsentiert ihren Deal. Übrigens, Jace und Baelor tauschen auch die ganze Zeit miteinander Blicke aus, auch ein schönes Detail. Und Rhaenyra bietet den Drachenreitern, das ist ihr Deal, den Ritterschlag an, aber dafür sollen sie angreifen, solange sie im Vorteil sind und den Krieg beenden. Sie sollen nämlich Altsas und Lannishort angreifen, die Bollwerke der Usurpatoren. Altsas ist klar, das ist die Stadt in der Weite, aus der die Hohenturms kommen. Und Lannishort ist die größte Stadt in den Westlanden, da wo die Lannister herrschen. Direkt westlich von Casterly Stein, ganz in der Nähe, eine der wichtigsten Hafenstädte des Reiches. Und die Gäste, inklusive Baelor, sind entsetzt. Du willst, dass wir Unschuldige töten? In dem Moment habe ich mir in den Kopf gefasst, weil, das haben wir eben schon erwähnt, das ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass Baelor sowas fragen würde. ich meine, ihre geliebte Oma ist auch schon in den Krieg gezogen. Ich verstehe, dass man das aufmacht, dieses Thema, am Anfang der Staffel. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt fand ich, das wirkte auch wieder so ein künstliches Stallen, so ein künstliches in die Länge ziehen. Nach Krähenruh, nach Scharfspitze, was dachtet ihr denn sonst, was ihr da auf den Drachen macht und was dieser Krieg bedeutet? Also wo lebt ihr bitte? Ich verstehe es auch nicht. Also als Hugo, Hammer und Ulf und Adam kann ich es verstehen, weil sie sind eben keine Krieger und wissen also vielleicht noch nicht, was auf sie zukommt, dass das für sie nicht der Deal ist, den sie damals gemacht haben, als sie Drachen bestiegen haben. Ich vermute auch, ich hätte es mir denken können an ihrer Stelle, aber gut. Ja. Aber es hätte stärker gewirkt, wenn es Hugo gemacht hätte. Zum Beispiel. Von wegen, guck mal, wo ich hier reingeraten bin gerade. Mhm. Aber stattdessen ist es ja wieder die Frau am Tisch. Und das ist schon was mir immer wieder auffällt, dass es immer dieses Geschlecht da bezogene hat, was wir ja schon mal kritisiert haben. Absolut, ja. Nur Ulf kloppt halt als einziger Sprüche und sagt, dass er es alleine mit Vega aufnehmen könnte und ist selbst auf Rhaenyras Ermahnung hin halt weiterhin laut und aufmüpfig und sagt dann, ein bisschen Humor würde euch allen gut tun. Und gerade im Hinblick auf so jemanden wie Tyrion in Game of Thrones dachte ich mir das teilweise auch, wenn ich mir so Dialoge von Rhaenyra und Jace ansehe, wirklich. Und ich denke mir sogar ein Stück weit, vielleicht hätte so eine Figur wie Pilz der Handlung in Drachenstein so die nötige Würze verschafft. Nicht ganz so übertrieben wie im Buch, aber trotzdem, es wäre möglich gewesen, den zu integrieren. Ja, ich verstehe immer noch, wieso man ihn rausgelassen hat, weil es ist schon eine krasse, so tonale Änderung, so diesen, aber diese das Figur ihn runtergedampft, ja. Zumindest in Ansätzen. Vielleicht hast du recht. Aber ja. Auf jeden Fall kommt Maester Gerardis rein und bringt eine Nachricht aus Harrenhal. Sir Simon habe nämlich gesnitcht. Er befürchtet Verrat, was Rhaenyra ja sowieso vermutet hat. Und sie nimmt sofort Adam mit, um direkt nach Harrenhal zu fliegen. Und Ulf bekommt aber immerhin noch seine weitere Ladung Chicken Wings. Mir ist aufgefallen, dass Jace auch sehr enttäuscht wirkt, dass sie Adam fragt und nicht ihn, was ja seine größten Ängste ein bisschen wahr werden lässt, dass er jetzt nicht mehr ihre Nummer eins ist. So. Ja. Und ja, das wird vielleicht noch mal später aufkommen. Absolut, genau. Und sie sollen auf jeden Fall noch Drachen reiten weiterlernen. Ja, wir wechseln ins besagte Harrenhal. Daemon schläft, es ist Nacht und Alice Strom sitzt ganz creepy auf seiner Bettkante. Und er schläft ja jetzt, weil jetzt kann er endlich schlafen, weil er seinen Konflikt gelöst hat. Ja, er nennt sie aber noch Hexe und sie nimmt ihn mit zum Götterhain. Ja, dort sieht er auf dem Weg zum Herzbaum, also dem Zentrum des Götterhains, ein mystisches Wesen. Und ich dachte mir schon, du freust dich bestimmt bei so einem mystischen Wesen. Ich habe mich so gefreut. Oh mein Gott. Ich habe, als ich das gesehen habe, ich habe aufgeschrien in dieser Folge, weil das ist wirklich, das ist Deep Lore. Also wir reden jetzt wirklich hier von Sachen, die in den Büchern selbst, wo das Fandom drüber spricht. Ja. Und dass das House of the Dragon mit reingenommen habe, ich habe mich sehr doll gefreut. Es ist ein Grumpkin. Ein Snark. Ein Snark. Es ist vermutlich, dass wir tauschen jetzt ja wahrscheinlich Theorien aus, ich vermute, dass das eine der grünen Männer sein könnte. Könnte sein, Was sind die grünen Männer? Also die grünen Männer sind ein heiliger Orden, der damals mit der Bewachung der Insel der Gesichter auch in den Flusslanden beauftragt wurde. Direkt neben Harrenhal. Man sieht es ja auch in dieser Folge, diese Insel im Götterauge in diesem See. Genau, das ist ja eine sehr, sehr lorreiche und geschichtsträchtige Insel. Und dass da fand dieser Pakt statt zwischen den Kindern des Waldes und den ersten Menschen nach diesem jahrelangen Krieg. Und die grünen Männer wurden sozusagen beauftragt, die Kinder des Waldes und auch die Werhalsbäume zu beschützen. Und ich finde, das ist sehr logisch, dass das einer dieser grünen Männer sein kann, weil es gab auch in das Lied von Eis und Feuer in der Buchreihe damals einen Dialog, wo auch die Old Narn tatsächlich über diese grünen Männer spricht und auch sagt und beschreibt, dass diese Männer auf Elchen reiten und manchmal ein Geweih tragen und so eine grüne Haut haben. Das würde ja alles passen. Alles passt. Alle haben auch gesagt, das könnte Robert Baratheon sein. Das habe ich auch gesehen als Theorie. Ich fand's cool. Es ist nur so ein, zwei Sekunden, aber das macht so, finde ich, die Welt aus und auch so ein bisschen diese Magie. Ja. Ich habe auch keine andere Theorie. Höchstens vielleicht ein Kind des Waldes in entsprechender Kleidung, aber das ist schon sehr viel wahrscheinlicher mit den grünen Männern. Ich finde das spannend, weil das George R. Martin hat ja auch gesagt, dass die sehr eine große Rolle spielen werden, jetzt noch in seinen zwei Büchern, die veröffentlicht werden. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob er da, weil er ja auch am Set war, sein Gesicht diente ja als Werholzbaumvorlage, ob er nicht da ein bisschen gesagt hat, hey, schreibt diese Szene mit rein. Wer weiß. kann ich nicht sagen. Die Sache ist auch, dass George R. Martin nicht an Staffel 3 mitarbeiten wird. Das ist auch schon gedroppt und das ist auch sehr schade zu hören. Aber gut, fahren wir mit der Szene fort. Alice spricht von Omen und der Bereitschaft, sie zu akzeptieren. Und Damon weiß natürlich, dass sie die Wahrheit spricht und macht sich darüber gar nicht mehr lustig. Und Alice offenbart ihm eine Vision, eine Zukunft, eine Prophezeiung. Also er greift an das blutende Gesicht des Herzbaums und diese Gesichter haben ja durchaus magische Kräfte. Also die Vermutung liegt nahe, dass die Grünseher der Kinder des Waldes nach ihrem Tod Teil der Werholzbäume werden. Das ist so eine häufige Therapie, dass sie dann durch die Gesichter blicken und das heißt ja auch, dass sie die Vergangenheit lesen, also die Vergangenheit und die Zukunft lesen wie ein Buch, in dem man einfach hin und her blättern kann. Wir kennen es ja auch von Bran. Und man glaubt, dass manche der Gesichter eingeschnitzt sind. Die Vermutung liegt natürlich nahe, aber andere sich auch irgendwie selbst entwickeln. Also Jojen Reed erklärt ja auch Bran, dass die Kinder des Waldes in die Bäume schlüpfen. Und ja, es ist so diese Theorie, dieser Gedanke von, dass die Kinder des Waldes nach ihrem Tod gemeinsam in einem Netzwerk der Natur noch weiterleben, so auf metaphysischer Ebene. Und sie über die Gesichter auch mit ausgewählten Personen und denen, die zuhören möchten, kommunizieren können. Also das ist so eine häufige schöne Theorie. Für alle, die sich fragen, wieso der Baum blutet, wieso das so durchsickert. Also das ist der Saft der Werholzbäume. Der ist einfach so blutrot und und in diesen Gesichtern hat sich manchmal dieser Saft so angesammelt. Und wenn er dann runterläuft, sieht das deswegen so aus, als würden die Gesichter der Bäume weinen. Es gibt allerdings auch eine extrem coole Fantheorie, zu der wir jetzt kommen, was so den Blutraben angeht. Aber dazu würde ich vielleicht genau jetzt mal überleiten, wenn das für dich passt. Die Vision beginnt nämlich und wir sehen den Werholzbaum jenseits der Mauer mit einem Mann darin. Und Game of Thrones-Fans dürften sich freuen. Ja, es ist die dreäugige Krähe oder, wie wir ihn immer genannt haben, der achtschultrige Kaktus oder der 16-beinige Klabustermann. Ja, in der Serie ist das eigentlich noch offen. Ist das dieselbe Figur, die Max von Sydow in Game of Thrones spielt? Also die Figur, auf die Bran und die anderen treffen? Im Buch ist das klar beantwortet. Da ist es ein und dieselbe Figur. Max von Sydow fehlen allerdings das Geburtsmal, dass auch hier dieser Mann im Baum hat. Das ist dieser Fleck im Gesicht. Das an der Feuermal eigentlich. Genau. Ne? Ja. Nee, ist ein Geburtsmal. Der hatte das seit der Geburt. Aber genau, nennt man das nicht Feuermal? Nennt man das Feuermal? Ich meine, das nennt man Feuermal. Okay, ich kenne das nur als Geburtsmal, okay. Das Wort. Egal, auf jeden Fall so ein Fleck im Gesicht. Und eigentlich hat Max von Sydow auch noch beide Augen und die Figur hier ja auch. Die Sache ist, im Buch ist das noch mal ein bisschen anders. Mhm. Da gibt es nämlich den einäugigen Blutraben. Also, das ist ganz sicher Blutrabe alias Brindenstrom. Brindenstrom kam eigentlich etwa 45 Jahre später zur Welt, also im Jahr 175, also gemessen an der Handlung jetzt in der Serie. Er war damals der Sohn eines, oder nicht damals, zukünftig ist er der Sohn eines weiteren Aegon, der seine Bastardkinder legitimiert hat. Und er hatte also ein König, Targaryenischer König. Genau. Und der viele Bastarde hatte und viele Affären. Und er sorgte damit für die Gründung des Hauses Schwarzfeuer, benannt nach dem Schwert Schwarzfeuer von Aegon dem Eroberer, das Aemond ja auch gerade hat. Mhm. Und dieses Haus Schwarzfeuer rebellierte dann in der Geschichte des Reiches immer wieder gegen die Krone. Es gibt 5 Schwarzfeuer-Rebellionen. Und Brintons Mutter ist übrigens auch eine Schwarzhain. Und ich würde jetzt auch vorsichtig sein, weil all das auch sicherlich Teil der Heckenritter-Serie sein wird. Also Blutrabe sollte da als Figur eigentlich vorkommen. So ist es zumindest in den Novellen. Und ich empfehle es auch mal, der Heckenritter zu lesen. Das ist ein fantastisches Buch. Ich liebe das sehr. Ja, wirklich sehr gut. Ich finde das teilweise besser geschrieben als Song of Ice and Fire sogar. Es ist wirklich ein hervorragendes Buch. Ja, ich mag das sehr gerne. Ich habe auch das Gefühl, dass da George R. Martin richtig viel Passion reingesteckt hat. Ja, das merkt man. Und Brynden Rivers, wie er auf Englisch heißt, ist auch eine sehr spannende Figur. Und ganz kurz, bevor du was sagst. Ja. Wer jetzt wirklich komplett ungespoilert in der Heckenritter gehen möchte, sollte vielleicht ein bisschen nach vorne skippen, weil das könnte sein, dass das vielleicht das ein oder andere am Rande der Handlung von der Heckenritter mal eine Rolle spielt. Das just saying, ne? Okay. Ihr seid vorgewarnt. Ich wollte eigentlich auch gar nicht so viel spoilern, sondern eher nur sagen, dass das Muttermal auch der Grund ist, wieso er Blutrabe heißt, weil das angeblich immer wie so ein blutverschmierter Rabe aussah und das macht die Vision ja auch sehr deutlich, weil ja der Rabe so ein bisschen aus diesem Feuermal oder sowas herausspringt. Das fand ich ein ganz nettes Detail. Und genau, Bran Stark findet halt in das Lied von Eis und Feuer eben heraus, dass Brynden die dreieugige Krähe ist, also der letzte Grünseher. Und er fängt dann halt auch an, Bran Dinge beizubringen und ihn zu unterrichten. Genau. Und das ist halt, passiert aber alles in den Büchern. In der Serie weiß man eben nicht genau. Genau. Hast du ja schon gesagt, ob das jetzt die Vorlage ist, ob er wirklich Brynden Rivers ist. Genau, ich finde auch mit der Schwarzfeuer-Rebellion, da könnte man jetzt nochmal ganz, ganz viel drüber sagen. Es ist nicht so essentiell gerade für die Vision, finde ich. Was man halt wissen kann, ist, dass Brynden Rivers eine sehr wichtige Figur ist, die ja auch auf Daemon folgt und Daemon und Rhaenyra folgen wird. Ja, die Geschichte von vom Blutrahmen ist auf jeden Fall sehr spannend, auch wie er eigentlich sein Auge verliert und wie er dann später an die Mauer geschickt wird wegen eines Verrats, den er gegenüber einem Schwarzfeuer tätigt. Und er geht dann tatsächlich mit einer anderen sehr bekannten Figur aus Game of Thrones an die Mauer, nämlich Maester Aemon. Und wird dort nach einigen Jahren auch Lord Kommandant der Nachtwache, verschwindet aber dann jenseits der Mauer und wir werden erfahren, dieser Blutrabe, dieser Brynden-Strom, über den wir wirklich ein ganzes Video machen könnten, dessen Leben sicher auch in der Heckenritter ein Stück weit auserzählt wird, der wird dann die dreieugige Krähe und führt ein langes, langes Leben. Und genau, ja. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass er hier auch beide Augen hat, ist, damit der nicht irgendwie für Aemon gehalten wird oder sowas, weil wir haben ja schon einen sehr prominenten Einäugigen, aber nun ja. Wir gehen in der Vision weiter. Wir sehen nämlich dann eine Armee an anderen, nämlich Wiedergängern und weißen Wanderern. Und wir sehen die Bedrohung, die da mal aus dem Norden kommen wird, quasi die erneute lange Nacht, die es ja schon einmal in der Vergangenheit gab, aber auch in der Zukunft in Staffel 8 von Game of Thrones dann auch auserzählt wird. Daemon muss sich ja eigentlich keine Sorgen machen. Arya wird das ja irgendwie hinkriegen mit ihrem Hollywood-Ray-Star-Wars-Dolch-Move. Wir sehen das ja, was ich noch hinzufügen wollte, durch die Perspektive eines laufenden Schattenwolfs vermutlich. Ja. Weil diese Perspektiven kennen wir ja auch aus Game of Thrones. Diese ganze Szene schreit ja nach das Lied von Eis und Feuer und Game erinnert Thrones, einen per Bildsprache her an diese alte Zeit. Ich habe direkt wieder Bock bekommen, Game of Thrones zu sehen, außer wenn man über das Ende nachdenkt. In den Büchern liest man ja auch immer wieder so Passagen aus Sicht der Schattenwölfe. Eben. Ja. Was ich mir gedacht habe, wieso sieht der Nachtkönig so komisch aus? Ja, der sieht so Glubschaugen. Es ist halt so ein Offizier der weißen Wanderer, der. Ja, das ist nicht der Nachtkönig, stimmt. Ja. Ja. Aber ja, das ist das Einzige, was ich mir noch gedacht habe. Ja, man muss halt, die sieht ja nicht genau gleich aus und das ist ja auch nicht derselbe Still wie noch in Game of Thrones, aber ja. Ja, ist halt, viele sind halt genervt, die wissen ja, wie Staffel 8 von Game of Thrones geendet ist und sagen deswegen, oh, warum bringt ihr das rein? Aber ich fand das völlig passend. Die Bedrohung ist halt noch in den Büchern mehr als real und dieser gesamte Dreh um Weiße Wanderer und so weiter, das ist ja viel weniger auserzählt im Buch. Das ist ja noch sehr viel mystischer und unbekannter da, was genau die Bedrohung ist. Das war übrigens die Szene, die ich gesehen habe vorher auf TikTok. Das war richtig blöd, weil ich habe da dann gedacht, oha, nein, das will ich nicht gespoilert bekommen. Aber ja. Wir fahren fort mit der Vision. Daemon schreitet durch einen toten Drachen und ein Schlachtfeld voller Leichen. Die Frage ist natürlich, welcher Drache liegt da tot am Boden? Soll das vielleicht Viserion sein später? Aber nein, es ist eher Caraxes. So, dass es, das sind ja mehrere relativ tote Drachen. Genau, auch. Man sieht im Hintergrund noch mindestens einen anderen toten Drachen, aber eher zwei. Ich habe auch ganz im Hintergrund auch noch so Flügel, die am Boden liegen, gesehen. Ich habe das so interpretiert, dass das eher so eine Art wirklich so Massengrab. Das Sterben der Drachen. Ja, könnte natürlich alles Mögliche sein. Aber ansonsten, was da noch im Tanz der Drachen passiert ist, das wird da auch schon vielleicht ein bisschen angedeutet. Wer weiß. Wir sehen Daemon unter Wasser. Wir sehen die Dracheneier und Daenerys und auch spannenderweise, wir sehen einen Kometen. Klar, es ist der rote Komet, der über Westeros und Essos einsetzt in Game of Thrones und später aber auch verschwindet. Viele gehen ja bei dem roten Kometen von einem ominösen Ereignis aus und Melisandres berühmte Prophezeiung heißt ja auch, wenn der rote Stern blutet und sich die Dunkelheit sammelt, soll Azor Ahai inmitten von Rauch und Salz wiedergeboren werden. Und dieser rote Stern könnte natürlich der Komet sein. Und diesen Azor Ahai, diesen Prinz, der verheißen wurde, sieht Melisandre ja zum Beispiel in Stannis. Und eine häufige Theorie ist, dass der Komet die Wiedergeburt der Drachen halt spiegelt. Und im Prinzip beansprucht aber jeder das Aufkommen des roten Kometen für sich selbst. Selbst so jemand wie Feuchter, also Arian Greyjoy, der sagt, das ist unser ertrunkener Gott, der den geschickt hat. Also alles sehr mystisch und ungeklärt. Ungeklärt, ja. Apropos ungeklärt, ich finde, das war ja ein Streitpunkt in Game of Thrones, der Serie, weil es war ja nie richtig dann am Ende geklärt, wer jetzt Azor Ahai war. Ja. Und das ist ja eine Sache, die George R. Martin nicht in den Büchern noch nicht beantwortet hat, weil es kommen eben noch zwei raus. Und in der Serie war es ja immer die Frage, ist es jetzt Jon oder Daenerys? Und ich finde, dass House of the Dragon hier ja schon ein bisschen andeutet, dass es theoretisch eher Daenerys ist, weil sie halt in dieser Vision direkt aneinander, also da werden ja Brücken geschlagen zu der Prophezeiung, zu den Weißen Wanderern. Und obwohl Arya Stark am Ende in der Serie diejenige ist, die den Nachtkönig umbringt. Subvert Expectation. Ist das ja auch so eine Sache in der Fangemeinde, wo man ja eher denkt, das war ja so eine Art aufoktroyierte so WTF-Moment eher von den Showrunnern, anstatt dass das jetzt von George R. Martin so intendiert war. Und ich finde, das ist ganz schön, dass die Serie da vielleicht eigene Wege geht und sich jetzt nicht unbedingt einreiht in Game of Thrones. Ich finde aber auch nicht, dass es so hundertprozentig zu George R. R. Martin passt, dieses Mysterium aufzumachen, diese Prophezeiung, wer ist der Azor Ahai, wer ist der Prinz, der verheißen wurde, und dann eine klare Antwort darauf zu finden, und zu sagen, es ist Daenerys. Das würde überhaupt nicht passen. Ja, ich glaube, also was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass Azor Ahai irgendwie eine Idee ist oder mehrere Personen, oder irgendwie, dass die Antwort auch bis zum Ende nicht klar sein wird. Ich finde es sehr plump zu sagen, oh, da ist diese Prophezeiung von dieser roten Priesterin, wer ist der Azor Ahai? Das ist der Azor Ahai, ja. Und damit zack, Ende. Und sie besiegt die Weißen Wanderer und das war's. Das wäre lame. Ich finde, es ist ja auch spannend, dass man das aus Daemons Perspektive ja auch sieht. Oder er kriegt ja diese Vision. Das heißt, er ist ja auch in Targaryen. Ja. Und er will ja auch, dass so irgendwie die Nachfahrin Daenerys dann der Azor Ahai ist. Und das finde ich dann wieder stimmig. Oder dass das ergibt Sinn für mich. Ja, aber das wollte ich nur noch mal so dazu gesagt haben. Absolut, ja, aber man sieht Daenerys von hinten und die Geburt ihrer drei Drachen. Das heißt, Daemon kriegt davon mit. Und dann sieht er auch Rhaenyra auf dem eisernen Thron. Ach so, Rhaenyra, ja, stimmt. Ja, Rhaenyra auf dem eisernen Thron. Ja, seine Frau und Nichte sitzt auf dem Thron und nicht er. Und für mich ist damit auch so ein bisschen für ihn geklärt, dass, also ich glaube, das ist so das finale Argument, dass er überzeugt ist, dass sie die Königin sein sollte und nicht er. Und dann passiert etwas Hochinteressantes. Helaena steht vor ihm und spricht zu ihm. Und Daemon wacht auf, aber es wirkt, weil danach zu Helaena geschnitten wird. Man sieht zwar nicht ihre Lippen sich zu bewegen, aber es wird ganz klar irgendwie geäußert in irgendeiner Form, dass Helaena vielleicht Teil von Daemons Vision war. Unglaubliche Kräfte, die sie dann hätte. Wie schade, dass sie sie nicht eingesetzt hat, als ihr Sohn umgebracht wurde und da nur so ganz vage war. Aber übrigens, der Sohn wurde auch getötet, im Prinzip im Auftrag von Daemon. Das waren die Mörder, die er losgeschickt hat, die Auftragsmörder. Klar hat er das nicht intendiert, aber das hätte man ja auch mal in irgendeiner Form erwähnen können, so warum sie ihm jetzt in der Vision hilft. Ich finde es aber auch nicht so eindeutig, ob sie das wirklich so consciously gemacht hat, ihm da erschienen ist, oder ob das sowas ist, wo sie keine Kontrolle drüber hat, dass sie dann aber einfach nur symbolisch, dass Helaena das in der Vision Daemon sagt, weil sie ja als Träumerin etabliert wurde oder weil sie eben diese Zukunftsvision besitzt. Und ich finde, das ist halt so ein Cutting, was so oder so ausgelegt werden kann. Ja. Aber ich fand das sehr spannend, dass Helaena das war. Ich finde, das war auch nicht mega off, sondern es war so, okay, ich kann verstehen, dass sie diejenige ist, die ihm von erzählt, dass Daemon einfach seinen Platz einnehmen muss und dass er eine Rolle zu spielen hat. Ich will noch damit ab. Ich finde es halt gefährlich, beziehungsweise schwierig, dass halt der Mann, der für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist, das ist ja das erste Mal, dass die beiden Figuren quasi Kontakt zueinander aufnehmen. Klar ist es auf so einer Traum-Visionsebene, aber dieser Elefant steht halt im Raum, finde ich. Und deswegen, das war der einzige Grund, warum ich dann in dem Moment mir auch dachte, okay, schade, dass darauf sich nicht bezogen wird. Aber das ist jetzt auch keine Kritik, weil sich das natürlich noch in Staffel 3, 4 oder wann auch immer, falls es nochmal aufgegriffen wird, sich das Ganze dann nochmal, also ich hoffe, dass das hier wieder dieser Moment aufgegriffen wird, weil ich sehr gespannt bin, wo die Serie mit der Figur Helena hingeht. Weil die ist halt sehr viel interessanter als im Buch und da passiert deutlich mehr. Und deswegen lasse ich mich da einfach überraschen. Stimme ich dir zu? Ja. Aemon kommt zu ihr und versucht sie halt doch noch zu überzeugen, mit ihm zu kämpfen in Harrenhal gegen Daemon. Also diesmal probiert es eher mit Ruhe und Vernunft. Und wir sehen eine atemberaubende Totale von Königsmund im Hintergrund. Helena möchte wieder ablehnen und fragt, ob Aemon sie dann genauso verbrennen würde wie ihren Bruder, Mann Aegon. Und sie sagt, dass sie es gesehen hat. Und Aemon ist schockiert, das merkt man unter seiner Fassade. Und gerade nach diesen mächtigen Worten, wo sie wieder mal ihre Kräfte unter Beweis stellt, sagt sie, Aegon wird wieder der König sein. Nach all dem, was sie gerade gesagt und getan hat, wirkt das wie ein echter Blick in die Zukunft und nicht nur wie einfach so eine Mutmaßung oder Überzeugung. Und sie sagt, sein Sieg stehe noch bevor. Er wird auf einem hölzernen Thron sitzen, was auch eine sehr spannende Formulierung ist. Was bedeutet das mit dem hölzernen Thron? Ich habe so meine Theorien. Ich finde es schwierig, da jetzt was zu sagen, ohne zu spoilern, wenn man die Bücher gelesen hat. Ja. Aber ich habe auch jetzt mal ganz platt gesagt, einfach darüber nachgedacht, ob das einfach auf Aegons hölzerne Kutsche anspielt, mhm, die wir später noch sehen in der Folge. Ja. Das könnte eine Möglichkeit sein. Oder ja, vielleicht sitzt er auf irgendetwas hölzernem in Essos. Wer weiß. Das kann auch sein. Ja. Oder ja, es geht gar nicht um ihn. Oder so. Aber ja, sie sagt ihm ja auch, dass er tot sein wird und dass er vom Götterauge verschluckt wird und nie wiedergesehen. Ja. Und das ist ja schon krass, weil sie sagt ja Aemon einfach mal eben so, ja, du wirst es nicht schaffen. Und er versteht das so, dass sein Bruder ihn übertrumpfen wird. Und das ist ja auch ein großer Schock für Aemon, weil er hat ja bisher immer gedacht wahrscheinlich, dass er derjenige ist, der eigentlich auf dem Thron sitzen sollte. Und ja, wenn man jetzt dieser Vorhersagung von seiner Schwester Glauben schenkt, dann ist das schon auch ein Risiko, das hier Helena eingeht, ja, eben so zu konfrontieren. Und ich finde es auch cool, dass sie so sich behaupten kann gegenüber von ihm, weil vorher war es ja eher diese körperliche Stärke, wo Aemon die Überhand hatte, weil er sie so angegriffen hat, wirklich. Ja. Und jetzt ist es aber dieses Mentale, wo sie ihn einfach krass zermürbt. Es ist halt auch, also er droht ihr ja auch, ich könnte dich töten, aber jemandem, dem das Leben nichts bedeutet, kannst du nicht mit dem Tod drohen. Und das beweist sie hier und das spiegelt auch Criston so ein bisschen, der ebenfalls in dieser Stimmung ist, im Richtung Harrenhal. Und sie sagt auch, das würde nichts ändern. Mein Tod würde nichts ändern. Das zeigt vielleicht aber auch, dass sie, welche Rolle spielt sie noch in all dem, was da noch passieren wird? Das ist ja auch so ein kleiner Ausblick und mal gucken, wo das hingeht. Hier ein kleiner Zusatz. Ich finde, ich hätte mir gewünscht, dass ihre Vorhersagen ein bisschen vager formuliert sind. Also, weil ich habe das Gefühl, weil sie ja auch anscheinend direkt sieht, dass Aemon seinen Bruder verbrannt hat. Mhm. Und sie sagt halt nicht so, also ich finde, sie formuliert so sehr klar. Also aber das meinte ich ja ganz am Anfang, als wir über die Szene gesprochen, ja, haben. Also als es um Jaehaerys ging, ihren Sohn, der, mhm, getötet wurde, sprach sie noch von Ratten in den Wänden und so weiter. Eben. Und von, ja, Spinnen, die Netze weben und dem Monster, der Bestie unter den Brettern und sowas. Und dass es, ja, metaphorischer gehalten ist, das finde ich generell, ja, gelungener, als wenn man dann einfach sagt, ich kann, du wirst sterben, ja, und ja, hier, du hast Aegon verbrannt. Du hast Aegon verbrannt. Ja. Na gut, aber der Aemon, der angeblich vom Götterauge verschluckt wird, genau dieses Götterauge sehen wir dann auch schon direkt in der nächsten Szene, genauso wie die Insel der Gesichter. Wir haben übrigens auch ein ganzes Video zu dem Thema gemacht. Wir haben ein ganzes Video in der World of Westeros-Reihe zu der Insel der Gesichter. Checkt das unbedingt aus. Aber ja, der Milli Vanilli Adam und Rayray erreichen Harrenhal. Caraxes wacht auch auf und schreit und er hat also die ganze Zeit, die Memes hatten recht, er hat die ganze Zeit genappt. Ja, und wahrscheinlich schreit er hier auch, Wifey, Cyrax, hol mich endlich hier raus. Genau, ich langweile mich. Und dann sehen wir auch Harrenhal. Und ja, ich habe ja schon mal gesagt, man sah bisher in den Totalen irgendwie immer nur drei verbrannte Türme. Dabei ist lore-mäßig sind das fünf. Aber auch hier ist das die Wahrheit. Man sieht fünf Türme. Übrigens, wo ich auch eben gesagt habe, so dass die Leute hinter den Kulissen Wikis benutzen und so weiter. Ich weiß ja de facto von ein paar Visual Effects Producern, die für die Serie gearbeitet haben, also zumindest bei Game of Thrones damals, dass sie auch unsere Folgenbesprechung gehört haben beim Arbeiten. Das hat mich immer sehr, mit sehr viel Stolz und Freude erfüllt. Doch, schön. Grüße gehen raus, falls irgendwer zuhört. Falls ihr in irgendeiner Form daran arbeitet, das erfreut uns sehr. Ja. Man sieht aber auch schon die vielen, vielen Zelte und das riesige Armee um Harrenhal herum. Und Xenia, halt dich fest, ich habe die Zelte gezählt. Quatsch. Nein, habe ich nicht. Es war viel, viel zu viel Stress. Ja, Stunden verbracht. Ich dachte schon, du isst das Fleisch deiner Feinde. Das war genauso eine Falle. Das sind Hunderte oder Tausende. Hunderte und Tausende. Ja. So sagt man, ist es in den Büchern. Also in Feuer und Blut steht Hunderte und Tausende River Lords und Ladies. Genau. Amen. Und als Rhaenyra anfliegt, fliehen die Soldaten. Und was ich spannend fand, einer hat bereits ein Schild umgemalt mit Tully und Targaryen Wappen drauf. Ja. Ich habe es nicht genau erkennen können, weil die Streaming-Quali jetzt nicht die beste ist, aber sah danach aus. Syrax landet, Seerauch fliegt noch in der Luft herum und war ganz offensichtlich nur Geleitschutz. Also Adam kommt da nicht mit rein. Und Sir Simon begrüßt sie vor den Toren von Harrenhal. Und auch Rhaenyra erfährt jetzt das Glück, die tollste und beste und perfekteste Figur von ganz Westeros kennenlernen zu dürfen. Ich finde es auch so schön, dass Sir Simon an dem Moment, wo Daemon nur daran denkt, Rhaenyra in den Rücken zu fallen, so ist, nein, I got you, bro. So nämlich. So, ich werde nämlich hier deinem Girl schreiben, dass sie kommt und dich wieder zu Sinnen kommen lässt. Amen. Ja, die Tore in die Haupthalle von Harrenhal, so nenne ich sie mal, werden geöffnet und man sieht eine gigantische Menschenmenge mit vielen Wappen aus den Flusslanden. Aber erst als Syrax auf dem Drachen erscheint und schreit, kehrt Ruhe ein. Auch Sir Alfred ist zugegen und Daemon schreitet durch die Menge zu ihr und die beiden sprechen miteinander. Klar, wir stellen uns die Fragen, ist Daemon verändert durch die Vision? Akzeptiert er nun Rhaenyra als Königin? Wird er das Knie beugen? Und wie finden wir das, dass es letzten Endes eine Vision war, die seine Figurenzeichnung zu einem Ende bringt? Da kann man schon auch mal kritisch sein, finde ich. Mhm. Ich fand's okay, aber das ist so eine Kritik, die auf jeden Fall, die ich oft gesehen habe, zumindest online. Ich teile die leider. Ich muss dazu sagen, ich fand die ganze Szene, das ist meine Lieblingsszene eigentlich. Meine auch. In der ganzen Folge, da wurde sehr gut etabliert, dass wir nicht genau wissen, wie Daemon sich entscheiden wird, dass wir bis zum letzten Moment ein Restzweifel bleibt, dass er auch Rhaenyra in den Rücken fallen könnte und dann diese ganze Verstärkung durch Sir Alfred Broom, der dann auch noch im Publikum sitzt, diese ganze Szenerie mit diesen vielen Soldaten in diesem Raum und wie dann Daemon so diese Menge teilt, das war echt stark, fand ich, also auf der Bildebene sowie dramaturgisch, aber trotzdem finde ich es schade, weil da konnte ich am Ende noch mal was zu sagen. Im Fazit, dass ich das Gefühl habe, Daemons Figur hat in Staffel 2 sich im Kreis gedreht und jetzt auch wieder das Knie gebeugt, so wie er es schon in der ersten Staffel getan hat. Nur jetzt nicht aufgrund seiner Figurenentwicklung, dass er wirklich gelernt hat, dass Rhaenyra die bessere Herrscherin ist, durch seine Vision vorher schon, dass er diese Bürde nicht tragen will. Das hat ja Viserys ihm gesagt, als er mit Jaehaerys Krone da neben ihm saß und ihm gesagt hat, dass er das dass Daemon so selbst auf die Idee kommt, das war ja angelegt, also wurde ja erzählt und dass er dann aber dieses von oben, dieses so, was er nicht beeinflussen kann, wo er dann nicht aufgrund seiner Gefühle handelt, sondern ja, ich kann ja eh nichts machen. Es ist festgeschrieben und es ist eine Prophezeiung. Das finde ich persönlich schon schade. Was halt Buchleser daran stört, ist, dass wir nicht mehr dieses Gegeneinander, dieses Buhlen und Kämpfen und Kriege führen um Macht haben, sondern es gibt halt durch die Prophezeiung auch eine klare Seite, die für das Gute kämpft, dafür für das Überleben der gesamten Welt und die andere Seite, die ganz klar die Usurpatoren sind, die, wenn die gewinnen, dann ist das Reich, dann ist das alles Geschichte, dann gewinnen die Bösen. Das kommt noch dazu. Das ist halt, das kann man als Buchleser kritisch finden, aber die Serie erzählt halt wirklich eine andere Geschichte als das Buch, das muss man auch mal klipp und klar sagen. Aber ich finde, ich würde sogar argumentieren, dass es ja generell was an so kritischer Schlagkraft nimmt, weil eigentlich sind aus meiner Perspektive Leute, die Visionen eins zu eins glauben, ja eigentlich nie diejenigen, die man unterstützen sollte, weil sowas kann ja auch in Wahn und so religiöser Fanatismus münden und ich finde, das wird ja teilweise schon erzählt und ja, ich finde das komisch als Element, obwohl ich die Vision an sich cool fand und mich auch gefreut habe, dass sie stattfand, bin ich da unsicher und denke auch, dass das was abträgt von Damons Figurenentwicklung jetzt. Es kommt jetzt aber auch, ja, absolut, sehe ich schon auch so, aber es kommt auch darauf an, wie sich jetzt noch Staffel 3 und so weiter entwickeln werden und was das noch für eine Rolle spielen wird. Sowieso. Die Stimmung ist auf jeden Fall angespannt, aber Damon grinst sie an. Sie will natürlich ein öffentliches Bekenntnis und die beiden sprechen erstmal auf Valyrisch und er sagt, dieser Krieg ist nur der Anfang. Der Winter naht, da ist der berühmte Stark-Slogan. Und er sagt, der Winter naht mit Dunkelheit und Verderben. Und die beiden sprechen über die Prophezeiung, weil sie beiden wissen, was auf dem Spiel steht und dass es mehr geht als nur um das Geburtsrecht und den Wunsch nach Macht. Und dann kommt es zu diesem glorreichen Moment, bei dem mir wirklich die Tränen kamen, in dieser emotionalen, fantastischen Szene, wie Damon vor Rhaenyra das Knie beugt. Ich meine, der Weg war steinig und schwer. Wir hatten eine repetitive Storyline mit 5 oder 6 Folgen voller Visionen und Träumen und ja, Matt Smith, der immer dasselbe gemacht hat. Aber sie hat ein gebührendes, vorzeitiges Zwischenfazit bekommen. Nämlich Damon, der sich Rhaenyra verschwört. Und das reicht auch, um die gesamte Flusslande zu vereinen. Alle beugen das Knie, selbst Sir Alfred. Wobei, auch ein nettes Detail, er definitiv so als letztes in der Gruppe, in der er steht. Und selbst ein Sir Simon ist baff und beeindruckt von dieser Königin. Und Rhaerys ergreift Damons Hand und droht ihm noch ein letztes Mal und sagt, wenn du das noch mal machst, wenn du noch mal von mir gehst, dann wird es das letzte Mal sein, dass du das tust. Damon sagt, my queen, meine Königin, ich schmelze dahin. Ja, wirklich. Und er sagt ja auch noch, ich hab's versucht. Ich kann dich nicht verlassen. Oh Gott, wirklich, das war so ein Test für mich. Ich habe die ganze Zeit da gesessen, nicht so Damon, wirklich, er schafft es immer wieder, dass ich ihn wieder verfalle. Das ist wirklich so schlimm. Also mein Damon-Herz ist wirklich wieder erwacht. Ich habe noch überlegt, ob ich es hier runterspiele in dieser Folgenbesprechung. Aber Leute, Matt Smith, Riesenlob. Das ist wirklich unfassbar, wie er diese Figur. Ich habe das Gefühl, ich habe alles vergessen, was er vorher, Rhaenyra, ist ihr in den Rücken gefallen und hat ihr so einen Dolch in den Rücken gerammt und wollte selber. Hat sie gewürgt. Seine erste Frau getötet. War ein Riesenarschloch zu seinen Töchtern auch. Lass uns das nicht noch mal aufmachen, dieses Fass, aber in dem Moment, wie er da sie so charmant anlächelt, Aber man merkt ja auch, wie wertvoll er ist für Team Schwarz. Er hält eine motivierende Schlachtrede und hat es geschafft, die gesamte Flusslande zu vereinen. Und man kann über Damon sagen, was man will. Er bringt Menschen zusammen. Tja, dann gehen wir, wie gesagt, in das einzige Set, das wir in Hulk haben, diese Schiffswerft. In Hulk wird die Queen Who Never Wars repariert, Schiffe laufen aus und Ellen schreitet zu Corlys und die Hand hat offensichtlich nach ihm gerufen. Corlys sagt nämlich, in der Gurgel wird's richtig gefährlich und er will mit seinem ersten Offizier gut auskommen, was in dieser Szene nicht so gut klappen wird. Mhm. Und er kritisiert direkt seinen Sohn. Man sagt, du bist still, schweigend, kaltherzig und distanziert. Er ist einfach ein Drinni. Ich war so ein bisschen, mein Gott, das ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Also das Alternativprogramm wäre ja, er ist grausam, aufmüpferisch und schlägt Frauen. So. Und vor allem, also dass Corlys jemanden als distanziert bezeichnet, ist halt auch so die Ironie. Es ist eine Dreistigkeit, die unglaublich ist. Ellen stellt dann auch seinen Vater endlich zur Rede und konfrontiert dessen Scheinheiligkeit und sagt, du warst nie da, du warst kein guter Vater und jetzt willst du mir helfen? So jetzt, wo ich was wert bin für dich? In dem Moment, in dem es auch ungemütlich wird, dreht sich Corlys um und sagt, du darfst jetzt gehen. Und Ellen sagt halt, er war arm und hat gehungert, während sein Vater der reichste Mann im Reich ist und im Pelzmantel da so halt durchspaziert. Und mit zusammen seinem leiblichen Sohn, also Laenor. Und er sagt ja auch jetzt, wo all deine Erben tot sind, also Laenor und Luke. Ja, jetzt kommst du halt angekrochen und willst jetzt sogar mich noch verändern und so meinen Charakter so formen, wie es dir gerade passt. Und ich finde, jetzt, wo du mich brauchst, ja. Und dieses Pulverfass wurde ja auch schon gesät in den Folgen davor. Ich hätte das die ganze Zeit erwartet, dass es darauf hinausläuft. Ich fand die Szene toll geschauspielert von Abukar Salim. Also Ellen, großen Respekt. Und habe dann aber auch mir gedacht, klar, dass das jetzt in der finalen Folge hochkocht, das hätte auch schon vorher passieren können. Ja. Und im Prinzip sagt er, nach diesem Krieg, sollte ich überleben, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Und ich fand diesen Dialog sehr befriedigend. Ich auch. Ja. Ich hab's hat mir aus der Seele gesprochen. Lange erwartet, dass das passiert. Und ich finde auch, das war so ein bisschen in die Länge gezogen, dass halt Alan nicht vorher schon zu seinem Vater, also dass er erstmal so sehr buckelt vor ihm. Ja, ja, die stolze Seeschlange, ich glaube, er merkt zum ersten Mal, dass seine Taten auch Auswirkungen haben auf andere und dass er die vollen Ausmaße von dem Trauma, was seine beiden Bastardsöhne haben, von ihm und seiner Ignoranz und so. Endlich kassiert er mal die Quittung. Ja, ja. Dann wechseln wir ins grüne Tal, wo Rayna weiterhin durchs Tal schreitet und in der Ferne einen Drachen sieht. Ich glaube, das können wir droppen. Das ist Schafsdieb. Und ja, das waren so 8, 9, 10, 11 Sekunden oder sowas. Das war die Szene. Sie hat ja nur die Möglichkeit, auf ihm zurückzureiten, sonst wird sie vermutlich sterben. Das ist ja, ja die Konnotation der Szene. Sie setzt alles auf eine Karte. Rhaenyra befindet sich wieder auf Drachenstein, das ging jetzt sehr schnell. Das ist wieder das Zeitreisen-Problem der achten Staffel Game of Thrones. Wobei es ja relativ schnell geht mit dem Drachen. Relativ schnell, aber wir sehen nicht den Weg, wie zum Beispiel bei Alfred Broom das noch der Fall war, aber der ist ja auch geritten. Auf jeden Fall chillt sie da mit ihrem Sidechick, Missaria. Sie hat sich ja jetzt wieder mit einer weiteren Drachenreiterin verbündet. Und eigentlich ist sie ja wieder zurück mit Daemon jetzt eigentlich zusammen. Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Was geht da jetzt? Werden die sich küssen? Werden die sich küssen? Wird das nochmal Thema? Was macht Daemon, wenn er das dann merkt, dass seine Frau mit seiner Ex-Freundin, mein Gott, das ist wie eine Bravo-Fotogeschichte. Sommerstory, ja. Übrigens, das mit der Drachenreiterin war ein Gag für alle, die jetzt gerade da sitzen und denken, hä, welchen Drachen reitet sie denn? Ja, Rhaenyra, das ist der Gag. Ja. Den fandst du offensichtlich nicht sehr witzig. Doch, doch, den haben wir nur schon mal gemacht. Das stimmt, ja. Haben wir den schon mal gemacht? Wir haben den schon mal gemacht. Sie blicken auf zwei Drachen, die da über Drachenstein oder auf dem Meer fliegen. Ich habe gedacht, das könnte Seerauch sein oder Mondtänzerin, so von der Größe her, oder Syrax, Syrax. Ich dachte jetzt, dass einfach das Syrax und Seerauch sind, weil die eben noch halt in Harrenhal waren. Also. Die haben noch ein bisschen Auslauf. Ja. Und die Sonne setzt sich gerade, es ist ja so Abend und das finde ich auch eine wunderschöne Kulisse. Da habe ich Bock auf Urlaub bekommen. Ich auch. Ach, ich habe bald Urlaub. Missaria säuselt, Rhaenyra wieder Nettigkeiten ins Ohr. Ja, die Götter haben euch diesen Sieg in die Hände gelegt und ihr müsst ihn jetzt nur ergreifen und ihr seid die wahre Gerechtigkeit waltende Königin. Yeah, yeah. Und Rhaenyra sagt, wenn ich zuschlage, werde ich 1000 in den Tod schicken und dass ihr Vater das nicht so gewollt hätte. Ich fände es auch gut, wenn mal so eine Figur das auch bei den Grünen sagen würde. Auch mal sowas wie, Leute, wir können nicht Rhaenyra, es ist immer die Hure von Drachenstein, die furchtbare Blabla. Also wenn das mal so ein bisschen... Das wäre halt spannender, wenn beide Seiten. Also Helena ist ja auf der Seite der Grünen, finde ich, eine Sympathieträgerin. Ja. Alicent ja jetzt auch wieder, vielleicht, aber ja. Zumindest bis zum nächsten Dialog, da können wir gerne gleich drüber sprechen. Missaria sagt zu ihr, dein Vater hat dir keine Wahl gelassen. Also ich weiß nicht, es gibt ja eigentlich immer eine Wahl. Das ist ja auch wieder, man merkt, Missaria manipuliert ja Rhaenyra auch schon, weil sie hat ja auch einen Nutzen, den sie daraus zieht, Rhaenyra eben nach der Macht greifen zu lassen, weil sie ja dann auch an Macht gelangt. Und am Ende sagt sie noch mal was, was Rhaenyra ja nochmals, also die unmissverständlich bessere Wahl zementiert. Überlasst nicht denjenigen das Reich, die Macht, dem Frieden vorziehen. Und das zementiert ja auch noch mal, wie die Figuren alle gezeichnet sind in der Serie. Rhaenyra gleich Frieden und die Grünen gleich Krieg. Genau, Rhaenyra sagt dann noch, wer muss den Preis dafür zahlen und blickt dann auf die Drachen. Mhm. Ja, das ist eine klare Botschaft, die hier auch ans Publikum mitgeteilt wird, die ja auch weiß, dass in Game of Thrones die Drachen nicht mehr existieren. Ich bin ehrlich mit dir, diese Drachen, die sind für mich meine Lieblingsfiguren momentan, weil die so individuell und toll und menschlich sind. Ach Gott. Ja. Gehen wir zum wahren Finale. Mhm. Rhaenyra liegt in ihrem Bett im Schlafgemach und starrt an die Decke, als der Lorend Marbrand sie ruft. Sie hat eine Besucherin und das ist Alicent. Tja. Wie war der Moment, als du das gesehen hast? Es war eher so ein, ach ja, schon wieder. die haben das nicht noch mal gemacht. Das war die eine Sache, den ich durch die Leaks nicht entgehen konnte. Habe sehr, sehr viel Kritik für diesen Dialog gelesen. So, warum kommt's überhaupt wieder dazu? Viele haben gesagt, warum sind die überhaupt so ruhig zueinander? Sollten die nicht stinksauer sein nach all dem, was passiert ist? Und wieso denken Sarah Hess und Ryan Connell wirklich, dass das Staffel-Highlight, auf das alle warten, dieser Dialog? Wenn die Theorien, also wir haben ja auch theorisiert, was alles so am Ende von Staffel 2 passieren könnte, wenn all das keine Rolle spielt, warum jetzt wieder diese beiden? Aber ja, dann habe ich mich erstmal drauf eingelassen und ich finde es, so wie die Szene sich ereignet und wie sie geschrieben wurde, ist sie sehr viel schlüssiger, als es zuerst den Anschein hatte auf mich. Also ich war anfangs schon genervt. Gegen Ende, lass uns, wenn du möchtest, durch diesen Dialog gehen und dann können wir gleich nochmal drüber sprechen. Okay. Ja. Was spannend ist, dass man jetzt noch mal vorheben kann, bevor wir in den Dialog gehen. Alicent hat sich ja schon immer durch ihre Kleidung ausgezeichnet. Und ja, sie trägt hier ein blaues Kleid, also ein blaues, so ein hellblaues Kleid. Und Rhaenyra trägt ja auch blau, weil ihr Schlafgewand einfach blau ist. Und mich hat das erinnert an die Alicent, die wir in der ersten Staffel gesehen haben, bevor sie Viserys geheiratet hat. Weil in dieser Szene unter dem Werholzbaum mit Rhaenyra, wo sie auch in diesen Historienbüchern blättern, trägt sie nämlich auch blau. Und das ist das letzte Mal, dass Alicent blau getragen hat. Das heißt, spannend, das steht hier nochmal für mehr. Und blau ist ja auch die Farbe vom Haus Arryn, also von der Mutter von Rhaenyra, von Emma Arryn. Und die beiden reden ja später auch noch über Emma. Und deswegen fand ich das so sehr schön gewählt vom Kostümdepartement. Auf jeden Fall. Aber ist das Kostüm von Rhaenyra wirklich blau? Das wirkte so grau auf mich. Ja, so gräulich-bläulich. Ja, okay. Aber ich finde, dass die beiden sich von ihren Farbgewändern wieder aneinander annähern. Ja, sie tragen nicht schwarz und grün oder sowas und stehen hier gegeneinander, sondern es geht ja darum, einen Konsens zu finden und zueinander zurückzufinden. Und dass sich das dann in der Farbgebung der Gewänder widerspiegelt, das ist ja wieder ein nettes Detail. Ja, so auf jeden Bildsprache, Fall. Creme de la Creme. Alicent macht direkt reinen Tisch und sagt Rhaenyra, dass sie sich geirrt hat und sagt, dass sie immer dachte, es gäbe eine Ordnung, an die man sich halten müsste. Und dass sie Rhaenyra immer verübelt hat, dass sie sich gegen diese Ordnung so selbstverständlich gewehrt hat. Und vermutlich ist das ja jetzt auch die Erkenntnis, die sie gewonnen hat in der letzten Folge im See, als sie so zur Ruhe gekommen ist. Sie sagt auch selber, sie wäre vom Weg abgekommen und sie hat immer nur das getan, was sie sollte und nie das, was sie wollte. Passt zu all dem, was ich auch vorher, oder das, was wir schon vorher hervorgehoben haben über ihre Figur und was, finde ich, passt zu dem, wie sie gesehen haben und begleitet haben. Sie gibt auch dann zu, dass all die Männer in ihrem Leben sie verlassen haben. Und dann verspottet sie Rhaenyra so ein bisschen, dass sie sich auch einen Lover gegönnt hat. Also sie sagt, ich habe allen vertraut, meinem Mann, meinem Vater, meinem Liebhaber. Und sorry, ich werde jetzt auch wieder dafür kritisiert werden, aber wie passend das Drehbuch, das von Alicent droppt, dass sie nun einen Liebhaber hat, die Heiligkeitenperson. Ich fand das nicht schön geschrieben. Okay. Das ist so sehr plump. Okay. Also es geht mir wirklich allein um das Wie. Das, ne, also ich will jetzt keine riesen Kommentare sehen, so dass Alicent einen Liebhaber hat und mit Sir Criston und Steffen wird da alles schön und gut, ne? Aber so wie sie es gerade Rhaenyra aus Versehen ausplappert, kann man natürlich die Frage stellen, wie aus Versehen war es oder war es der Weg, dass sie das ihr in irgendeiner Form mitteilen wollte, aber das fand ich halt auch so nichts Halbes und nichts Ganzes. Es hat mich eher irritiert. Mhm. Okay. Mich hat das jetzt nicht so gestört, aber. Ja. Gute Ergänzung. Hier merkt man ja aber auch noch mal, dass Alicent, also der ganze Dialog ja eigentlich, soll ja dazu dienen, dass Alicent nie so die Böse war oder wie viele sie ja auch gemacht haben, sondern ja ein Instrument ihres Umfelds und auch ein Opfer von den Ränkeschmieden ihres Vaters und von den Männern in ihrem Umfeld. Und das war ja auch meine Analyse tatsächlich in einem Special, das ich schon mal gemacht habe zu House of the Dragon. Das war für mich jetzt alles keine Überraschung, aber ich fand das schön, dass die beiden diese Möglichkeit der Aussprache hatten. Mhm. Rhaenyra wirft ihr aber dann auch vor, dass sie jetzt natürlich ihre Hände einfach nur reinwaschen will, obwohl sie ja jetzt alles schon in Bewegung gesetzt wurde. Und Alicent sagt dann aber auch, es wäre so oder so passiert. Also meine Rolle ist gar nicht so wichtig in all dem Ganzen. Und du beschuldigst mich einfach nur, weil du es kannst, buchstäblich. Und das stimmt ja teilweise auch, weil Otto hat ja auch schon alles in die Wege geleitet, bevor Alicent überhaupt ankam Viserys möchte Aegon auf dem Thron sein. Wir haben ja gesehen, dass Otto schon Teile des Grünen Rats aktiviert hat, sozusagen. Und ich finde, die beiden wirken teilweise wie so ein altes Ehepaar, weil Nira sagt dann ja auch, ja, dann geh doch. Geh campen und in deine Wildnis. Ja. Und du kriegst keine Absolution von mir, was ich auch gut fand, dass sie dann nochmal konfrontiert damit, dass es was Egozentrisches hat. Absolution ist ja auch schon die ganze Staffel das Thema, das Alicent umtreibt und mit dem auch immer wieder gespielt wird. Und ja, hier wird es nochmal aufgegriffen. Ja. Und so kann man auch nur miteinander streiten, finde ich, wenn man vorher mal befreundet war. Das fand ich dann doch ganz gut dargestellt. Man muss sich ja für die andere Person interessieren und an ihr hängen, um überhaupt damit ein Streit entstehen kann. Und eben, Alicent fängt dann auch wieder an, in den Nägeln zu kauen, was ja sie als junge Frau immer gemacht hat. Fand ich auch ein sehr nettes Detail. Mhm. Rhaenyra hat sie ja sogar mal aufgehalten, dass sie das nicht mehr machen soll. Genau. Ja. Und Rhaenyra fängt dann ab, Alicent fängt dann an, über Rhaenyras Mutter zu sprechen. Und sie sagt, dass Viserys nie aufgehört hat, sie zu lieben. Und das war auch anscheinend sein Antrieb, Rhaenyra zu ernennen aus ihrer Perspektive. Und sie pitcht dann Rhaenyra einen Plan. Wenn Aemond Königsmund verlässt, um Ser Criston in den Flusslanden beizustehen, dann wird Helaena an seiner Stadt als Königin herrschen. Und wenn Rhaenyra dann in Königsmund einfällt, werden sie ihre Waffen niederlegen und sozusagen für Rhaenyra den Platz freimachen. So wie Aerys der Zweite, als er Tywin die Tore öffnete, der dann zurückkam. Und Tywin verriet aber damals Aerys den Zweiten. Nicht damals, sondern in Zukunft. In Zukunft. Ja. Da musste ich auch dran denken. Sie nennt dann ja noch mal das Stichwort, was Rhaenyra wahrscheinlich überzeugen müsste. Der sinnlose Krieg wird ohne Blutvergießen enden. Ja. Sie verspricht Rhaenyra eine Möglichkeit, eine Hintertür aus ihrem moralischen Dilemma, niemanden opfern zu müssen, sondern einfach direkt sich auf den Thron zu setzen. Sie schenkt Rhaenyra den blutlosen Sieg quasi über diesen gesamten Krieg. Klar, also eine Sache, die ich mir überlegt habe, war, es ist natürlich man könnte jetzt sagen, muss Rhaenyra nicht davon ausgehen, dass alles eine gewaltige Falle ist, aber gleichzeitig ist es halt, die beiden verbindet halt wirklich eine jahrelange Freundschaft und um die geht es ja auch in dieser Geschichte. Ich finde es spannend, also sie erklärt ja auch, dass Helaena dann die einzige Herrscherin in Königsmund ist. Anscheinend kann sie das einfach so entscheiden, dass die, ich meine, die Goldröcke sind ja eh auf der Seite von Rhaenyra, die meisten. Also ich habe mir das auch so gedacht, dass da jetzt eigentlich niemand mehr bleibt, der Rhaenyra die Stirn bieten kann. Also darum geht es ja eher, das ist ja dann nur eine Formalität wahrscheinlich, dass Helaena dann offiziell Rhaenyra die Krone übergeben kann oder sowas. Aber im Prinzip, also sie opfert ja gerade ihren Ex-Liebhaber Criston, ihren Sohn Aemond und ihren Bruder Garvan ja gleich auch mit, indem sie Rhaenyra halt sagt, die sind gerade unterwegs nach Harrenhal. Und aber dann läuft halt natürlich alles auf die entscheidende Frage hinaus. Was ist mit Aegon? Was ist mit Aegon? Das fragt Rhaenyra nämlich jetzt und Alicent sagt dann, ja, sie könnte ihn bestimmt überzeugen, das Knie zu beugen. Und Rhaenyra wirkt hier auch wieder zu stolz, als dass sie Aegon am Leben lassen kann. Also sie sagt aber auch, sie muss einfach auch aus politischem Kalkül, muss Aegon sterben, damit sie ihren Anspruch zementieren kann, damit die Opposition ausgeschaltet ist. Und sie wirft Alicent vor, dass sie nicht bereit ist, einen Preis zu zahlen, den Rhaenyra ja längst hätte bezahlen müssen. Da musste ich auch sagen, sie sagt später ja noch a Son for a Son, was ja wieder auf Blut und Käse abspielt und die Einforderung von Daemon, das, was er an Blut und Käse weitergetragen hat in der Serie, das fand ich leicht verwirrend für mich, weil das wurde ja eigentlich auch schon eingefordert von der schwarzen Seite, also von Team Schwarz. Mhm. Und es ist ja schon ein Sohn gestorben für Luke. Und dass Alicent in dem Moment dann nicht sagt, hä, aber das haben wir doch schon beglichen. Also ich verstehe, dass das jetzt auch komisch gewesen wäre, wenn sie das dann geantwortet hätte in so einem Stand-off, in so einem aufgeladenen Moment. Weil am Ende geht es Rhaenyra natürlich um Aegon. Es ging ja nie um Jaehaerys. Und das war ja eher nur ein Kollateralschaden aus ihrer Perspektive. Aegon ist ja derjenige, der sie genauso wie Visenya andersrum auch ein Kollateralschaden theoretisch war. Was meinst du jetzt? Visenya, also wenn wir die Tode nebeneinander stellen, hast du halt auf der einen Seite vielleicht Visenya und Jaehaerys, die ganz jungen Kinder von Rhaenyra und Helaena. Und dann wäre Sohn für Sohn vielleicht halt bezogen, dass halt Aegon für Luke eingetauscht wird. Wäre vielleicht die Logik, die dahinter steckt. Ich bin komplett auf deiner Seite. Du meinst Visenya, dass die Todgeburt von Rhaenyra. Genau. Ah, okay. Dass damit quasi Jaehaerys ausgeglichen wird. Aber ich meine, wir stellen gerade Menschenleben so nebeneinander. Klar, und darum sollte es ja sowieso nicht gehen. Aber ich meine, wenn man überhaupt diese Auge und Auge, Zahn um Zahn Logik durchspielt, dann hinkt das auf jeden Fall in dem Moment. Aber was wichtig ist, sie stellt Allison vor ein Ultimatum. Entweder sie zieht sie jetzt ganz durch oder gar nicht und sagt zu ihr, du musst dein Opfer bringen. Du musst halt Aegon sozusagen opfern. Und also ich meine, was passiert, ist ja klar. Alicent sieht ihre Seite in der Situation, dass sie ausgelöscht wird, dass dass die schwarze Seite das auf jeden Fall gewinnen wird, dass Rhaenyra auf dem Thron landen wird und dass alle umkommen werden, dass Rhaenyras Blutrünstigkeit eventuell den Grünen das Leben kosten wird. Und sie sieht die Möglichkeit, ein paar ihrer Familienmitglieder und Bekannten und so weiter zu opfern, um sich selbst und ihre Tochter zu retten. Und durch ihren Selbstfindungstrip im Camp hat sie ja auch rausgefunden, dass sie eigentlich mit alledem gar nichts mehr zu tun haben möchte und sich alledem entreißen möchte. Sie opfert also ein paar, um sich selbst und ihre Tochter und so zu retten. Und Enkelin, sie opfert nämlich, also sie willigt ein, sie nimmt es in Kauf. Und Rhaenyra sagt dann noch so, ja, du hast dich sehr verändert, was ja auch stimmt, weil vor ein paar Jahren ist sie ja noch mit einem Messer auf Rhaenyra losgegangen, um ihren Sohn zu beschützen oder Rache zu üben für ihn. Und Alison sagt dann noch, ja, lass mich gehen und in 3 Tagen Richtung Königsmund kannst du dann fliegen und die Tore werden dir offen stehen. Das ist ja krass, dass hier auch nochmal diese zeitliche Komponente aufgemacht wird. Also es passiert direkt, müsste direkt in der ersten Folge der 3. Staffel passieren, demnach. Ja. Und mich erinnert es an ein Zitat von Immanuel Kant, das so ungefähr geht: Du darfst einen Menschen niemals als Mittel zum Zweck ansehen, sondern immer als Zweck an sich. Und einen Menschen damit wird zum Beispiel begründet, es ist ja derselbe Konflikt, der zugrunde liegt, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, es gab diesen berühmten Fall in Deutschland, diesen Präzedenzfall, dieses Verfahren vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich, war das, dass ein Flugzeug, wenn es gekapert wird und die kapernden Leute androhen, damit in ein Hochhaus oder sowas zu fliegen, wie es halt bei 9/11 passiert ist, ob der Staat das Recht hat, das Flugzeug abzuschießen, also diese 200 Menschen oder wie viele Leute auch immer im Flugzeug sind, zu opfern, um die Tausenden, also die mehr Leute zu retten. Sind ja so Utilitarismus-Theorien, so nennt man das in der Philosophie. Ja, und Argument des Richters wurde dagegen entschieden, dass man das nicht darf, war eben, du darfst einen Menschen nicht als Mittel zum Zweck ansehen, sondern immer als Zweck an sich. Du darfst nicht den einen opfern, um 2 andere oder sowas zu retten. Und das steckt auch eigentlich hier in diesem Konflikt, in dem Alicent hier drin steckt. Ja, aber natürlich auch wieder dieser Geschlechtsaspekt, finde ich, weil es ist ja schon auffällig, dass sie ja ihre Tochter und ihre Enkelin als schützenswerter ansieht, aus ihrer Perspektive, als so die Männer, die sowieso sie enttäuscht haben und kriegstreiben und so verdorben sind irgendwie. Obwohl sie eigentlich mit Darren den einen sehr lieben, gütigen Jungen hat auch, ne? Ja. Ja, ich meine, also ich finde, das wird ja jetzt noch mal so ein bisschen festgehalten in dem, was danach noch gesagt wird. Weil erstmal spielt sie total darauf an, dass sie ja jetzt auf die Güte sich verlässt von einer Freundin, die sie einst geliebt hat. Und Rhaenyra sagt dann ja auch diesen alles entscheidenden Satz, die Geschichte wird dich als Bösewicht zeichnen. Mhm. Und das hat ja eine doppelte Bedeutung, wenn man das Feuer und Blut gelesen hat, weil Alicent ja in Feuer und Blut genau das ist. Und zwar eine Bösewichtin, also die nach der Macht greift und dann besiegt wird. Und Rhaenyra aber genauso. Ja. Rhaenyra genauso. Und in Feuer und Blut steht natürlich nichts über das Missverständnis von Viserys und Alicent und wieso Alicent irgendwie geputscht hat. Und das liest sich ja alles anders, als es jetzt hier in der Serie gespielt wurde. Ganz anders. Es gibt auch keine Prophezeiungen. Eben, und das fand ich persönlich, ich weiß, da werden ganz viele Leute nicht mit mir einer Meinung sein, aber ich fand den Aspekt schön, dass das aufgegriffen wird, und das fand ich schon einen sehr starken Moment, weil natürlich ist es auch immer so, dass Feuer und Blut kein sicherer Erzähler ist, dass das alles aus einer bestimmten Perspektive ist, und das ist auch was George R. Martin so intendiert hat, und dann sich das jetzt rauszunehmen, die Figuren wissen zu lassen, dass die Geschichte anders über sie denken wird, das ist ja auch was in anderen Werken irgendwie, gab man jetzt über Hamilton spricht oder irgendwie in anderer Geschichtsschreibung immer wieder aufgegriffen wird und dass das auch immer eine Geschichte ist, die hauptsächlich von Männern geschrieben ist, das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr starker Punkt. Und ich finde das schön, dass die Serie das macht. Aber das heißt auch nicht, dass ich den Dialog ganz gut finde, wie er jetzt ausgeführt ist. Das ist halt das, was ich immer sage. Es geht nicht unbedingt immer um das Was und das Warum, sondern um das Wie. Das Wie, daran scheitert die Serie leider ab und zu, meiner Meinung nach. Und ich habe lange damit gestruggelt, zu akzeptieren, dass die Autoren, das Autorenteam, das Buch Feuer und Blut und diese Geschichte des Drachentanzes ganz anders interpretiert als ich und ganz andere Dinge darin, also die versuchen, die Story anders zu bereichern, als ich es vielleicht getan hätte. Und sie sind eben nicht bereit, Rhaenyra und Alicent als ebenbürtige, machthungrige, kriegstreibende Frauen gegenüberzustellen. So ist es zumindest im Buch. Und es gibt klare Momente im Buch, die auch in der Serie vorkommen, die eigentlich die Geschichte dahin biegen. Wie der Tod gewisser Figuren, wie der Mord an Jaehaerys, dem Sohn von Aegon und so weiter und so fort. Und das sind Momente, die im Buch ganz logisch dazu führen, dass dass Rhaenyra erst in eine Depression verfällt und dann auf Rache aus ist und dann wirklich mit aller Brutalität und Härte gegen die Grünen vorgeht. Das ist für mich so eine sehr, sehr klare Entwicklung. Und hier brechen sie das eben auf, indem Rhaenyra eben trotzdem immer wieder den Frieden sucht und gar nicht darauf eingeht, dass eben zwei Kinder bereits von ihr gestorben sind. Beziehungsweise es wird ja auch gesagt, es sind wenige Wochen, die eigentlich vergangen sind. Und das ist irgendwie, das wirkt so, als wäre das so weit in der Vergangenheit. Mhm. Und ich stehe halt schon da und denke mir halt so, warum ist das kein Thema in Rhaenyras Dialog und in ihrer gesamten Figurenzeichnung? Das stimmt, das ist so ein anderes Thema, was davon losgelöst nochmal ist, finde ich. So diese Psychologisierung, wie kohärent die an sich gezeichnet ist. Aber ich finde, ich habe das sogar eingekauft, das habe ich auch schon mal in der Folge davor gesagt, wo wir nochmal über Rhaenyra als Figur geredet haben, dass es eher so die Umstände sind und das Umfeld und die Strukturen, die die beiden Frauen, die eigentlich an sich nicht oder psychologisch trippen oder bösartig sind und rachsüchtig, sondern eher gezwungen werden. Das ist ja was spannender ist, finde ich persönlich, als zu sagen, ja, Rhaenyra ist dann einfach verrückt oder wird verrückt oder beziehungsweise handelt einfach aus Rache und ist unberechenbar, dass man so sieht, wie sie die ganze Zeit so überlegen muss, was wird sie jetzt tun, und sie ist in Konflikt, sie gerät irgendwie unter Zwang, und das fände ich spannend, wenn man das aber auch zeigen würde. Ja. So, und das ist mein Punkt, das ist meine Kritik. Ich habe das Gefühl, Alicent und Rhaenyra hatten noch nicht mal die Möglichkeit, zu schlimmen Dingen gezwungen zu werden, bevor sie jetzt wieder sagen, es ist alles gut zwischen uns und ich biete dir die Hand, ergreife sie und wir sind jetzt wieder Best Friends. Aber ein Einwand dazu, ich finde, das war persönlich mein, also dass der Effekt, den die Szene auch auf mich hatte, dieser Moment und auch die Schnelligkeit, in der das passiert, in der Alicent ihre beiden Söhne opfert, um Helaena und sich selbst und so weiter und Jaehaera zu, also die Enkeltochter, zu retten, war für mich einer der kaltblütigsten, unbarmherzigsten, krassesten Momente, den ich von der Figur in House of the Dragon erlebt habe, weil ich sage nicht, dass der unglaubwürdig ist in irgendeiner Form, aber der hat mich so sehr, ich finde den extrem hart. Mhm. Klar steht Alicent komplett mit dem Rücken zur Wand und die schwarze Seite ist gerade unbesiegbar durch die drei neuen Rachenreiter und so weiter und so fort und Daemons Armee. Aber es hat sich extrem kaltblütig und also mein gesamtes ethisches, moralisches Empfinden hat rebelliert in dem Moment. Mhm. Es hat sich alles in mir gesträubt und ich habe in dem Moment Alicent als das war so, das ist eine für mich persönlich dermaßen niederträchtige Aktion, dass ich das nicht. Ich fand's extrem schwierig zu emotional zu verarbeiten, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das hat sich immer noch nicht gesetzt in mir. Krass, weil ich kann da, glaube ich, nicht ganz mitgehen. Ich verstehe voll, dass natürlich ist das irgendwie grausam, aber ich finde, das, was wir vorher gesehen haben, wie Aemon mit ihr umspringt, wie Aegon ja sowieso schon so, also so gebrochen ist. Ich habe das Gefühl, natürlich war es eine schwierige Entscheidung für sie und das spielt Olivia Cook ja auch so. Ich finde, das ist ja aber auch in ihr dem Bruder, Moment, auch Sir Criston, auch aber das alle ist anderen. Ja nicht so klar. Also natürlich, also sie liefert ja erstmal. Also Aemond, so, sie sagt ja vorher das noch, Aemond wird sowieso machen, was Aemond möchte. So, ja. Also die The Crown will pursue ne, ich kann das jetzt nur auf Englisch, weil ich das primär auf Englisch geguckt habe, die Folge, aber sie sagt ja, sie grenzt sich ja davon ab und sie gibt ja eigentlich Rhaenyra erstmal nur die Möglichkeit, sie opfert in dem Sinne, finde ich, erstmal nur Aegon, weil ich finde, alles andere hängt ja mit anderen Faktoren zusammen. Sie hat ja nicht den Einfluss darauf, ob jetzt Ser Criston gefangen genommen wird, ob ihr Bruder irgendwie nicht, also das sind ja schon Dinge, ich verstehe voll, dass das mit damit einhergeht und dass das in dieser Entscheidung als Faktor so wiegt. Aber was ist mit der Alternative? Also du erzählst, dass sie trotz dieser Blockade und Sperre und allem drum und dran in Königsmund, dass du fliehen kannst, dass du nach Drachenstein los kannst. Warum machst du es nicht so wie Laris in derselben Folge und haust einfach komplett ab mit Helaena und Jaehaera? Ja, ich glaube, sie denkt sich natürlich auch, ja gut, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also das hätte sie auf jeden Fall machen können. Ja, ja genau, ich kritisiere ja auch an sich, dass sie wieder das so ein bisschen gekünstelt erschaffen, dass es diesen Moment jetzt wieder geben muss zwischen Alicent und Rhaenyra. Da gehe ich total mit. Ja. Aber ich finde jetzt innerhalb des Dialogs, dass Alicent diese Entscheidung trifft, ich glaube, die finde ich jetzt nicht so krass kaltblütig wie andere Dinge, die in der Serie passiert sind. Oder ich finde, das finde ich schon nachvollziehbar, wo ihre Figur jetzt gerade steht. Das finde ich schon, das habe ich der Figur abgekauft. Ja, ja. Aber was war denn jetzt deine Kritik? Also, dass du es dann. Es ist keine Kritik. Es geht mir eher um die Figur Alicent, wie sie gerade gezeichnet wird und wo sie steht. Das ist keine Kritik. Ich sage nicht, dass ich das, dass ich das schlecht finde. Nur stellt es gerade, also es wirft, ich bin auch selber noch mit mir am Hadern, aber es wirft definitiv Alicent in so ein komplett anderes Licht. Aber das war sie ja schon von Anfang an. Also da muss ich auch wirklich sagen, Alicent und Rhaenyra, ich finde, da gehe ich schon von so einer ganz anderen Grundlage aus, wie ich die Serie so bewerte im Gegensatz zum Buch, weil ja Alicent von Anfang an nicht, also die Alicent in den Büchern ist ja von Grund auf, hasst sie ja Rhaenyra. Ja, ja, das ist ja was anderes, genau, klar. Genau, ja, aber. Aber ich meine, in der Folge Driftmark in Staffel 1 hat sie sich noch für eine, dafür, dass ihr Sohn sein Auge verloren hat, wollte sie auf Rhaenyra losgehen und von ihren Söhnen auch wiederum ein Auge einfordern. Definitiv, aber seitdem hat sich natürlich viel geändert. Und ja, ich finde, klar, aber. Diese Entwicklung aber das dahin widerspricht ja dem, dass du sagst, dass sie von Anfang an so war. Nee, aber in den Büchern. Nee, in der Serie. Was meinst du jetzt? In der Serie, in der Folge Driftmark, will sie das Auge von dem Sohn von Rhaenyra nehmen, also von Luke, dafür, dass er quasi dafür verantwortlich war, dass, also er sticht ja Aemond das Auge aus. Und da geht es ja auch sehr darum, dass sie bereit ist, den für ihre Kinder das Reich in den Dreck zu stürzen und deswegen. Aber ich finde, in der Serie wird es doch erzählt, wie langsam aber sicher durch das erste Gespräch mit Rhaenyra, als sie realisiert hat, dass sie sowieso falsch lag, dass sie halt sein kann, dass sie Viserys falsch verstanden hat, durch die Grausamkeiten, die sich ja immer wieder verselbstständigen, durch die Erziehung ihrer Söhne, wo sie ja auch noch mal zu ihrem so Bruder diesen Moment hat, wo sie realisiert, dass ihre Söhne Monster sind, dass Aemond einfach grausam ist, auch gegenüber seiner Schwester, die schützenswert ist. Das hat ja jetzt in der Folge noch stattgefunden. Ja. Und ich finde, das sind schon alles Momente, die Serie ja schon so nicht ohne Grund einfach schreibt, sondern das ist jetzt der Moment, wo Alicent an dem Punkt angelangt ist, wo sie ihrer Familie den Rücken zukehrt. Und aber sie trifft ja bewusst die Entscheidung, statt einfach nur abzuhauen nach Essos, wie es ein Laris macht. Sie trifft ja bewusst die Entscheidung, zu Rhaenyra zu gehen und sie auszuliefern. Das also das ist ja schon was, das ist schon nochmal ein Unterschied. Klar, das würde ich auch, da gehe ich mit. Aber ich finde, das ist auch, finde ich, jetzt gar nicht was, wo ich so voll diametral dir gegenüberstehe. Aber ich finde, dass man darüber definitiv debattieren kann. Definitiv, klar, bin ich voll bei dir. Kommen wir auf einen Nenner letzten Endes, denke ich. Kommen wir auf einen Nenner. Ja. Ich habe auch das Gefühl, wir haben uns hier jetzt gerade so verquetscht. Verquatscht, lass uns noch mal kurz darüber reden, wie die Szene abgebunden wird in der Folge, weil Alicent fragt ja Rhaenyra sogar dann noch, ob sie mit ihr gehen möchte. Und das fand ich dann auch so sehr bittersweet, bittersüß, weil die beiden ja tatsächlich mal gemeinsam auf Drachenrücken fliegen wollten, sagte ja Rhaenyra einst zu ihr und gemeinsam Kuchen essen und dann einfach in den Sonnenuntergang fliegen. Ja. Und Rhaenyra antwortet, meine Rolle ist hier, ob ich will oder nicht, und lässt sie gehen. Und das wird gespiegelt in den letzten zwei Bildern der Folge, wo wir gleich noch dazu kommen. Ja. Die fand ich sehr stark, also sehr atemberaubend. Also die Rhaenyra steht dann ja innerhalb dieser Rollen, also in diesem Regal mit den einzelnen Schriftrollen aus dem alten Valyria. Also symbolisch ist sie Teil der Geschichte und Alicent steht frei auf einer Klippe. Und das Dune-mäßig. Fand ich sehr schön. Ich auch. Vor allem wie Rhaenyra halt auch, also auch wie sie halt gefangen ist, also eingeschränkt vom Thron, gebunden an den Thron und die Gesetze und Traditionen und Regeln des Reiches und so weiter und so fort, während halt Allison komplett frei ist, alleine in dieser riesigen Totale. Ja. Ja. Davor, aber das ist der Schluss der Schlussmontage. Der Schluss der Schluss. Es gibt ja noch diesen Marvel-Cut, habe ich es mal genannt, weil es fängt so eine Piano-Version von einem Motiv an und wir sehen Allison, wie sie dann mit Kapuze Drachenstein verlässt. Und dann gibt es ganz, ganz viele Szenen, die da so aneinander geschnitten werden. Wir sehen erst Hugo Hammer, Adam und Ulf, wie sie ihre Rüstungen anziehen. Ulf was ist eigentlich mit Hugos Frau? So, die wurde auch gar kein einziges Mal mehr thematisiert. Ich dachte, er macht es hauptsächlich so für sie. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich miteinander gebrochen haben seit dieser Szene, wo er sich entschieden hat. Und dann hat sie ja auch gesagt, sie will eigentlich keine Witwe werden und so weiter und so fort. Ich glaube, sie ist noch in Königsmund. Ja, ja, aber ja, ich hätte gerne mir noch einen Satz dazu vielleicht gebraucht für meinen inneren Seelenfrieden. Aber ist jetzt keine Kritik, meine Güte. Recht. Ja. Ulf sieht auch aus wie ein wahrer Drachenlord. Er blickt auch so stolz und hat auch eine Drachenbrosche. Rhaena rennt rußverschmiert auf einen Drachen im grünen Tal zu und Allison sehen wir danach wieder, wie sie schneller geht. Ja. Ist das schon die Szene, wo wir den Drachen richtig sehen? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Aber decken wir es einfach ab. Ja. Wir sehen vermutlich Schafsdieb. Ja. Und er hat so sehr ledrige Flügel. Er sieht auch wieder cool aus. Ja. Und ja, es ist eine sehr coole Szene, wie er sie so anschreit. Aber wir sehen leider nicht, wie sie ihn besteigt. Da habe ich auch gedacht, boah, okay, wenigstens das hätten sie noch also zeigen können. Also seit zwei Folgen zeigt ihr, wie Rhaena durch die Gegend läuft. Ja. Teilweise in diesen sechssekündigen, nervigen Szenen, die wahnsinnig repetitiv sind. Klar, es wird kommentiert, wie weit sie geht, wie lang sie geht, wie lange sie unterwegs ist, dass sie hungert und zittert. Aber ja. Ja. Erinnert sehr an Daenerys am Ende von dem fünften Buch, Dance of Dragons, Dance with Dragons. Ja, da ist es ja so ähnlich. Da hängt Daenerys ja auch in der Gegend rum und ist quasi ausgeliefert an ihren Drachen Drogon. Und ja. Das fand ich auch sehr leidig, die Storyline. Und kotzt und hat die ganze Zeit Durchfall. Ja, und, oh Gott, ja, ja. Ja. Gut, wir sehen die Hohenturmarmee, da muss ich auch kotzen. Nein, sie marschieren gemeinsam mit Tessarion, die blaue Königin. Wir sehen das erste Mal den Drachen oder die Drachin von Daeron. Ja. Wir sehen aber leider nicht Daeron, er fliegt wahrscheinlich auf ihr. Wahrscheinlich. Und um nochmal hier die Richtungen klar zu machen, also diese Armee marschiert gerade Richtung Harrenhal aus Alsas. Und durch die Weite. Durch die Weite. Dann sehen wir die andere Partei, Team Schwarz, und zwar Kriggan Starks Graubärte, wie sie die Zwillinge im Norden passieren, also halt aus Norden kommen, Richtung Harrenhal auch. Das war ja das, was Jace verhandelt hat. Und vielleicht sieht man vorne eine sehr illustre Figur, auf die ich mich sehr freue, falls sie eine Rolle spielt in der Serie. Mal gucken. Meinst du Roderick Dustin? Roddy die Ruine! Roddy die Ruine! Ja. Habe ich mir auch gedacht. Finde ich cool. Die Graubärte sehen auch genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Oder ja, die Winterwölfe, wie sie auch in Feuer und Blut genannt werden. Denn wir hören auch auf der Tonebene das Dark-Thema. Ja, die allgemein Ramin Djawadi haut wieder einen raus. Die ganzen Leitmotive der verschiedenen Häuser, ja, die werden hier abgerockt bis zum geht nicht mehr. Ich muss aber sagen, ich fand es ein bisschen langweilig auch, weil es ist so dieses, und dann kommen die Starks und dann kommen die Lannisters. Und ja, also es war so ein bisschen. Verstehe ich, aber mich hat es komplett gecatcht. Na gut. Komplett. Na gut, aber ich verstehe auch die Kritik. Es ist, glaube ich, so ähnlich wie, was hatte ich eben, was war so ein ähnlicher Punkt mit mein Ehemann, mein Bruder, mein Lover. Ja, ja. Das ist sehr offensichtlich einfach. Ja. Wir sehen nämlich dann auch die Lannisters, sie marschieren gemeinsam mit Reigns of Casimir im Hintergrund. Dann sehen wir auch Haus Leffert, Umfried Leffert, sie marschieren ja auch Richtung Harrenhal. Also der Plan von Aemond war ja, Daemon einzukesseln. Wobei ich lustigerweise, ich habe nochmal sehr genau auf die Map geguckt. Klar, das soll am Horizont Harrenhal sein, die Form ist einzigartig. Ich habe das nicht so richtig verorten können mit dem Lauf des Tridents. Und eigentlich müsste irgendwo noch Schnellwasser sein dazwischen. Mhm. Aber das ist so, das ist, ja. Die haben auf die Kartengenauigkeit gepfiffen, um das einfach narrativ dem Publikum klarzumachen, dass die Richtung Harrenhal unterwegs sind. Ich habe das so verstanden, dass das der rote Arm ist und dass das da die Kreuzung des roten Arms ist. Ja, aber dann müsste Harrenhal viel weiter rechts sein, also viel weiter östlich. Ich glaube, sie wollten einfach sehen, dass das Harrenhal ist, damit man weiß, sie sind in der Nähe von Harrenhal. Und man müsste eigentlich da irgendwo auf halbem Weg Schnellwasser sehen. Aber das ist, wie gesagt, Leute werden jetzt wieder sagen, ich meckere auf hohem Niveau, ich kritisiere, das ist keine Kritik. Es ist einfach nur, es ist ganz klar, was das Narrativ schaffen soll. Und das ist auch okay so. Ja. Ja. Wir sehen auch Daemon in seiner Rüstung vor Harrenhal. Vermutlich besteigt er gerade Caraxes oder sowas. Ja. Also alle Zeiger stehen auf Krieg. Und wir sehen Jason Lannister, wie er auf dem Schiff auf einem Thailand, Schiff, Lannister. Thailand, nicht Jason. Oh, sorry. Ja. Ups. Ja, guck mal, da sind die Zwillinge. Selber Schauspieler. Thailand, Lannister, natürlich. Der Tywin Tymond, der sitzt nämlich auf einem, oder sitzt nicht, er steht auf einem Schiff der Triarchie, gemeinsam mit Sharakoloha. Ja, es war ein bisschen greenscreeny, habe ich das Gefühl gehabt in der Szene. Aber ja, ich bin jetzt auch am, ich bin im Mecha-Modus. Ich fand das Wappen interessant. Die haben so eine Art Piratenwappen, so ein Korsarenwappen. Habe ich auch mir aufgeschrieben. Man erkennt so Totenköpfe. Ja. Und ich habe nochmal geguckt, die einzelnen Siegel oder die Münzen, also die lysenischen Münzen und hier von Myr und Tirosh, die sind auch so, haben einzelne Wappen, Siegel. Und da habe ich überlegt, ob das damit zusammenhängen könnte, aber ja, das wirkt nicht ganz passend. Dann sehen wir auch Ellen, wie auf einem Boot der Velaryons sich in so einer Velaryon-Rüstung sich befindet, also auf so einem kleinen Schipperboot, und sie setzen gerade über Richtung zur Blockade. Ja, aber erst zu dem neu benannten Schiff, nämlich die Queen Who Never Was. Queen Who Never Was. Alper mag coole Gegenstände in House of the Dragon, das beste Format der Welt, das ich erfunden habe. Die Rüstung von Corlys hat so das Handsymbol auf der Brust so eingedingstet. Das sieht extrem cool aus. Ich weiß noch, als dieser Shot im Trailer war und alle gesagt haben, oh, das ist bestimmt so eine ganz bestimmte Schlacht. Dann findet Rhaenyra Scharfsieb. Dann übrigens findet Rhaenyra Scharfsieb. Sorry, Leute, abgehakt. Haben wir kurz vorgegriffen. Dann sehen wir noch eine Sache, über die wir noch sprechen müssen. Otto ist gefangen genommen. Ja. Ich musste die Szene nochmal zurückspulen, weil ich das nicht gecheckt habe, erst wer das war, weil mein Screen zu dunkel war. Ja. Was ist mit Otto passiert, Alper? Also, er wird festgehalten, und es wurde ja auch erzählt, dass Alicent und Gawain keine Briefe mehr von Otto erhalten. Also ganz offensichtlich wurde er festgenommen. Es gibt auch die wildesten Theorien bereits im Internet. Ich finde, am wahrscheinlichsten ist, dass sowas wie das Haus Biengraben in der Weite Otto festgenommen hat, die ja den Grünen den Krieg erklärt haben. Das wäre meiner Meinung nach das Wahrscheinlichste. Es ist auch, die Wände und so weiter sind aus Holz, also dass er irgendwo, es gab sogar Vermutungen, Aemon oder Aegon haben ihn festgenommen. Oder Larys, also er gesagt, es wäre ja potenziell möglich, er will diese Hand ausschalten, aber ich glaube, das hätte die Serie anders erzählt. Ja. Und er sitzt nicht offensichtlich nicht in den schwarzen Zellen oder so. Also er ist irgendwo, ich finde Haus Biengraben am wahrscheinlichsten. Ich glaube auch, dass das Haus Biengraben ist. Oder aber Haus Tali. Ja, aber das ist so ein Cliffhanger dann für Staffel 3, da wird das hoffentlich aufgeklärt. Wir wissen es auf jeden Fall nicht, und in den Büchern passiert das, soweit ich weiß, auch nicht. Ich hätte nicht erwartet, dass so eine krasse Sache innerhalb eines Wimpernschlags erzählt wird. Ja, fand ich persönlich auch etwas lazy. Aber dazwischen geschnitten ist ja immer Alicent. Sie ist endlich an den Treppen angekommen unten. Und dann sehen wir noch eine spaziert an den untätigen Wachen vorbei, ohne dass jemand sie begleitet oder so. Das fand ich auch wirklich krass. Obwohl ihr vorher gesagt wurde, dass Sir Rickard sie begleitet. Ja, aber ich meine eher so, sie spaziert da als Teil der Grünen einfach durch Drachenstein hindurch. Ich hätte es zumindest besser gefunden, wenn irgendwie Lorend Marbrand oder sowas sie halt begleitet hätte in irgendeiner Form. Aber das ist auch wieder, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Gut. Wir sehen eine Kutsche voller Raben, in denen nämlich Larys Aegon schmuggelt aus Königsmund hinaus. Sind's nicht? Ich habe Hühner aufgeschrieben. Ich dachte, das wären Hühner. Ich habe immer das Gefühl, Alper, du erkennst so Tiere nicht. Weil das war schon bei, also Helena mit den hier drinnen, da warst du so Vögel. Ja. Nee, das sind doch Raben. Du hast doch auch krächzen, oder nicht? Kann sein. Weil das wäre ja auch logischer, weil Raben sind ja in Westeros schon eine Art Taubenersatz. Ne? Ja, ja. Aber was? Hühner? Hühner. Ich weiß es. Wenn es jetzt Hühner sind, tut es mir voll leid. Ich weiß es nicht. Ich weiß was, ich gucke jetzt parallel in die Szene. Ja, sorry, vielleicht sind es auch Hühner. Ich bin dann immer so unsicher direkt. Nee, ich bin auch, ich bin einfach von Hühnern ausgegangen, glaube ich. Ich habe es einfach so reingeschrieben, Ende der Folge. Okay. Wird schon passen. Okay. Wir sehen aber dann natürlich noch diese beiden Einstellungen, von denen wir eben schon gesprochen haben. Und ja, dass das die beiden letzten Einstellungen sind von den beiden Frauen, die uns ja schon die ganze Zeit begleitet haben, die ja auch der Kern der Geschichte sind, das ist an sich sehr passend und sehr symbolisch von der Bildsprache her. Wir haben gerade nachgeguckt, das sind definitiv Raben. Es tut mir leid, ich kann anscheinend wirklich keine Raben von Hühnern unterscheiden. Das ist immer so lustig, das ist so ein Fakt über dich. Weißt du, so, du bist immer so, was ist das für ein Tier? Und dann so genau das, so ein bisschen richtig, aber auch ein bisschen falsch. Ja, ja, Vögel halt. Ich hätte einfach Vögel sagen sollen. Es sind Vögel, ja, dann wäre es richtig gewesen. Ich kann es akzeptieren. Ja, lass uns zum Fazit übergehen. Wie fanden wir die Folge? Bin ich wieder dran? Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Ich bin froh drum. Ich glaube das. Es gibt sehr viel, es gibt einiges Negatives, was ich sagen kann. Ich fand das tatsächlich wirklich, ich kann so ein bisschen den Aufschrei im Internet nachvollziehen. Ich finde das Writing nicht immer on point. Und so ein bisschen alarmiert es mich auch, dass Sarah Hess halt höchstpersönlich diese Folge geschrieben hat. So sehr ich seine Szenen mit Rhaenyra auch geliebt habe, was Daemon angeht, ist halt dieses Ding mit der Vision, wir haben drüber geredet, das macht für mich so ein bisschen die Charakterentwicklung auch kaputt, dass er halt die Zukunft gesehen hat und diese Vision mit Rhaenyra auf dem Eisernen Thron gesehen hat. Das finde ich, passt auch nicht unbedingt zu dem Daemon, den wir in Staffel 1 kennen, oder Daemon, wie ich immer die Figur verstanden habe, der als ein Daemon Targaryen auf die Vision pfeifen würde und sein Ding durchziehen würde und er ist das Blut des Drachen und ein Gott und er würde drauf pfeifen. Das ist halt eben leider nicht der Daemon, den ich gerne hätte. Aber das muss keine Kritik an der Serie sein, die ganz offensichtlich eine andere Geschichte erzählt, als so, wie ich gerne den Tanz der Drachen auserzählt haben wollen würde. Und das muss ich differenzieren. Davon muss ich mich lösen, das stimmt. Aber davon abgesehen, ne, von diesem persönlichen Empfinden, finde ich auch wirklich, dass die Folge ein paar Schwächen hat und Fragen, die für mich im Raum stehen. Wann wurde Tywin Lannister Meister der Schiffe? Wann habt ihr das umerzählt? Wo ist eigentlich Sir Harold Westerling, den wir jetzt schon seit Staffel 1 vermissen? Wieso reicht das Tuch von Alicent als Auslöser, damit Gawain das Schwert zückt und Sir Criston bedroht? Warum soll das der Beweis für Cristons Eidbruch sein? Warum ist eine so wichtige Figur wie Otto, der ganz offensichtlich hinter Gittern steckt und eingesperrt ist. Warum wird das mal ebenso im Nebenbei erzählt, so als Cliffhanger von Staffel 2? Und wie ist Alicent allgemein los nach Driftmark? Zwei Szenen, nachdem Aemon angeordnet hat, alle ausgehenden Boote ohne Wenn und Aber zu stoppen und sogar, ne, für den Preis, dass das Volk hungert. Warum sind das so Dinge, die nicht auserzählt werden? Rhaenyras Storyline im grünen Tal, die ist, das finde ich wirklich, diese siebensekündigen Szenen, die immer wieder dasselbe erzählen und dann auch nicht einmal aufgelöst werden. Also das hat auch keinen Payoff. Das ist alles nur Exposition. Das hat keinen Payoff. Das wird am Ende nicht auserzählt. Und ja, wie gesagt, das sind dann so Sachen von Rhaena zu Rhaenyra, auch ihre Storyline, so insbesondere der Satz, ich hatte gehofft, dass die neuen Drachenreiter zur Abschreckung ausreichen. Das ist keine Liebe zum Frieden mehr. Das ist einfach nur noch Realitätsverweigerung, kurz nachdem Aemon sogar noch Scharfspitze niedergebrannt hat. Und ich finde, sie schieben so die Kriege des Drachentanzes, die schieben das so vor sich her mit diesen Friedensbestrebungen aller Frauen. Es sind ja auch ausschließlich Frauen. So, der Krieg wird gestallt und gestallt. Und ich finde, sie schaden meiner Meinung nach dem Narrativ damit, weil es nicht immer so plausibel ist. Und ich finde uns spätestens mit dieser Folge so im Recht, weil wir das so ein bisschen in Folge 6 auch schon erwähnt haben und vorausgesehen haben. Und ich sehe so ein bisschen rückblickend mich noch mehr in der Position, dass ich das weiterhin kritisieren kann. Also dieses ständige Hin und Her der beiden Frauenfiguren, die das Narrativ hinauszögern, das nervt mich mittlerweile ein bisschen. Und gerade weil auch den Dialogen, also es geht ja nicht nur darum, dass man Schlachten sieht und ihr habt House of the Dragon irgendwie nicht verstanden, wenn ihr die ganze Zeit nur Drachen-Action wollt. Nee, den Dialogen fehlt's ja auch so ein bisschen an der Schlagfertigkeit und dem Witz. Und ich finde das überhaupt nicht vergleichbar mit den ersten Staffeln von Game of Thrones. Und ich finde, man merkt, dass diese Staffel mal auf 10 Folgen geplant war. Ich finde, es ist eine gute Folge, die viel Spaß macht, die viele geile Sachen erzählt, wo ich richtig Spaß hatte. Aber ich finde, es ist eine gute 8. Folge, wenn es 10 Folgen wären. Also ich habe das Gefühl, hier fehlen noch 2 Episoden. Du hättest ja auch die Folgen 5 und 6 zusammenziehen können und jetzt halt auf noch eine Folge, ne, auf diesen Showdown, auf die Belohnung für diesen ganzen, für dieses ganze Vorbereiten, der fehlt jetzt gerade. Und ich glaube, das kritisieren auch sehr viele. Und ursprünglich sollte die Staffel ja auch 10 Folgen haben und mit einer Schlacht enden. Und es gibt sehr laute Gerüchte, dass Sarah Hess wohl sehr unzufrieden ist. Und Leute glauben, dass das eben dieser Besitzerwechsel von der Muttergesellschaft von HBO war, nämlich Warner Bros. Discovery, dass Kosten gekürzt werden sollten. Mhm. Und dass deswegen darauf verzichtet wurde und die Showrunner gedrängt wurden, nur 8 statt 10 Folgen zu machen. Und vielleicht kam diese Entscheidung später, also zu einem Zeitpunkt, als das Writing schon abgeschlossen war. Und das wäre bei weitem nicht der erste Fuck-up vom neuen Warner Bros. CEO David Zaslav. Das ist auch leider so ein Narrativ, das sich durchzieht. Der hat ja auch sehr viele Sachen so kaltblütig einfach abgesägt und eingestampft. Oder auch wie zum Beispiel den Batgirl-Film und zwar. Das kam auch im Rahmen dieser Entscheidung. Also das fühlt sich wahnsinnig danach an, als wäre das nicht das ursprünglich intendierte Staffelfinale. Weil ich finde, gerade wenn ich ins Buch blicke, eben nicht, dass das ein guter Zeitpunkt ist, um da den Cut zu setzen. Sondern wenn es zwei weitere Folgen gäbe und eine bestimmte Schlacht, die noch kommt, das wäre ein fantastischer Moment und das war auch unsere Vermutung intern vor Staffel 2. Und trotzdem will ich nicht, wir haben sehr viel rumgezetert und trotzdem will ich hier auf einer sehr positiven Note enden. Ich finde es extrem schön, Tom Glencarney wiederzusehen. Aegon ist ein wunderbares Plus in dieser Staffel, eine wahnsinnig starke Figur und ich finde auch, Laris und Orwell werden als Figuren immer interessanter und vielschichtiger. Ich persönlich mochte die Szenen in der Triarchie, so dieser Schlammkampf, okay, bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber insgesamt fand ich das unterhaltsam und von den Sets bis zu den Kostümen interessant inszeniert. Die Drachensamen-Thematik finde ich spannend, also insbesondere diesen selbstverliebten Ulf, der von diesem verschmitzten, liebenswürdigen Trunkenbold zu dieser wirklich gefährlichen Figur mutiert. Das bringt eine Menge Dynamik und Konfliktpotenzial nach Drachenstein und das finde ich also auch toll gespielt von dem Ulf-Darsteller. Helena finde ich wahnsinnig stark, stärker und stärker, also auch von der Schauspielerin. Und so frustrierend und repetitiv Daemons Storyline diese Staffel auch war, dieses gebeugte Knie hat mir eine einzigartige Gänsehaut entlockt. Für mich die beste Szene der Folge, die da auch sehr viel rausrettet, was andere Szenen angeht. Ich mochte diesen emotionalen Ausbruch von Ellen. Dieser Dialog zwischen ihm und Corlys war wahnsinnig stark. Die Musik von Ramin Djawadi, die liefert eh immer ab. Und deswegen, also das ist mein persönliches Fazit. Es ist eine gute Folge. Aber ein meiner Meinung nach unterwältigendes Finale, so als würde die Dramaturgie, als wäre sie zu kurz vorher, als wäre sie genau dann abgehakt worden. Und man hat versucht, mit diesen Bildern aus der Schlussmontage da noch versucht, ein Finale herauszuschneiden. So als wäre das nicht im Drehbuch gewesen, dieser Showdown, sondern als hätte man im Schnitt versucht, das eben zu retten. Weil das ist meine persönliche Theorie, dass diese zwei Folgen nach dem Writing-Prozess einfach, wo gesagt wurde, bitte macht die nicht. Das kostet zu viel Geld. Da fehlt mir irgendwie so das Fleisch gegen Ende, weil im Prinzip sind wir ja genauso am selben Punkt am Ende von Staffel 2, wo wir am Ende von Staffel 1 waren. So, jetzt sagen ja auch alle, so die Verfechter sagen auch immer, was habt ihr? Staffel 2 ist doch ein wunderbarer Ausgangspunkt für Staffel 3. Staffel 3 verspricht jetzt großartig zu werden, Schlacht nach Schlacht nach Schlacht. Aber ja, wieder blickt Rhaenyra grimmig in die Kamera. Und ich meine, als Eddard Stark gestorben ist, hat Robb Stark in der nächsten Folge sein Heer mobilisiert und ist Richtung Königsmund marschiert. Und jetzt haben wir quasi eine ganze Staffel, wo wir halt uns wieder auf den wahren Tanz der Drachen freuen. Wir müssen halt jetzt nur wahrscheinlich wieder 2 Jahre warten. Wobei, das ist ja, glaube ich, noch gar nicht gesichert. Nee, es ist nicht gesichert, aber das wird vermutet, einmal weil ja auch die zweite Staffel jetzt 2 Jahre gedauert hat. Und weil ja nächstes Jahr eben Heckenritter rauskommt und das dann eine ganz gute Überbrückung wäre. Ja, ich komme jetzt auch zu dem Schluss von meinem Fazit. Ich möchte nur noch kurz anmerken, eine Staffel Game of Thrones hat etwa 1000 Romanseiten adaptiert. Ich habe noch mal nachgeguckt, diese Staffel umfasst 30 Seiten in Feuer und Blut. Wenn ich jetzt wüsste, dass noch 2 Folgen kämen, würde ich diese Folge auch viel positiver bewerten. Aber es ist eben auch ein Finale und Schwächen sind meiner Meinung nach klar auszumachen. Und natürlich sehen wir die Folge eh allgemein ein bisschen kritischer als unsere Community. Ich stecke irgendwo zwischen 6 und 7. Ich möchte jetzt auch das nicht zu sehr sacken lassen. Ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, desto kritischer blicke ich darauf. Ich finde jetzt allerdings nur zu sagen, das ist jetzt eine super Ausgangslage für Staffel 3. Ja gut, dann sehen wir uns in 2 Jahren und dann sagen wir am Ende von Staffel 3, das ist eine super Ausgangslage für Staffel 4. Also ich finde das ja auch nicht geil, diese Serie zu kritisieren. Ich will sie ja geil finden. Das sind ja keine niederen Beweggründe, die ich habe, wenn ich da Schwächen für mich ausmache. Aber ich sehe halt auch die Gefahr, eigentlich müsste dann wirklich Staffel 3 von Schlacht nach Schlacht nach Schlacht bestehen. Und ich weiß nicht, wie die Show das hinkriegen möchte. Sie haben sich ja jetzt auch selbst in eine Bredouille gebracht, weil ja eigentlich die letzten Szenen so wirken, als müsste das jetzt alles auf einmal passieren. Ja. klar, das natürlich ist das nicht alles möglich, von so einer Folge abzufrühstücken. Ich finde es halt auch, ja, also komm gerne erstmal zu deinem Schluss, dann kann ich nochmal. Ich sag 6 bis 7 von 10. Mein wirklich in einem Satz eine gute Folge, eine gute Folge mit Schwächen, aber ein unterwältigendes Finale. Mhm. Ist das okay? Ich finde das mehr als okay. Ich kann dir da eigentlich komplett zustimmen. Also ich kann das alles, was du, jeden Punkt, den du ausgeführt hast, kann ich nachvollziehen. Ich bin ähnlich wie du zwiegespalten, weil es Dinge gab, die ich an der Folge mochte und Szenen, die toll geschauspielert und inszeniert waren. Und wiederum andere, die mich eben gestört haben und die sich auch an die Kritik von uns oder von mir auch von der Staffel generell einreihen. Ich mochte die Etablierung der Triarchie und Sharakoloha. Ich fand auch, dass sie und Talon eine lustige Dynamik hatten. Und auch das Aufeinandertreffen von Daemon und Rhaenyra war eine sehr tolle Szene. Und auch, dass man bis zum Schluss nicht wusste, was Daemon tun wird. Ich habe mich auch über die einzelnen so High-Fantasy-Elemente der Vision an sich und auch das mit den Green Men, diese Anspielung, sehr gefreut. Und das macht auch eine gute Brücke, finde ich, schlägt eine gute Brücke zu Game of Thrones und auch dieser Fantastik und Mystik, die ja auch George R. Martins Geschichten so ein gewisses Schimmern verleihen. Und den Blutraben bereits für Heckenritter zu etablieren. Das ist halt auch so franchise-mäßig nicht so unklug. Nee, und ich bin auch sehr froh, dass dieser Harrenhal-Daemon-Strang abgeschlossen ist. Jetzt am Ende kann ich auch nachvollziehen, wo sie mit Daemons Figur hin wollten. Kritik dazu später. Ich finde auch das Standoff zwischen Alle und seinem Vater toll, hast du schon alles gesagt. Ich mochte auch, dass die Serie endet mit Alicent und Rhaenyra. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man das vielleicht nicht erzählt, dass sie in einem Raum sein müssen, sondern dass man auch trotzdem in ihrem jeweiligen Handlungsstrang zu einem Abschluss findet, der nicht unbedingt notwendig macht, dass man eine Art künstlich erzeugte Klimax nochmal rauspressen will, weil man halt andere Ereignisse aus den Büchern aus Zeitgründen oder Finanzierungsgründen nicht abbilden will. Ich glaube, ich bin da ähnlich bei dir. Das ist jetzt natürlich von uns eine Theorie, das ist jetzt nicht bestätigt oder so. Aber ich habe auch das Gefühl, da sind wir bei meiner Kritik angekommen, diese letzten Szenen wirken wirklich so, als hätte man sie so lieblos aneinander geklatscht. Irgendwie, also diese einzelnen Armeen, die an sich natürlich großartig aussehen, aber die für mich so wirklich, ich weiß, das hört man immer wieder und das ist auch ein bisschen Übertreibung, aber so wie so ein Trailer für halt die dritte Staffel wirken. Und ich kann da leider ein bisschen mitgehen. Weil ich fand viele Ansätze total löblich, also das mit Alicent und Rhaenyra, dass sie diesen Dialog haben, aber trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass uns da nochmal was erzählt wird, was wir sowieso schon wissen und uns auch erschlossen haben, aber dass die Figuren sich das einfach nochmal sagen. Und ja, das wirkt für mich auch wieder wie so ein Zeitschinden-Aspekt, der sich innerhalb von mehreren Handlungssträngen und Entscheidungen niederschlägt. Also auch das mit Daemon war für mich, das habe ich schon mal gesagt, so ein, wie so eine Art im Kreisdrehen seiner Figur. Mhm. Und dass ich das Gefühl habe, dass er jetzt eine Abkürzung wieder genommen hat, mit durch diese Vision und jetzt ja, Rhaenyra unterstützt, einfach nur, weil er etwas gesehen hat, an was er jetzt glauben müsste und nicht, weil er seine eigenen Taten hinterfragt. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und ich, genau dieselben Fragen, die du dir gestellt hast, habe ich mir auch gestellt von den Lore-Fehlern her. Ja, zumindest den Lore-Fragezeichen. Den Lore-Fragezeichen, ja, genau, nennen wir sie mal so. Ich finde auch das mit Otto sehr schade, dass man da nicht noch mal mehr uns zeigt. Und bei allen Dingen verstehe ich das Was und kann es auch sehr gut supporten, denke mir aber oft bei dem Wie, dass das so leicht konstruiert wirkt. Und das fand ich sehr schade. Und die Folge an sich ist eine der abwechslungsreichsten der Staffel. Und die hat mir auch, wenn die nicht das Finale wäre, sogar vielleicht mit am besten gefallen an sich die Dinge, die da passieren. Natürlich ausgeklammert mit den Lore-Fragen, aber auch so was wie, wo wir uns befinden, dass man noch mal einzelne Figuren endlich mal, dass das hochkocht zwischen Alan und Corlys, dass das einen Abschluss findet zwischen Daemon und Rhaenyra. Und das sind so diese ganzen Fäden, die jetzt wieder sozusagen zusammen sich führen. Sorry, mir fehlt da ein Wort. Aber trotzdem ist die Folge kein gutes Finale. Und dadurch, dass die letzten zwei Folgen sich auch schon so plätschernd angefühlt haben, bin ich da auch bei 7 von 10 Punkten für die finale Staffel. Und ja. Nichtsdestotrotz, also wir sind ja trotzdem noch volle Pulle dabei. Ich freue mich sehr auf eine dritte Staffel. Ich hoffe, dass die dann wieder 10 Folgen beinhalten wird. Aber sollte sie jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommen, wir werden natürlich wieder am Start sein mit Liebe und mit großer Vorfreude. Und ich würde das jetzt mal weiterleiten zu dem nächsten Kapitel, wenn du möchtest. Gerne. Es geht nämlich weiter. Am Freitag kommt dann unsere Staffelbesprechung, falls wir es zeitlich schaffen, aber es sieht ganz gut aus. Für nächste Woche ist eventuell auch noch sowas wie ein Ausblick auf Staffel 3 geplant. Also es wird auf Cinema Strikes Back weitergehen. Verfolgt uns da gerne und es bleibt uns nichts anderes übrig zu sagen, außer danke. Ich weiß auch, dass diese Folgenbesprechung Gegenwind provozieren wird. Also ich glaube, in der Community sind sehr viele sehr viel positiver, was dieses Finale angeht, als wir. Wobei auch wir ja sagen, es ist eine durchaus gute Folge. Ja. Aber ja, kommentiert gerne, wie ihr das seht. Nur geht bitte auch auf unsere Argumente ein. Das würde mich sehr freuen. Ja. Aber auch das letzte Mal, dass wir Gegenwind bekommen, war es ja doch weitestgehend konstruktiv voll. Und freundlich. Also es ist voll okay, wenn man andere Meinungen hat. Ich finde auch, es ist immer mega spannend, in den Diskurs zu treten. Aber bleibt auf jeden Fall respektvoll und genau. Auch untereinander. Ja. Ja, du Arschloch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, was übrig bleibt zu sagen nach 8 Folgenbesprechungen, die teilweise 3 Stunden, diese hier ist fast 4 Stunden lang. Ich weiß gar nicht mehr, ich bin komplett durch. Ich finde es voll wild, dass so viele Worte aus meinem Mund im Internet existieren. Ja, definitiv. Naja. Dito. bewertet uns auf allen Podcast-Plattformen positiv. Wir würden uns sehr darüber freuen und wir können nur Danke sagen für all diese 8 Folgen, dass ihr da am Start wart. Aber wie gesagt, es geht weiter und es muss auch nicht bei House of the Dragon bleiben. Bald startet ja noch eine Fantasy-Serie, die eventuell in aller Munde sein wird. Mal gucken, wie es da weitergeht. Und ansonsten. Danke euch und Valamogulis. Valaduheris. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Xenia Popescu, Alper Katurfan. Aufnahme und Schnitt Jonas Ressel. Das war ein Podcast von Funk.